wie wäre das nur alles im 20. Jahrhundert gelaufen. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 34. Hier war gerade Riesentechnik-Fuck ab. Wir gleich viel mehr dazu in der Sendung. Mein Name ist Renke Brun, das ist Dennis Mord. Hallo. Am Telefon ist Cornelius Carter. Schönen guten Abend, hallo. Nein! Oh Mann. Ach, verdammt. Okay. Es war schön, solange es schön war. Ja, ne? So. Verzeihung. Ich mache jetzt auch dieses Ding da raus. Nein, auch nicht das, sondern das. Ja, klingt das doch gleich erstmal wieder. Ja, wir lassen es auch einfach so in der Sendung drin. Guten Abend, die Herren. Moin Moin! Ja, und guten Abend aus Göttingen. Ah, das ist ja immer noch. Was? Hier nicht. Jetzt ist es aus. Warte. Ha! Ja. Aber jetzt brauchen wir es auch erstmal nicht mehr. Ja, was man mal wissen muss, ist. Wir haben heute zwei Adapter gekauft und plötzlich ist alles Torbobo. Ja, das war gar nicht das Problem. Wollen wir das. Interessiert das jemanden, was hier mit der Technik. Alter, Mann! Geht's? Bier umgekippt. Ach Gott. Ah. Dennis? Ja, ich gehe mal kurz. Wenn du kurz der Frau Bescheid sagen würdest, die kennt so, kann sich damit aus. Also. Da gibt es das Stichwort ja. Bier umgefallen und dann läuft das Programm automatisch ab, ja? Genau. So in der Art. Na, jetzt wird zumindest mal der Boden geschrubbt, ist ja auch nicht schlecht. Ja, bevor wir dann anfangen zu erzählen, was uns hier alles schiefgelaufen ist und was uns sonst noch gequält hat in den letzten, na, es waren schon so fast anderthalb Stunden, würde ich sagen. Nee, mehr Lappen für mehr Bier. Es war fast ein Liter Getränk, so ungefähr. Na, nee, so. Also hier. 0,2. Achso, die Zeit da. Ich habe getrunken und ein Störtebäcker getrunken. Und das war vor Ort schon fast weg vor heute Abend. Ja. So ein Mist. Ist nämlich Cornelis da. Der Cornelis, man kennt ihn. Der wohnt in Göttingen. Die Göttingen kennt man auch. Da, ne, also weil. Da gab es mal früher viele Podcaster, ja. Ja. Das ist irgendwie ganz schön geschrumpft. Hast du das selber geholt, eigenmächtig? Nee, wurde mir gegeben. Okay, das wundert mich. Weil so ein Tuch gibt man, naja, egal. Hauptsache, der Boden ist erstmal wieder trocken. So, wollen wir das nicht nochmal von vorne machen? Wir haben den Cornelis mal eingeladen. Das hängt damit zusammen, ja. Dass Cornelis so ein Vielbahnfahrer ist. Jetzt werde ich auch noch jetzt. Ja, bitte, es ist doch gerade Sendung. Hier läuft das rote Lämpchen nicht. Was ist denn los? Genau. Ja. Ich fahre nämlich mindestens 1000 Kilometer pro Woche. Ja. Von? Von Göttingen nach Hannover pendel ich jeden Tag und ich bin doch auch ganz schön oft am Wochenende unterwegs mit so einem Bruder in Hamburg und einem Bruder in Frankfurt und Freunden in Berlin und dem Interesse am Reisen, da ist man dann irgendwie auch viel auf der Schiene. Ja, und deshalb, aber nicht nur deshalb kennst du dich mit der Bahn aus, sondern auch, weil dich das interessiert so ein bisschen. Genau, ich bin irgendwie Fan von Nahverkehrs- und Verkehrssystemen irgendwann schon gewesen irgendwie. Ich habe kein Auto nie gehabt und will es auch nicht mehr haben eigentlich. Habe eine Bahncard 100 und mich irgendwie auch immer wieder viel in diese Themen eingelesen und beschäftigt damit, weil ich es einfach wichtig und toll finde, wie Menschen bewegt werden. Und ich finde das eine gute Sache einfach. Ja, und du machst auch einen Podcast. Genau, so einen ganz kleinen Podcast, der ist ein bisschen anders als die anderen, denn wir gehen raus mit schöne Ecken. Alle zwei Wochen gibt es eine Folge von ganz unterschiedlichen Orten. Kennzeichnend ist, dass wir immer einen Rundgang machen. Meistens in Hannover, weil ich dort arbeite und Helge, der mein Kollege ist und da mitpodcastet. Vor allem, weil Göttingen nichts zu bieten hatte. Ja, wir haben eine Folge in Göttingen mal versucht und das ist die einzige, die wir nie veröffentlicht haben, weil sie so scheiße war. Das stimmt ja nicht. Eure 50. Folge ist ja auch aus Göttingen. Ah, Mist, vergessen. Ja. Wollte gerade sagen. Da waren wir ja quasi. Aber ja, die Folge war damals halt nicht so toll. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wie die Straßen heißen. Das war sehr peinlich. Deswegen nicht Göttingen. Hannover ist halt so eine tolle Stadt, weil sie so kontrastreich ist und weil da alles irgendwie so gar nicht zusammenpassen will. Und das ist halt auch ein bisschen das Thema dieses Podcasts, wo Dinge aufeinander stoßen und was davon eigentlich schön ist und was davon nicht schön ist, was das Leben lebenswert macht, wie man sich so in Stadt und ja, mit der Stadtkultur letztlich verdienen kann. Alles das besprechen wir teilweise auch mit Double-Endern kreuz und quer durch die Welt und zukünftig auch mehr mit Gästen. Das ist eigentlich ganz schön. Und immer wieder anders, das ist mir wichtig. Das macht Spaß. Ich weiß sogar, wo du neulich warst, aber was noch nicht veröffentlicht ist. Nee, das ist die nächste Folge. Darf man das hier offiziell Oder macht ihr sowas gar nicht? Eigentlich machen wir das gar nicht. Der Hörer soll überrascht werden. Es gibt manchmal andere. Der Leute. Hörer, es gibt also nur Männer, die bei euch zuhören, ja? Ist das richtig? Wir hatten noch mal eine Hörerin in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob die sich noch dabei ist, aber ja, also wenn immer der Hörer genannt wird zukünftig, ne, das ist auch für Frauen und so, weil um Zeit zu sparen, lassen wir die weibliche Form. Nein, stopp, wir sind jetzt hier ab sofort, wir haben ja in unsere Satzung reingeschrieben, dass wir noch das, wie heißt es? Das generische Feminium. Also erstmal zitierst du eine Satzung, die nicht existiert, ich habe davon zumindest nicht gewusst, dass es die gibt. Und zweitens, wenn wir das generische Femininum verwenden, ja, dann musst du es auch vorher richtig aussprechen. Das ist jetzt meine Aufgabe, Hausaufgabe an dich. Genau. Ja, wie auch immer. Ja. Also nicht so viel verraten. Wir verraten es einfach nicht. Aber es ist schön. Es ist ein bisschen. Ja, wie. Ja. Es wird ein bisschen. Also ich habe zu Cornelius gesagt, ich fand, das hat mich ein bisschen an eine Star Trek-Folge erinnert, die mit einer Physiktheorie im weitesten Sinne zu tun hat. Wop. Die in unserer Folge nicht erwähnt wird, leider. Du könntest sie jetzt noch schnell erwähnen, aber mehr nicht zur Folge sagen. Das reicht als Appetizer. Ja. Es geht um die Dyson-Sphäre. Naja, sehe ich auch tatsächlich Ahnung? Dyson-Sphäre ist der Gedanke, nein. Wir versuchen, dass die Energie, die die Sonne abstrahlt, optimal zu nutzen. Wie macht man das? Man baut einfach so einen riesen Kasten, also so in der Kugel, also quasi um die Sonne herum. Quasi ein Energiestaubsauger. Ja, genau. Und dann, weil natürlich wir unseren Planeten ja noch weiter nutzen wollen, quasi ums ganze Sonnensystem. Das funktioniert natürlich nicht so ganz, weil so viel Material hat man nicht zur Verfügung. Mhm. Aber da gibt es noch andere Konzepte, so mit... Mit Voodoo. Na, dass du halt nur so ein paar Paneele überall hin und dann, ach, egal. Kurz zu fragen, gibt es dafür auch EEG-Umlage oder ist das dann ausgeschlossen? Gute Frage. Vermutlich, wenn wir in der Lage sein werden, so ein Ding zu bauen, wird es das erneuerbare Energiengesetz nicht mehr geben. Das ist so meine Vermutung. Aber einfach nur mal so wild in die Zukunft geraten, wer weiß das schon. Wollen wir mal wieder Ordnung in diesen Podcast bringen. Was das alles mit dicken Menschen aus Polen zu tun hat, erfahren Sie in 2 Wochen. Jetzt fühlt Dennis sich einigermaßen beleidigt, glaube ich. Das ist unglaublich. Ja, mir ist gerade... Ja. Wieso? War es doch einfach komplett... Ja. Eigentlich, wenn du die Folge gehört hast, dann wirst du verstehen, dass du nicht gemeint bist. Ja, genau. Wahrscheinlich habe ich eine Folge mit euch gemacht und ich habe mich komplett vergessen. Weil wir uns wahrscheinlich unter den Tisch getrunken haben gemeinsam. Wir werden es sehen. Ja. Ja, des Weiteren senden wir heute auch noch gegen, weiß ich, gefühlt 700 Millionen andere Live-Podcasts. Vor allem alles und eine Premiere, ja, die ich ja sehr teilgehabt hätte als Hörer. Holgi sendet nämlich heute Flaschen mit hier Christoph Raffelt da, Weinflaschen, und zwar live zum ersten Mal. Das habe ich mir ja gewünscht. Oh nein. Ja. Also das hätte ich auch vorher angekündigt, welche Weine getrunken werden und dann live verpodcastet, damit alle gleichzeitig probieren können. Super Idee, ich habe mir das ja gewünscht, aber damals wollte Holgi das irgendwie nicht. Ich habe da, kann ich mal auf so einen Kommentar verlinken. Tja. Hättest du da persönlich sogar vorbeifahren können. Raussuche. So ein Publikum. Da hat Holgi gesagt, möchte er nicht. Macht er auch nie. Irgendwie sowas. Irgendwie so ein ganz krasser Niemals oder so. Ja, das bedeutet quasi bald. Ja, offensichtlich schon. Das ist wie Steve Jobs. Wenn er immer gesagt hat, machen wir auf gar keinen Fall, dann kann das ja, nicht. Ja, Tablets sind scheiße, hat Steve Jobs gesagt. So. Er meint aber die es da zu dem Zeitpunkt gab. Die er im Kopf hatte. Egal. Ja, ja. Wenn wir schon mal Podcasts anschließend sind, dann mache ich jetzt noch Shameless Self-Promotion. Ja, immer gerne. Ja. Ich habe mit Edmina, Edmina hat einen Podcast gestartet, ein Kaffeekränzchen, fraudingens.de. Und ich war der erste Gast. Und wir reden über SPD. Ja, ich habe ja mit. Über die serbo-kroatischen Pavilane Delmenhorst. Hä? Kalkofe, kennst du nicht? Kalkofe? Ah, okay. Aus Mattscheibe, Kader Lot wird gefragt, was bedeutet denn? Und dann kommt halt Kalkofe als Kader Lot und sagt, serbokroatische Pavilane Delmenhorst. Naja. Ja, ich habe ja mit Mina ja das Mitgliederbegehren gemacht. Es ist genau ein Jahr her jetzt. Ja, knapp ein Jahr. Ja, und ihr seid gescheitert. Ja, gescheitert sind wir. Knapp, aber. Als Jungpolitiker. Ja. Wir passieren Revue und gucken mal, wie die SPD jetzt aktuell steht. Und wir besprechen oder wir nehmen das Kompetenzteam auseinander noch. Ah ja, ist auch schön. Ja. Und wir klären die Frage, ob die SPD die Wahl gewinnen wird. Oh, und was ist die Antwort? Mina sagt ja, ich sage, wenn in den nächsten paar Wochen was noch passiert. Also die nächsten 2 Wochen, wenn es einen Stimmungsumschwung gibt. Punkt. In den nächsten 2 Wochen? Ist das nicht ein bisschen eng bemessen? Ja, aber dann ist Sommerpause. Das ist eh alles vorbei. Na, sicher? Weil ist ja vor der Wahl, Sommerpause vor der Wahl. Das ist ja schon ein bisschen anders als normale Sommerpause. Ja, aber du hast dann nur Möglichkeit, über Presse zu agieren, nicht mehr über parlamentarisch irgendwie so Dinger zu machen. Und ich glaube, die Nummer wäre dann in den nächsten 3-4 Wochen gelaufen. Außer dann natürlich die letzten 7 bis 10 Tage vor der Wahl. Da geht immer noch irgendwas. Aber sonst sehe ich eher schwarz. So meine Theorie. Ja. Kennst du ja meine Theorien, ist ja. Ja. Und mir ist gerade noch was über Setup klar geworden. Aber ich fange jetzt nicht wieder an, weil sonst müssten wir hier nochmal eine halbe Stunde rödeln. Ja, wollen wir mal erzählen, was hier überhaupt passiert ist? Wollen wir? Ja. Das würde mich eigentlich auch interessieren, weil irgendwie, ich war zwar dabei, aber verstanden habe ich es nicht. Also, alles begann damit, dass wir hier mal so eine N-1-Schalte machen wollten. N-1 bedeutet, dass wir quasi jemanden reinholen können, via Skype, via Telefon, Blechtelefon und dass da ein klarer Signalaustausch kommt. Also wir bekommen jetzt Cornelis Signal hierher, ja. Das wird in unseren Mainmix eingespeist, wo auch unsere Stimmen schon raufkommen und das wird dann am Ende aufgenommen. Aber das wäre natürlich blöd, Cornelis seine eigene Stimme mit zurückzusenden, weil dann gibt es irgendwie Rückkopplung, das will man nicht. Und deshalb schicken wir ein eigenbereinigtes Signal raus, also ein um seine Stimme bereinigtes Signal. Da schicken wir einfach nur unsere beiden Signale. Das kann man in Software machen, mit einem Audio-Interface, kann man aber auch in Hardware machen. Wir haben es in Hardware gemacht, weil es ein bisschen nicht so fehleranfällig ist. Wenn man das alles im Griff hat, die Software, dann ist das auch nicht fehleranfällig, klar, aber das ist ein bisschen einfacher erstmal. Und dann hatten wir noch so interne Routing-Probleme, weil ich es gerne so gehabt hätte, dass wir all die Sounds, die wir einspielen, dass Cornelis die auch hört. Das haben wir dann auch geschafft. Aber wir haben dreimal, glaube ich, den Ansatz gewechselt, wie ich es versucht habe. Und das war das eben, alles 100 Jahre gedauert und irgendwann hatten wir es dann. Am Anfang haben wir übrigens Cornelis sogar den kompletten Mainmix, also mit ihm selber, noch rübergeschickt. Das haben wir aber gar nicht gemerkt, weil Skype das rausfiltert. Ja, Skype, ich habe das auch nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Genau. Das ist richtig gut. Ja, das haben wir nur dann gemerkt, wenn ich das in deine Richtung, unser Signal komplett weggemacht habe und dann wieder aufgemacht habe. Richtung ist jetzt nicht klar als Bezug übrigens. Achso, wenn Cornelis, wenn ich Dennis und mein Signal in deine Richtung, Cornelis, geschickt habe und das ganz leise gemacht habe, also das Signal ganz ausgestellt habe und dann wieder aufgemacht, dann war das kurz bei dir zu hören, Cornelis, deine eigene Stimme. Ah, okay. Weil Skype erstmal braucht, um zu merken, oh, das kommt ja schon von da, das nehme ich mal wieder raus. Mhm. Ja, mhm. Es ist alles irgendwie alles sehr, sehr komisch und kompliziert. Ach ja, und dann hatten wir auch noch so einen Streaming-Server, beziehungsweise auch nicht. Und dann hat Dennis hier gesagt, kurz bevor wir anfangen, oh, ich muss den Server noch aufsetzen. Und fing dann an und sagte, ja, ich bin jetzt fertig. Aber irgendwie senden konnten wir dann nicht. Und dann war auch irgendwie hier alles kaputt. Also irgendwie totaler Software-Totalschaden und Hardware. Und jetzt funktioniert es aber. Ja. Ich habe hier auf der anderen Seite das gegenteilige Ding. Vielleicht kurz, um das mal so zu sagen. Ja, erklär mal, womit du... Ich habe mich so eine M-Audio-Box, die heißt Fast Track 2. Wird auch, glaube ich, demnächst nicht mehr gebaut. Kostet irgendwie 100 Euro. Man kann 2 Mikrofone reinstecken mit XLR und Phantomspeisung. Man kann sich selber in der Box vorhören, was super praktisch ist, weil keine Latenz. Und man kann halt, man schickt dann das Signal an den Rechner aus dieser Box und kriegt auch eins zurück, weil sie eben auch eine Soundkarte ist und kann das mit vorhören. Das heißt, ich habe euch quasi in dieser Box dann noch dazu gemischt, kann das auch ganz prima alles einstellen mit 4 dicken, fetten Reglern. Das ist irgendwie ganz schön toll. Ich mag das Ding. Also, das ist ein bisschen komisch vom Treiber, den muss man erstmal finden und installieren und dann, aber dann geht das auch. Und dann hast du einfach ein USB-Kabel und glücklich. Also so für das Dranhängen an so einem Podcast ist das gut, für andere Zwecke eher nicht. Aber man könnte auch 2 Menschen hier entsprechend mit dranhängen und die lokal schon mal halbwegs gegeneinander mischen. Das ist schön. Ja, damit hätten wir das hier wahrscheinlich auch machen können. Aber dann hätten wir wieder mehr Software-Routing betreiben müssen. Ja. Ups, ja. Die Lösung ist einfach ganz einfach. Ihr flattert uns jetzt ganz viel. Genau. Dann geben wir ganz viel Kohle aus. Ja. Und machen das ganz, ganz geil digital. Oder wir kaufen uns einfach einen Schergen, der einfach die Verkabelung macht. Ja. Wir wollen das jetzt so machen wie Ralf. Ja, genau. Weil bei den Wikigeeks haben wir jetzt ja ein Rack. So mit 19 Zoll und einem USB-Audio-Interface und noch so einem anderen Ding, wo man die Kopfhörer reinsteckt. Und dann macht er das alles so Voodoo-mäßig im Computer. Ja, das wollen wir auch. Letzte Sendung haben wir damit übrigens aufgenommen. Jetzt am Dienstag. Deshalb flattert. Die klang auch ganz gut. Ja, ne? Die klang gut. Ja, die war gut. Ja, war auch gar nichts. Also, das war auch. Die ist aber noch gar nicht veröffentlicht, sehe ich gerade. Ach so. Ja. Dann meine ich die davor. Ach so, hast du live hast du nicht gehört? Ich habe irgendwann letztens eine Live-Sendung gehört, ich aber auch danach nochmal gehört habe, weil ich ein sehr obskures Live-Erlebnis hatte. Ich habe sie beim so im Bett gehört und bin immer eingeschlafen, bin von seltsamen Fetzen aufgeweckt worden, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ah, ja. Und dann habe ich davon geträumt und wieder aufgewacht. Und erst beim zweiten Mal hören hat sich das alles so gefügt. Das war so ein bisschen wie Lost niemals war am Schluss. Alle ja. Rätsel wurden aufgelöst. Ja, das habe ich auch manchmal, weil ich höre immer gerne abends zum Einschlafen Podcasts, die ich gerne hören möchte, weiß aber, ich werde dabei einschlafen und dann verpasse ich die Hälfte. Und höre dann am nächsten Tag nochmal nach, was ich, wo ich geschlafen habe, also die Zeit, ne, die ich nicht, weil und dann erkenne ich auch immer Fetzen wieder und merke dann auch teilweise, dass ich davon geträumt habe und so. Das ist irgendwie sehr komisch. Das war bei mir mit Bitcoin so. Ich habe zum ersten Mal von Bitcoin gehört im Traum. Tatsächlich, ich habe nur bei Max gehört und ich habe das nicht bewusst wahrgenommen, sondern davon geträumt und ich habe tatsächlich geträumt, ich würde unendlich reich werden, wenn ich diese Bitcoins kaufen würde. Das Dumme ist, ich hätte recht gehabt, wenn ich meinem Traum gefolgt wäre. Das war halt so vor 1,5 Jahren, als sie wirklich ganz wenig wert waren und jetzt sind sie es besser. Und, naja, es war absurd. Ja, ich habe das ja auch gehabt. Also ich hatte letztes Jahr öfter mal so, dass einfach so am Ende des Monats ein 100er übrig. So als Student hat man das ja nicht ganz so oft. Und habe mir ein paar Mal gedacht, na, kauf doch mal einfach für 100 Euro Bitcoin. Aber irgendwie war dann ich weiß nicht, die Angst zu groß, alles zu verlieren. Weißt du, was bei mir gescheitert ist? Nein. Die Software, die man dafür braucht, war so hässlich, dass ich dann nicht wollte. Ja. Aber du brauchst ja nicht mal Software. Du hättest ja auch Bitcoin, musst ja nicht Bitcoins irgendwie, ne? Du kannst ja auch alle in deinem Ding haben bei. Es gibt auch physische Bitcoins. Nee, bei Mt. Gox meine ich jetzt. Das ging da auch schon alles so vor 2 Jahren? Na gut. Also die Exchanges gab es ja immer schon. Also ja. wenn du die Bitcoins natürlich bei dir dann lokal auf der Platte haben wolltest, das damals, geht. Damals vor dem Krieg hat man ja die Bitcoins auch im IRC-Channel getauscht. Ja, aber jetzt ja. Bei so Bitcoin-Exchanges, da hast du ja so wie auf der Bank auch mit deinen Aktien hast du dein Depot. Und da liegen ja Bitcoins drin, beziehungsweise Geld. Das heißt, man hätte auch ohne Client spekulieren können. Na gut. Ja. Aber wir sind ja alles risikofürchtende Ja, alles furchtbar. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Angst. Ja, du hast was vergessen bestimmt. Nee, ich habe nichts vergessen. Ich muss jetzt was machen. Vor- oder nachmoderieren? Was? Ja. Wie, was? Naja, moderieren wir es an oder moderieren wir es nach? Man moderiert nichts an, das tut man nicht. Hast du dann nach, okay. Ja, warte mal, jetzt muss ich aber erstmal hier wieder den Regler aufziehen. Eieieiei. Hast du diesen Loop jetzt ausgemacht? Welchen Loop? Naja, es hat doch. Ach so, genug. Ja, ich hoffe. Das ist. Ja, jetzt wird's, man merkt schon. Auf 3 Meter Ebene alles, gleichzeitig. Alles wird fürchterlich. Wir erreichen jetzt den Bahnhof. Anycast, Bahnfragen. Ausstieg, Fahrrichtung rechts. Bahnfragen. Ha. Bahnfragen. Und wie man hört, hört man nichts. Das heißt, es ist wieder alles einfach ausgegangen. Tja, einmal mit Profis. Ja, wenn man sich dann auch mal entsprechend vorbereitet, ist ja auch alles in Ordnung. So. So. Jetzt habe ich sogar noch live die Kapitelmarke ein wenig weiter nach rechts gerückt und alles ist super. Wir bräuchten so einen dressierten Affen, der so alles macht. Achso, ich dachte, das bin ich schon. Ja, wir sind bei den Bahnfragen angelangt und Bahnfragen, das ist ja auch hier der Dingens, warum Cornelis hier hauptsächlich jetzt dabei ist. Ja. Obwohl er uns natürlich auch noch länger begleiten wird, so ist er nicht. Aber er sagte, da möchte ich mal mitmachen, denn Cornelis hat zur letzten Sendung einen etwas längeren Kommentar geschrieben. Mhm. Worum ging es denn? Oh Gott, jetzt habe ich das gar nicht mehr nachgelesen. Es ging zum einen um die Siemens-Züge und irgendwie fand ich das ganz spannend, dass die, also die Velaros, die aktuellen ICE-Züge entsprechend auch, dass die durch den Ärmelkanal fahren und zwar nicht nur vom deutschen Betreiber von der Bahn aus, sondern auch von Eurostar selber geordert wurden. Und wenn ich das alles richtig zusammengetragen habe, ich habe ein bisschen nochmal geguckt, ist das so, dass durch die Verzögerung bei der Lieferverzögerung, dass möglicherweise sogar Eurostar selbst mit ICE quasi Zügen wesentlich früher durch den Ärmelkanal fährt als die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Dennis, ob das wirklich so kommen kann. Geplant war ja der London-ICE mal für 2014, jetzt 2016, also Fahrplanwechsel 2016, das heißt Dezember 2016, und jetzt auf 2017 oder 18 verschoben. Genau. Und ich glaube, dass der Eurostar auch für 18 geplant war. Ich glaube, der war sogar für 16 geplant. Nämlich deswegen hatte ich eine Chance gesehen, dass das klappt. Und das wäre sehr lustig, wenn das sind Franzosen, Briten, also Fritten quasi, wenn die zuerst da durchfahren mit unseren Zügen aus Deutschland, weil wir sie nicht zulassen können. Ne, aber das ist zwar lustig, aber das Beste ist natürlich, dass in die Alstom-Zentrale da einfach da in Luft und Asche sich vor Wut ausbrüchen. Kommt dazu, ja. Ja, der französische Nationalstolz ist ja jetzt damit verletzt. Und also das heißt, die können auch koppeln gleichzeitig, das wäre lustig. Einfach. Mhm. So. Wer weiß denn, das waren alles lange Züge, ne? Ja, also das. Nee, also. Ach, nee, das sind alles 400er Halbzüge. 400 Meter Halbzüge. Auch die französischen, die sie da kaufen. Okay. Ich glaube, den Valero, die gibt es nicht länger. Aber zwei oder nur einer? Nur einer, weil wegen Tunnel. Nee, gekoppelt natürlich. Du darfst, muss zu wissen, bis jetzt, also oder bis zum Wechsel der Fahrzeuge, dürfen in den Euro, waren die 800 Meter lang. Es hat einfach eine Bedingung, dass du aus Sicherheitsgründen den Zug komplett durchlaufen kannst, Mindestlänge ist ein Tunnel. Sicherheitsgründe. Und extra für diese Ausschreibung oder extra für die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat ICE-Züge, die sind einfach nur 400 Meter lang. Maximal. Oder er hat 200 Meter Züge. Und das heißt, um da dann reinzukommen in den Zug, in den Tunnel, wurden die Regularien geändert, dass du gekoppelt 800 Meter nicht durch, also die sind dann nicht durchgängig, du kannst also nicht zwischen den Zugteilen wechseln, einfahren darfst. Und das wurde extra für die Deutsche Bahn geändert. Und davon hat auch Siemens für die, die Eurostar-Ausschreibung profitiert. Und was ist hier der ICE Berlin-Ostbahnhof bis Köln und Düsseldorf mit Zugteilung in Hamm? Das ist 2x200 Meter? Oder genau, was? Das ist 2x200 Meter. Okay. Der gute alte Zweier, was übrigens der gemütlichste und schönste Zug war, bevor sie die neuen Sitze reingebaut haben. Ja, ich bin heute Morgen mit denen gefahren und dachte mir so, oh, das ist mal hart. Wichtiger Tipp für alle ICE 2 Redesign-Fahrer, die Kissen oben abmachen und unten in den Rücken legen. Ja, nein, das will ich sofort entgegensprechen. Ich bin dann der Typ, der dann nach euch kommt und diese Kissen wieder oben reinfrübeln muss. Nee, bist du nicht, weil ich mach sie wieder dran. Oh, immerhin. Mhm. Und außerdem sei doch froh, wenn die schon unten liegen, dann musst du sie oben nicht mehr abmachen. Das stimmt. Ja, oder so, ja, ja. Das ist auf jeden Fall schrecklich, diese Sitze. Wie kriege ich eigentlich raus, das mal kurz eingeworfen, bevor wir hier zu dem anderen Thema vom letzten Mal kommen, wie kriege ich eigentlich raus, was für ein ICE fährt, welche Generation jetzt gerade unterwegs ist? Das ist ganz einfach, und zwar sind die einzelnen Generationen den ICE-Linien zugeordnet. Das heißt, auf der ICE-Linie 10 und 11, das ist Berlin-München und Berlin-Interlaken, die über Braunschweig fahren, der fahren ICE-Einzüge, weil die eine Schweiz-Zulassung haben. Dann hast du... Interessant übrigens, für alle, das hatten die Hörer jetzt nicht gehört, aber Cornelis hat nämlich gehört, dass ich gerade ins Mikrofon gerülpst habe. Das ist ein Detail, das niemanden interessiert. Nein, die Hörer aber nicht. Das wollte ich nur mal kurz sagen, wie ich hier mitdenke und mich einsetze für das Hörerlebnis. Du hast dich aber trotzdem nicht bei Cornelis entschuldigt, deswegen. Nee, das macht ja auch nichts. Es wäre ja auch unprofessionell, einfach jetzt in der Sendung darüber zu reden. Ist schon okay, ich bin ja auch nur Gast. So, Dennis, bitte weiter. Und dann gibt es halt natürlich ICE-Linien wie Köln-Bonn und Düsseldorf-Berlin, wo einfach ICE-2s fahren. Und aber ist das nicht Linie 10, 11 oder so? Linie 10 und 11 sind meines, das gucke ich jetzt nach, 10 und 12 waren, glaube ich. Ich hätte ja eine einfachere Unterteilung eigentlich. Ja, bitte. Weil man erkennt ja alte und neue ICEs, ne, so. Rund oder runter? Ja, aber das weißt du erst, wenn sie einfahren. Ja, Moment. Ja. Ach so. Ja, gut. Gut, okay, ich muss mich korrigieren. Also ja, die 10er, die 10er-Linie ist tatsächlich, du hattest recht, Berlin-Ostbahnhof nach Köln-Bonn oder Köln-Bonn-Flughafen Düsseldorf. Und 11 und 12 sind nach München und Interlaken. Und da siehst du in der Wikipedia, stehen dann die Fahrzeuge auch drin. Das sind doch die Zweier kommen auch aus Berlin, ne? Die stehen da und die Einser kommen aus Hamburg und fahren auch jeweils dann wieder dorthin zurück. Genau. Und die Dreier stehen in München, ne? So war's. Richtig, genau. Ja. Mhm. Und Aber es gibt noch ein PDF bei der Bahn offiziell, aber das ist so die Zuordnung. Und die Zugtypen selber natürlich erkennst du dann am Bahnsteig selber, dass der IC1 ganz klassischer Zug mit zwei Lokomotiven hast. Also zwei feste vorne und hinten ist so ein riesiger, so ein Waggon, der einfach nur aus Lokomotive besteht. Also ist klassischer Waggons mit Lokomotive. Vorne, so, hinten. Ich will jetzt ja mal IC3 fahren. Ja. So, das habe ich auch schon mal. Ich weiß bloß nicht mehr, wo das war. Entweder. Kannst du in der Wikipedia machen. Ich glaube, das war von Frankfurt nach Darmstadt. Das kann sein. Am einfachsten ist einfach Frankfurt-Köln fahren, weil da darf sonst nichts anderes fahren. Richtig. Ja. Nee, irgendwie Frankfurt-Darmstadt oder was auch sein kann, irgendwo nach Dortmund oder so? Von Münster nach Dortmund wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht. Münster, Dortmund? Nein, dann dürfte es ein Zweier gewesen sein. Ja. Dann war das tatsächlich Frankfurt-Darmstadt. Also die stehen also in Hamburg, in München, die IC3s. Genau. Mhm. So. Da ist deren Hauswerkstatt. Das heißt, wenn ich ein IC3 fahren möchte, kann ich entweder Züge nehmen, die aus München kommen oder die nach München fahren. Das wäre zum Beispiel, IC3 verkennt zum Beispiel auf Hamburg-München. Die Strecke. Hamburg-München. Genau. Okay, aber nicht Hamburg-Stuttgart. Nee, sorry. ICE 42 ist, das ist Dortmund nach München, so war's. Ich hätte gerade gesagt, Hamburg-München wird andersrum bedient, ne? Von Hamburg runterfahren und zurück. Ja. Mit Einsern. Mhm. Genau. Aber es ist über Dortmund. Okay, weil ich wollte mich gerade sagen, weil nach Göttingen Münster, und Hannover. Du hast recht, Münster-Dortmund nach München ist ICE 3. Ist Darmstadt überhaupt ein ICE halt? Das ist jetzt nochmal eine interessante Frage. Ja. Ja, nee, dann weiß ich, will ich nicht, was es ist. Ah, nein, stopp. Du bist mit dem ICE-T gefahren. Du bist auf die Linie 50 von Dresden über Fulda, Frankfurt, weiter entweder nach Köln, Düsseldorf. Also die fährt von Dresden starten, die ICE 50. Und T sieht auch so schick neu aus? Ja, der sieht so ähnlich aus wie der Dreier. Ist ein bisschen anders. Das sind halt die Neigetechnik. Ist aber eine grässliche Linie, weil du die ganze Zeit hin und her gekippt wirst und mir wird von der Linie wirklich schlecht. Das ist die einzige Bahnstrecke, auf der mir wirklich schlecht wird. Richtung Dresden und Erfurt, die ganze Richtung da. Ganz schlimm. Also die Neigen geht nicht. Züge dürfen sich nicht neigen, finde ich. Also so. Zumindest nicht diese komische Neigung, die nicht weiß, wie sie sich neigen muss. Was ist denn jetzt, wenn ich von hier jetzt nach Leipzig oder Dresden fahre, kriege ich da sowas? Von Berlin nach Leipzig? Ja. Berlin-Leipzig? Oder was kriege ich da? Das muss ich mal gucken. Also, weil Leipzig steht nämlich an in den nächsten Monaten, dass ich da mal hinfahre. Da kriegst du Dreier, glaube ich, ja. Ich gucke gerade nach, welche Linie das überhaupt ist. Das ist IC 15. Nee, das ist eingestellt. Was? Da, also hier Berlin, Luttenstadt, Wittenberge, Leipzig. 1, 2 und T fahren da. Ah, okay. Die Linie 28. Und wie kann ich mir so ein T raussuchen? Ist das hat der feste Zeiten? Ja, es gibt ein PDF bei der Bahn. Da steht tatsächlich für jede Zugnummer auch der passende Zug. Also da steht nicht der Zugtyp, aber du kannst anhand der Wagenskizzen erkennen. Okay. Ja. Ganz einfach, frag mich, dann sage ich es dir. Okay, machen wir das mal so. Nein. Also es ist halt, also du kannst es rausfinden. Es ist alles ganz einfach, weil die Bahn kann nicht einfach sagen, hier, wisst ihr was, wir haben jetzt gerade Bock, mit dem Zug zu fahren. Klar, das geplant sein muss, ist mir schon klar. Warum kann man das nicht einfach sehen? Warum wird das nicht eingeblendet? Das interessiert niemanden? Mich schon. Ja, aber du gehörst halt zur Kategorie hier neugieriger Pufferküsser. So. Ich bin aber gar kein Pufferküsser, weil ich kenne mich ja gar nicht aus. Ja, deswegen sage ich ja neugieriger. Okay. Ja. Ja, interessant. Wobei dieser Dreier ist einfach nicht der gemütliche ICE, finde ich. Nee? Also überhaupt nicht. Ich bin ja wirklich großer Fan der Zweier und gerade diese Strecke von Köln nach Frankfurt, wo der Zug so richtig schnell fährt, finde ich persönlich extrem unangenehm, weil er sehr laut wird, sehr viel Windgeräusche dazukommen und die ganze Zeit vor sich hinschwankt. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ding. Ich bin ein Mensch, der sehr empfindlich ist für das Schwingungsverhalten von Fahrzeugen. Das wird mir auch immer kotzelend in den Autos. Kann man auch sehr schön hören in einer Podcast-Folge von uns, wo ich am Ende als Beifahrer mich fast übergeben muss. Das geht mir immer so, auch auf kurzen Strecken. Züge hingegen sind sehr, sehr, die schwingen halt entweder wenig oder fast gar nicht. Auf die Art, dass es einen zur Seekrankheit bringt. Und da sind gerade die 1 und 2 ja ganz toll, weil die sehr schön gefedert sind. Der Zweier ganz besonders schön gefedert ist. Er hat nämlich eine Gummifederung und keine Stahlfederung. Ah, okay. Ich bin IC1-Fan, weil seit dem Relaunch, die sind ja auch das ältere Relaunch, ist ein sehr bequem, die Sitze. Die richtig, Einser. Das kommt dazu. Also ich bin ICE2-Fan gewesen bis zum Relaunch. Jetzt kippe ich tatsächlich auch eher auf den Einser. Das ist schade, weil das war wirklich richtig gemütlich, diese Sitze. Diese, das waren diese grünen mit diesen, kennt ihr bestimmt. Ja, oder diesen, in der ersten Klasse ganz ekelhaftes so rot. Aber es war gemütlich, mit schönen, guten Ohren, wie heißt das denn so, ne? So Ohrensesseldingern, das Kopf, man wieder reinschmeißen kann. Ja, du? Genau, wenn man zur Seite und so. War auch ordentlich, die Neigung war auch ordentlich, das war schön. ICE 2 Redesign, das sind diese harten Sitze, die auch keine Fußklappe mehr unten haben, oder? Doch, die haben eine Fußklappe. Die Klappe haben sie, ja. Ja, ja. Aber das sind also die Züge, das sind die, genau, die haben einen neuen artigen Sitz. Die geht nicht mehr weg, die war, das ist ja, die ist ätzend, das stimmt, das mag ich nicht. Und das sind ICE 2 Relaunch, da kennst du halt an den Displays oben an der Decke. Die haben so ja. Dreieck-Displays, so U-Bahn-Fernsehen-artig. Das finde ich aber gut wiederum. Ja. Aber ich verstehe diese Sitzauswahl nicht, denn der IC, der jetzt redesignt wird, bekommt eine Abwandlung der ICE 1 Redesign-Sitze. Also beides wird ja gerade gemacht. Warum gibt es da Unterschiede? Vielleicht andere Hersteller. Die haben Ausschreibungen verschiedene und hat sich jetzt neuer Hersteller wieder gewonnen. Aber jetzt, wie so viel verstanden habe, genau, einfach jetzt dafür, wenn die ICE 1 Sitze kommen, dann ist alles super. Dann bin ich glücklich. Und halt, dann, der Valero D wird mal spannend. Der ist natürlich, der wird offiziell als ICE3 bei der Bahn geführt, ist natürlich kein ICE3, aber ICE4. Weil er nicht von Siemens ist, oder? Natürlich ist er von Siemens, aber er hat mit dem ICE3, also mit dem, was jetzt an ICE3 verkehrt, rein technisch nix am Hut. Das sind zwei. Warum nennt man den nicht anders? Marketinggründe. Weil ein ICE4 wollen sie halt nicht machen. Das Basisdesign von außen ist ja schon auch irgendwie sehr ähnlich, genau. Wenn auch nicht gleich. Ne? So die gleiche Schnubbeligkeit und so, obwohl man vorne nicht mehr rausgucken kann, was wirklich schade ist. Haben Sie die Lounge abgeschafft im Valero? Die mit der, also du meinst hinterm Fahrer? Ja. Die ist raus. Mhm. Oh. Da ist stattdessen Technik untergebracht. Das war das Geilste, im IC3 hinterm Fahrer zu sitzen, wenn der sein Display, wenn er es offen hat. Ja, das ist wirklich hart. Und die Sitze sind, glaube ich, auch die gleichen Scheißsitze wie IC2, denn der stand lange Zeit jeden Morgen neben mir in Hannover auf Testfahrten. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es diese doofen Sitze. Ah. Das bin ich aber auch schon mal gefahren, in dem ICE ganz vorne, wo man vorne rausgucken konnte. Das wiederum ist sehr cool. Wenn man von Köln nach Frankfurt fährt, sollte man vorne rausgucken. Ja. Das kann dann auch Dortmund-Münster auf dem Rückweg gewesen sein. Das kann sein. Dortmund-Münster kann sein, ja. Muss auch übrigens Glück haben, wenn man Pech hat, ist die erste Klasse vorne, ne? Ja. Dann darf man sonst hinten. Oder man hat einen Fahrer, der auf seine Privatsphäre achtet und ganz, das lustige Schalter sind, die kann man mit einem elektrischen Schalter Milchglasen. Das heißt, Milchisieren. Das ist faszinierend. Ist eine, stimmt total teuer und aufwendig, aber ist faszinierend. Ja. Das ist eine coole Technik. Alles ist abgeschafft, schade. Und natürlich, wir schieben das erste Mal das vor. Wir haben eine Frage bekommen. Um mal einfach mal eine lang elegante Überleitung zu bekommen. Achso, nee, wir waren noch eigentlich bei dem Kommentar von Cornelis. Ja, aber schieben wir das mal, machen wir mal, sortieren wir ein bisschen. Okay, also ja. Und zwar möchte ich jetzt gerne einen logischen Schritt dann machen zum ICX dann direkt, weil der Till Horstmann hat geschrieben, was haltet ihr denn vom ICX-Projekt und wann glaubt ihr, wann kommen die Dinge auf die Schiene? Projekt ICX ist quasi the next generation Zug. Der soll quasi als erstes die IC1-Flotte ersetzen, dann die Zweier und dann die ICEs. ICs, Intercities. Soll er nicht zuerst die ICs ersetzen? War das nicht so? Das haben sie jetzt umgedreht gerade. Ah, okay, gut. Das haben sie alles wieder auf den Kopf geschmissen, weil. Es war geplant eigentlich, dass die Intercity-Waggons komplett ausgemacht sind. Die sind jetzt 40, 50 Jahre alt, teilweise. Dass die jetzt rausfliegen und dafür dann ICX zum Einsatz kommen. Das haben sie jetzt alles über Bord geworfen und jetzt gibt es einen IC-Relaunch. Das heißt, die ganzen Waggons der Intercities kriegen neue Innenausstattung, werden modernisiert und dafür wird erstmal die ICE-1-Flotte außer Dienst gestellt bzw. umgeschichtet, um einfach mehr Kapazitäten oder mehr Fahrzeugreserven im ICE-Netz zu haben. Aber was ist denn mit den Doppelstockzügen? Das ist mal eine ganz andere Nummer, die uns jetzt erstmal nicht interessiert. Okay, alles klar. Ja. Und ICX ist jetzt eine komplette Neuentwicklung, und zwar von Siemens alleine. Das ist auch eine Neuerung. Das ist irgendwie der größte Bahnauftrag aller Zeiten Ich glaube, den Velaro haben sie auch allein gebaut, oder? Was denn? Den Velaro haben sie auch allein hochgezogen. Ja, aber den Valero haben sie quasi in Eigenregie, den haben sie auf eigene Faust gemacht. Ah, okay. Hm. Und quasi der ICX ist quasi ein Auftragsprodukt. Und es ist der größte Bahnauftrag und das sollen halt irgendwie, glaube, was war der Rahmen? Der Rahmenvertrag sieht bis zu 300 Züge vor oder sowas in der Art. Oder 200. Also massig. Das heißt, es ist ein Milliardengeschäft. Es ist eine komplette Neuentwicklung und zwar Powercar nennt sich das. Du hattest jetzt bisher die ECE1, war ganz klassisch. Vorne, hinten war eine richtige Lok. So wie man ICEs kennt. Da ist vorne eine Lok und die zieht alles. Der ICE2 hatte nur noch eine Lok und einen Steuerwagen. Das heißt, der ICE2 kann in beide Richtungen fahren, aber der wirkliche Antrieb ist tatsächlich nur auf einer Seite. Der ICE3 hatte einen verteilten Antrieb. Hatte den Nachteil, dass du ordentlich beschleunigen kannst, aber das Ding nicht auseinandernehmen kannst. Der ICEX ist ein Powercar. Das kombiniert quasi beide Vorteile beider Systeme. Das heißt, du hast einen verteilten Antrieb. Das heißt, du hast Wagen, die beschleunigen können, also einen Antrieb haben. Und du kannst trotzdem die Dinge auseinandernehmen, wie du möchtest. Das heißt, du kannst die Waggons, wenn du möchtest, sehr einfach hin und her zusammensetzen. Das heißt, es gibt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Du kannst mal längere Züge, mal kürzere Züge machen. Und das ist das Neue an diesem ICX-Projekt. Das ist vereinfacht, ist, dass die Spannungswandler und Motoren jeweils immer alles in einem Wagen drin ist. Genau. Ne? Genau, das war beim Dreier Velaro eben nicht so, dass das irgendwie verteilt ist, so ganz komisch. Genau, verteilter ja. Antrieb, ja. Und das ist quasi jetzt der neueste heiße Scheiß. Und das soll jetzt kommen, irgendwann. Wobei der noch nicht so hochgeschwindigkeitsmäßig, also jetzt zumindest nicht um den Dreier zu ersetzen, geplant ist bisher, sondern nur bis 249 km/h pro Stunde. Und zwar ganz einfach, die Bahn hat gesagt, 300 ist zwar nett und schön, aber ist teuer, können es eh nicht auf vielen Strecken fahren, die Haltedichte ist so gering, dass man es kaum ausnutzen kann, es frisst unglaublich viel Energie. Also im Vergleich zu 250 und 330 es lohnt sich einfach wirtschaftlich nicht. Das heißt, wenn in 10, 15 Jahren die ersten Dreier zerfallen, gibt es dann irgendwann 300 km/h nicht mehr. Genau, dann ist Deutschland aufgrund seiner Infrastrukturwahl, also wir haben in Deutschland quasi, wir haben ein Netz, auf dem Fernverkehr, Nahverkehr, Hochgeschwindigkeitsverkehre und S-Bahnen fahren. Das haben wir in Schweiz, in Frankreich und Italien anders. Die haben tatsächlich abgetrennte Hochgeschwindigkeitsnetze. Das heißt, die haben das komplett getrennt. Das heißt, die fahren unabhängig. Da hast du irgendwie 3, 4, 5 maximal Stationen. Dann liegen zwischen den Stationen 300, 400 Kilometer. Und da kannst du mit 330, mit 400 das ordentlich ausreizen. Das ist in Deutschland nicht möglich, weil du einfach... alleine wenn du in NRW guckst, hast du einen Halteabstand von 40 oder 50 Kilometern. Also so gefühlt bewegt sich der Zug zwischen Düsseldorf und Dortmund gar nicht. Sondern der steht einfach da im ständigen Halt. Und deswegen, deswegen hat die Bahn gesagt, wir machen hier bei 249, das hat den Hintergrund, dass du ab 250 bist der Hochgeschwindigkeitsverkehr, also oder Ultra oder sowas, und dafür brauchst du spezielle Sicherheitskonzepte wieder. Das heißt, deswegen kann der Zug maximal 249 und quasi so einen großen Zulassungstheater zu meiden. Das heißt, unser Hochgeschwindigkeitsverkehr ICE 1-2 wird zukünftig endhochgeschwindigkeitstechnisch weg damit. Genau, aber es ist trotzdem nicht schlecht, weil jetzt... Ja, das klingt sinnvoll, aber das Technikerherz und von ja. Fanboy und Zug sonst was, das... Ne, das so, ja. Und jetzt hast du hier Weltartikel verlinkt, genau. Ja, da heißt es, Deutsche Bahn erntet Spott für IC eng. Ja. Und dann ist hier ein Bild, tatsächlich mit Sitzen, die irgendwie relativ einfach aussehen und auch nicht sehr bequem, aber das weiß man ja immer erst, wenn man drauf gesessen hat, deshalb will ich ja mal gar nichts sagen. Das sieht auch ein bisschen eng aus in der Tat, aber was ich viel frappierender finde, ich sehe keine Steckdosen. Die sind natürlich da, das ist kein Problem. Das ist einfach in der Grafik einfach nicht drin. Das ist okay, alles klar. Keine, also Die werden alle WLAN, Medien Center, tralala haben. Aber die Sitze sehen schon ein bisschen schmaler aus als die jetzigen ICE-Sitze. Und auch der Abstand zum Vordermann ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Ja, der ist... Das ist doch der gleiche Gruselhersteller wie jetzt beim Redesign 2er, oder? Würde ich mal vermuten. Ich habe es leider nicht so auf optisch. Dem Schirm, aber ich glaube, das ist tatsächlich... Hast du das Bild vor Einser dir? Ist. Cornelius? Ja, ich glaube, das... Also aus dem Artikel habe ich hier dieses, das ist ein Vierer, den man da sieht, ne? Das, was in den Bildern ist, das ist ICX. Bin ich falsch Artikel jetzt hier oder was? Nee. Egal. Auf jeden Fall hat man jetzt einfach mehr Sitze im Zug drin als vorher. Das heißt, hattest du vorher irgendwie im Waggon, muss ich mir die Zahlen raussuchen, vielleicht kurz zwischendrin, ändert sich was an der Aufteilung, dass es halt Großraum und Abteile gibt? Oder? Abteile werden abgeschafft. Werden abgeschafft. Ja, es gibt das, das will keiner mehr. Doch, ich will das haben. Alte Menschen wollen das. Nein, ich habe ein kleines Kind, ich möchte gerne in einem Abteil sitzen. Ja! Kleinkindabteil gibt es natürlich. Ja, Kleinkindabteil. Eins im ganzen Zug. Ja. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Bahn. Das gefällt uns Familien sehr gut. Ja, aber bevor der Zug da ist, ist dein Kind eh ausgewachsen. Also, oder planst du mehr in die Welt zu setzen? Ja, vermutlich auch das, aber so ganz generell ist es halt einfach scheiße. Ja. Weil man will das ja nicht nur aus irgendwie so Privatheitsgründen und sowas, sondern man nervt ja auch andere Fahrgäste, die ihre Ruhe haben wollen, völlig zu Recht. Und Kinder sind halt laut und man kann Kinder nicht fesseln und knebeln oder sie irgendwie betäuben. Also kann man machen, aber das ist halt irgendwie völlig zu Recht strafbar. Wie ist das mit dem Kleinkindabteil hier? Ist das wieder so wie im jetzigen ICE dann? Das kann ich dir nicht sagen. Viele Details stehen einfach noch nicht fest. Weil gibt es doch derzeit auch nur im Zweier, oder? Kleinkindabteil gibt es auch nur im Zweier, ja. Ja. Aber da ist das schon ziemlich cool, weil das ist ja das ist im ersten Wagen der ersten Klasse, also hinterm Bordrestaurant und Bordbistro. Mhm. Da ist dann erst der Aufenthaltsraum für die Bahnmitarbeiter und dann das... Ist im Mühlaunch jetzt anders, ist in der zweiten Klasse sogar. Ist umgezogen dann. Ah, dann bin ich noch in Alten gefahren, okay. Mhm. Auf jeden Fall hatte man da nämlich, dann war da die Behindertentoilette und danach kam halt so ein Abteil von der Größe erste Klasse Abteil, so Einzelabteil, mit einem Riesentisch, aber zweite Klasse sitzen. Und das war dann das Kleinkindabteil. Das fand ich sehr angenehm. Aber wenn das im Relaunch schon woanders ist, dann wird das wahrscheinlich auch nicht mehr so groß sein, oder? Ist das gleiche wie vorher, das ist ja nicht umgebaut worden. Die haben ja beim Relaunch nicht irgendwelche Wände versetzt, sondern nur irgendwie neue Sitze eingestellt. Ah, okay, dann wird es ja gleich groß sein. Das ist, nämlich das ist sonst von der Statik her nicht, das geht nicht. Das ist nämlich ziemlich cool, weil das halt, du hast halt echt groß und du hast dann so einen Tisch, wo du den du nochmal ausklappen kannst, der dann doppelt so breit ist wie so ein normaler Abteiltisch. Und das macht schon echt Spaß. Und ich finde es gut für Kinderabteile, aber gegen normale Abteile, weil die finde ich nicht gut. Da haut man sich die Beine gegenseitig in die Beine und man kann die Sitze in der Regel nicht kippen. Ja. Man wird mit Menschen zusammengewürfelt in einen kleinen Raum mit wenig Luft. Ich bin Großraumfan. Also ich mag Abteile sehr gerne. Wenn die voll sind, stören die, aber ich finde, also weil es halt wirklich eng ist, gerade wenn man irgendwie ein bisschen längere Beine hat, dann nervt das echt schon. Und wenn einem dann noch ein größerer Mensch gegenüber sitzt, dann hat man manchmal ein Problem. Oder wenn man einfach nur am Fensterplatz sitzt und das Abteil voll ist und man will auf Klo, das ist schon nervig, das stimmt. Aber wenn ich jetzt einen vollen Großraumwagen habe und ein volles Abteil, dann würde ich immer das volle Abteil vorziehen. Interessant. Also ernsthaft? Ich würde immer das Großraum vorziehen, weil da weiß ich, dass ich maximal eine nervige Person neben mir habe. Nee. Da weiß ich, was ich kriege. Tausend Leute, die da rumsitzen, rumstinken, rumschreien, rumdingsen. Ja, aber du kannst einfach mal flüchten im Zweifel. In so einem Teil, wenn du da anfängst, dich rumzuwuseln, dann wirst du schief angeguckt und ach, um Gottes Willen. Das Verhältnis zwischen Menschen und Luft ist im Abteil aber schlechter eigentlich. Genau. Im ICE-X hast, im ICX hast du, da gibt es so Bereiche, die sind mit so Glaswänden nochmal abgezogen. Das heißt, du hast so halboffene Abteile. So wie das früher im Intercity war. Ja, so ähnlich, genau. Das heißt, du hast eine gewisse Abteilatmosphäre um diese Tische herum. Das sind diese Viavis-Sitzplätze. Ja. Und zu den Sitzabständen jetzt zu kommen, die werden kleiner, ja. Und zwar von 920 mm auf 856 mm. Ist aber immer noch, hat dafür aber eine erhöhte Kniefreiheit. Weil die Sitze geschwungen sind, oder? Die Sitze sind halt so gebaut, das hast du schon im ICE 2 Relaunch. Das heißt, du hast ja vorher gehabt, wenn dein Vordermann zurückklappt, dann geht das direkt in deinen Raum rein. Ja. Ragt das rein. Ja. Im ICE 2 ist das nicht so, es ragt nicht rein, sondern es rutscht so rein, dass du trotzdem der Vordermann zurücklegen kann und du hast immer noch denselben Platz vorne. Als großer Mensch muss ich aber sagen, dass das nicht besser geworden ist. Ja, es ist halt, also du hast es ist halt doch irgendwie gefühlt, fehlt da irgendwie 5 cm oder 3 oder so. Aber das ist halt das alte, das ist halt irgendwie das alte Ding, so die Welt ist für Menschen bis 1,80 gebaut. Ja, ja. Danach ist einfach recht. Und das heißt, du hast aber eine erhöhte Kniefreiheit und hast trotzdem, also bei der Lufthansa ist der Sitzabstand tatsächlich nur 760 mm. Das heißt, du hast trotzdem normal irgendwie 20 cm mehr. Und wie ist es mit der Breite? Weil das sieht auch enger aus, ehrlich gesagt. Das kann jetzt eine optische Täuschung sein, aber... Das kann ich nicht sagen, aber so wie ich es verstanden habe oder so mitbekommen habe, ist, dass ich so, dass die Sitze tatsächlich genauso breit sind, aber die zusammengerückt sind ein bisschen alles. Ja, das nervt aber auch schon, weil wenn ich jemanden von meiner Statur nochmal neben mir sitzen habe, dann haben wir beide keinen Platz. Richtig, also ich kann, also jetzt schon ist es manchmal kritisch, wenn zwei etwas, auch die Welt ist tatsächlich nicht für fette Leute gemacht im Zweifel, so. Ja, aber ich würde jetzt auch mal nicht sagen, dass ich irgendwie mordsmäßig fett bin. Nein, ja? aber es ist halt, Also, ich bin zu dick, das gebe ich gerne zu, ja. Ich müsste ich auch ja von deutlich mir mehr Sport machen. An dem Punkt muss ich mich zurückhalten. Auch das ist alles richtig, ja. Aber ich bin jetzt nicht ausladende Tonne, die rollt, wenn sie umkippt. So. Und es gibt halt mehrere Menschen wie mich. Also ich verstehe das einfach nicht, so diese Konfektionierung auf Engel, weil schmale Menschen kannst du auch in etwas breitere Sitze setzen, ohne dass es sie stört. Ja. Ja, also das hat auch, du hast natürlich eine Limitierung der Breite. Ja, Limitierung, bla bla, dann machst du halt den Zug einfach 5 cm breiter, das ist jetzt einfach Nein, nicht du das nicht. Riesenproblem. Doch, das kannst du eben nicht. Wieso? Du hast ein Lichtraumprofil. Du hast der IC, du kannst einfach den Zug nicht 5 cm breiter machen, weil du nicht weißt, ob er nicht einfach, wenn zwei Züge nebeneinander fahren, einfach kollidiert. Nein. Das meine ich nicht. Sondern die Züge, der hier wird ja anscheinend schmaler sein, wenn das alles enger beieinander ist. Das Lichtraumprofil ist dasselbe, sondern die buddeln da alles anderes ein bisschen um. Der Mittelgang soll ein wenig breiter sein. Ja, das ist doch bescheuert. Dann macht den Mittelgang noch schmaler. Ey, das ist doch echt dumm. Ja, da gibt's doch so ein Problem mit Koffern, ne? Ja. Die da auch durch müssen. Ich weiß nicht, sind die ja, aber es muss halt nicht jeder immer permanent seinen Koffer hinter sich her rollen, ja? Nein. Nur weil irgendwie diese Rollkoffer, Rollkoffer-Nazis möchte halt seinen Koffer neben sich festhalten, weil er könnte ja geklaut werden. Den kann man auch vor sich tragen. Also das ist echt Quatsch. Nein, während des Sitzens auch im Gang halten. Also ich sehe ganz viele Koffer, die exakt in den Gang passen. Also da ist auch nichts mit daneben oder sonst was und vielleicht will man da ja ein bisschen mehr Luft schaffen, dass sowas überhaupt durchpasst. Nicht, dass ich das jetzt gut finde, aber da gibt es auch irgendwo irgendwelche Koffernormen wahrscheinlich, die eingehalten werden müssen. Oder nicht? Vermutlich. Also ich kann es nicht sagen. Oder der Maximalkoffer? Ich glaube es, ich weiß jetzt nicht, gibt es eigentlich schon so ein Rohmodell? Aber ich glaube, von außen gibt es, das Ding wurde schon mal aus Holz gebastelt in 1:1. Aber ich weiß nicht, ob der Innenraum auch gebaut wurde. Also die Fotos, die ich da gerade anhatte, und das war doch ein X, das sah nämlich anders aus wie alles andere. Das sah nicht aus wie eine Animation, das war schon sehr gebaut. In dem Artikel, den du verlinkt hast. Also zumindest das Interieur, ne? Ja, ja. Also. Also wir müssen sehen, also das Schöne ist ja, das muss man die Bahn loben, und zwar wird demnächst, wenn der erste fertig ist, geht er jetzt 2 Jahre quasi in Praxistest. Ein Zug. Oder 2, 3 Züge, die gehen in Praxistest und die werden auf Herz und Nieren im laufenden Betrieb getestet, bevor tatsächlich die Großserie startet. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, wenn der Sitzstorm groß genug ist und man merkt, dass tatsächlich Sitze und Ärsche der Deutschen nicht zusammenpassen, dann wird da was noch passieren. Ich glaube, das ist alles so ein Praxistest. Da wird viel, glaube ich, da ist die Bahn gewillt, auch zu lernen im Zweifel. Hast du gerade Sitzstorm gesagt? Ja, Sitzturm. Das ist ganz spannend, das machen sie auch bei Regionalzügen tatsächlich. So Züge, die ausgestattet sind mit Kameras und so Testfahrern, wo sie sich wirklich relativ viel Daten zumindest erstmal ziehen, was die da drin machen und auch mit denen dann Gespräche führen, gut, wie das umgesetzt wird. Hoffen wir mal, dass es dann auch berücksichtigt wird, was da passiert. Ich kann dich auch muten, Dennis, dann musst du hier nicht so ins Das ist leer. Gut. Es gab nämlich mal wieder Shake. Ja, für dich nicht. Ja, für mich nicht. Weil du Bier umgekippt hast. Ach so. War das auch so hier gesagt, dass es eine Bestrafung? Okay. Ich fühle mich diskriminiert. Ein wenig. So, und dann gab es noch hier Busfahren mit der Bahncard 100. Da haben wir jetzt ja wieder einen Experten bei uns. Ja, ich bin neidisch. Also ich. Ja, du warst ja auch mal Experte. Ich habe jetzt Bahncard 1000 gerade in die Shownotes geschrieben. Wäre europaweit dann. Ja, ich habe eine Bahncard europaweit nicht gefunden. Das wäre so geil. Dazu habe ich heute noch irgendwie gelesen, das hat die Bahn irgendwie so für, wie heißt es noch? Irgendwie im Sommer so ein Monatsticket. You call it Deutschlandpass? Ja, Deutschlandpass, genau, so heißt es. Ja, aber es ist nur für Deutschland. Aber du hast zwei Tage nach Österreich und Schweiz. Ja, aufeinanderfolgend sogar. Ja. Ja, man kann auch mal in Wien dann übernachten. Egal. Das fand ich mit der Bahncard, oder? Ja, sofort. Ich würde den Deutschlandpass noch mal kurz erklären. Da kann man also, wenn man bis 18 Jahre ist, also bis einschließlich 18 Jahre wieder, für 109 Euro im Sommer, also von irgendwann Juni bis... Einen Monat lang. Ja, aber die Zeitdauer... Bis September oder Oktober. Nee, ich glaube, von Mitte Juni bis Ende September kann man sich irgendein Datum auswählen. Ab dann geht das dann einen Monat oder 30 Tage oder so. Und dann kann man mit dieser, hat man quasi für diesen Monat eine Bahncard 100 quasi. Und kann dann natürlich ganz Deutschland fahren. Bis man 18 ist. Du hast eine Flatrate, aber keine Bahncard 100. Ja, weißt du, was ich damit sagen will? Du kannst halt mit jedem. Offizielle Bedingung ist, dass du tatsächlich immer eine Fahrt im Fernverkehr bedienst. Das heißt, rein physisch, eine reine Nahverkehrsfahrt ist mit dem Deutschlandpass nicht erlaubt. Um zu den Regeln zu kommen. Ist da ein City-Ticket drin? Ich glaube nicht. Das spielt ja auch keine Rolle. Also wenn man bis einschließlich 18 Jahre ist, zahlt man 109 Euro. Und wenn man in der Großstadt wohnt, irgendwo, die einen Intercity- oder ICE-Anschluss hat, dann ist das irgendwie, wenn man mal ein paar Städte sich angucken will in den Sommerferien, eine super Sache. 109 Euro. Wenn man noch ein bisschen mehr Geld verfügt, ist man sogar bis einschließlich 18 Jahre mit 169 Euro in der ersten Klasse mit dabei. Und das finde ich mal echt interessant. Also hätte es das gegeben, als ich noch so jung war. Und ja, aber das Schöne ist ja, das freut mich, das ist schön. Aber ich habe dann die ganzen Bahnerforen gelesen, wo dann die erste Klasse gesockt sind. Oh, der Pöbel kommt in die erste Klasse, alles schlimm. Und oh, Kinder, wollen wir alles nicht. Ja. So Abgrenzungstäter. Könnte ich ja mal einen Monat auch erste Klasse pendeln. Aber ich mag die erste Klasse nicht. Da kommen immer so Menschen, wollen mir Zeugs verkaufen. Das habe ich einmal ausprobiert. Das ist ganz schrecklich. Nee, die kommen jetzt auch in die zweite Klasse. Ja, genau. APS gibt es jetzt auch in der ersten, zweiten Klasse. Aber sprechen mich nicht an. In der ersten Klasse werde ich wirklich bewusst gefragt, wollen Sie noch etwas kaufen? Die haben mich immer wieder aufgeweckt. Das geht nicht. Aber in der ersten Klasse gibt es noch hier Croissants und Brötchen und so. Und in der zweiten Klasse gibt es nur diesen Wagen, der auch durch die... Stopp. Ich war jetzt vor kurzem im ICE... In einem ICE bin ich gefahren, da kam tatsächlich ein Typ aus dem Bordbistro, hat gefragt, darf ich Ihnen was aus dem Bordbistro mitbringen? Ach was. Und da konntest du alles, was auf der Karte steht, ihm bestellen. Ach, und der hat es dir gebracht. Ach was. Und zwar natürlich zum APS-Preis, also am Platzservice heißt das. Ja. Das heißt normalerweise in der ersten Klasse, wo eine Hostess oder ein, wie heißt das, männlich? Hostess männlich? Männliche Hostess. Also einfach ein Kellner und eine Kellnerin quasi, die speziell abgestellt dafür, Sachen unter die Nase gereicht haben. Und zwar Cola in Weingläsern, das war das Übliche. Ja. Und das war toll. Wenn ich in der ersten Klasse gefahren bin, habe ich natürlich APS immer genutzt. Aber in der zweiten Klasse habe ich noch nie einen Croissant oder ein Brötchen kaufen können. Das waren bisher immer nur diese Wagen. Nein, das waren jetzt auch in letzter Zeit immer nur diese Wagen, die man auch in Regionalzügen sieht. Der Snackwagen. Der Snackwagen und dann ist ab und zu nochmal jemand mit einem Tablett Kaffee durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, darf noch ein Kaffee sein. Ja, aber jetzt gab es tatsächlich eine Fahrt, wo ich war, da hat sich jemand gefragt, darf ich Ihnen was aus dem Bordbistro mitbringen? Okay, das finde ich cool. Egal, anderes Thema. Ob ich halt persönlich angesprochen werde und geweckt werde, wie es mir in der ersten Klasse passiert ist, so, wollen Sie auch was kaufen, also Sie hier persönlich, diese Person, oder so einfach mal einen Wagen reingefragt, ist ja noch okay, das ist mir auch egal. Aber dieses Anpacken, aber dieses Ansprechen, das fand ich ganz schrecklich. Den Deutschlandpass gibt es auch für ältere Leute, Ja. Bis 26 ist noch, also bis einschließlich 26 ist nochmal eine Altersstufe. Und alles drüber. Ab 26 gibt es auch nochmal. Das ist dann nochmal ein bisschen teurer. Und dann gibt es nochmal für Familien. Das ist dann, also für zwei Personen plus deren Kinder bis 15 Jahre. Das muss auch nicht Vater und Mutter sein. Das kann auch Vater und Sohn eins sein oder Tochter eins oder Mutter und so mit älteren Kindern. Das spielt da keine Rolle. Das ist dann nochmal, wenn man es auf eine Person herunterbricht, günstiger als schon die vergünstigte Variante der bis 26-Jährigen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die genauen Preise weiß ich nicht mehr. Ich glaube, 269 ist es dann bis 26 Jahre oder so. Wurst. Also ist ein bisschen teurer und lohnt sich dann schon nicht mehr so geil. Aber wenn man irgendwie noch 16, 17, 18 ist, dann und irgendwie Zugriff auf eine Stadt hat, die Fernverkehrsanbindung hat, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ja. Und ich würde immer auch direkt das erste Klasse-Ding kaufen. Macht das. Also erste Klasse ist natürlich toll. Ja, weil die 60 Euro spielen auch keine Rolle mehr. Richtig. Bitte, bitte macht irgendwas für europäisches Fahren. Auch ja. So generell. Als Bank hat 100 Nutzer, ist man da irgendwie mehr total, ich weiß auch nicht. Also wenn ich in irgendwas von irgendwo nach Prag fahren oder sowas, muss ich immer erst zum Schalter gehen und fragen, ich hätte gerne ein Ticket. Das haben sie geändert. Aber du kannst es jetzt auch im Automaten tatsächlich buchen. Haben ich wir jetzt online buchen. Ja, online geht's noch nicht, aber jetzt am Automaten. Ich habe letztens, wir hatten einen Dialog noch mit @db, DB Bahn auf Twitter, tatsächlich, du kannst am Automaten eingeben, dann gibst du halt an, du willst von, sagen wir mal, von Köln nach Brüssel und dann gibst du als Rabattkarte Bahncard 100 an und dann wird quasi das Ticket genau ab dem Tarif, also ab der Tarifgrenze berechnet. Du weißt nicht, wie Stunden ich am Schalter in Göttingen gestanden habe und unfähigen Beamten mit schrecklichen Windows 2000 Systemen. Den Grenztarifpunkt. Ja, wo ist denn wohl der Bahnhof? Ich gucke erstmal nach. Vielleicht ist es dieser. Ja, doch, okay. Es hat immer ewig gedauert. Und, ja. Vor allem, also es wird automatisch dann auch der 25% Rabatt für die Auslandstickets angerechnet. Also so am Automaten funktioniert das schon super. Ach, also, man kommt mit der Bahncard 125% im Ausland. Ja, du hast ja auf deiner Karte, wie heißt es denn? Rail Plus, genau. Die hast du auch mit Disney und Bahncard 50 auch. Die hast du auch bei Bahncard 100. Ja, bei Bahncard 25 auch schon. Ach, ja, klar. Frage, ja. Ja, gut. Aber also steht es, glaube ich, gar nicht drauf. Warum denn nicht? Rail Plus ist mittlerweile Standard. Ah, okay. Das ist gegenseitiger Anerkennung. Ja, weil ich kenne es nur aus dem Dropdown-Menü beim da gibst du jetzt mit an, ob du Schweizer Halbtaxe hast oder österreichische, wie das dann heißt dort. Vorrats. Also ich kann hoffen, dass Vorteils-Abo, glaube ich, heißt es in Österreich. Online geht demnächst. Na, also online bewegt sich schon eine Menge bei der Bahn. Du hast du hast jetzt platzgenaue Sitzreservierung, es wurde eingeführt, die auch funktioniert. Ich habe es probiert. Oder teilweise funktioniert, also bei mir hat sie funktioniert, das ist bei der Bahn ist, da bewegt sich langsam was. Zu online kommen wir später nochmal. Ich werde nochmal ein bisschen rumheulen, was alles so furchtbar ist. Aber Cornelius, du hattest noch was zum Busfahren mit der Bahncard 100 geschrieben. Genau. Ich habe mal gelernt, dass man tatsächlich grundsätzlich mit allem fahren darf, was der Bahn gehört. Hat man mir auch so mal gesagt irgendein Service Point. Also auch wenn man jetzt diese City-Ticket-Geschichte hat und die aus irgendwelchen Gründen irgendwie begrenzt ist, alles was Bahn ist, S-Bahn sowieso, aber eben auch alles was Bahn-Bus ist. Und die Bahn hat ja sehr viele Gesellschaften aufgekauft, hier die Regionalbus Brandenburg, Quatsch. Wie heißt das? Braunschweig hier bei uns in der Gegend? Der RBB. Ja, die RBB, genau. Die gehört der Bahn, die sieht mittlerweile auch stark nach Bahn aus. Weil der heißt auch offiziell Südniedersachsenbus. Genau, ja. Da gibt es sehr viele von diesen Firmen, die sie aufgekauft haben. Und so wie mir das mal erklärt wurde, darf ich das alles fahren. Genau, weil es als Haustarif gilt. Genau. Und deswegen war halt meine Frage. Ob da nicht dann auch die Fernbusse, wenn sie auch der Bahn gehören und diese Regel fortgeführt wird, ist es ja auch Fernverkehr und Bahn und sonst was, müsste eigentlich auch gehen. Ich glaube nicht. Also gerade der Berlin-Linex-Express, der ist ja komplett stark, sehr stark von Mutterkurzzeit abgekoppelt. Also bisher. Mittlerweile integrieren sie es ein bisschen wegen der Liberalisierung, aber der war bisher so, haben wir auch aus Gründen, aber interessiert sich keiner für. Ich müsste das mal ausprobieren, glaube ich. Ich fahre halt so ungern Bus. Was spannend wäre, tatsächlich wäre jetzt die Bahn hat ja den IC-Bus eingeführt, ob da die Bahncard 100 gilt. Genau, hatte ich auch gesehen, ja. Da habe ich mich das nämlich auch gefragt. Eigentlich ist das Branding ist das gleiche. Ja. Oder dicht dran zumindest. Müsste doch eigentlich gehen. Zumindest. Genau, weil diese Busse sind tatsächlich auch auf bahn.de eingetragen. Und die kannst du auch über bahn.de mit Bahncard buchen. Aber die Berlin-Linien-Express, die sind komplett abgetrennt von allem. Das heißt, ich glaube, der ICE-Bus, den kannst du normal am Automaten mit normalen DB-Ticket buchst du und halt. Und das ist was jetzt genau? Na, die Bahn hat in Konkurrenz, glaube ich, Nürnberg, das ist halt ein Bus, ein normaler so Reisebus und der verkehrt im Takt zwischen zwei Städten und der ist komplett in den Deutsche Bahn München-Freiburg ist es, komplett eingebunden in den Fahrplan, ins Preissystem, in den kompletten, genau. Hm. Aber ja, hier steht er sich mit Bahncard 25 wird anerkannt, aber steht noch nichts Genaues. Sparpreis, IC-Bus. Hier steht nichts Genaues, leider. Ja, ist auch nicht so, ja, so wild. Dann gab es noch einen Nachtrag von Ed Blumenkraft und Ed Manning. Und zwar, dass die Bahnhofsuhren von Tenovis, ehemals Telenorma, hergestellt werden. Da haben wir uns auch ja gefragt, wer stellt eigentlich die Uhren her und wie ist es mit dem Design und so. Cornelis, erinnere ich mich da richtig, dass du mir irgendwie erzählt hast, dass wir mit dem Design war? Nee, der Bahnhofsuhren? Nee. Wen habe ich denn noch gefragt? Ich habe da jetzt nie, nee. Weißt du dazu für dich was drüber? Das war doch, ich habe es im Podcast gehört, oh Gott, aber das war vielleicht sogar bei euch. Ja, wir haben uns drüber unterhalten. Ja, genau. Und Dennis hat so ein bisschen erzählt. Kann ich jetzt und Dennis nichts beisteuern. Dennis hat gemutmaßt, dass die von Telefunken kommen. Nee, dass das Design, meine ich jetzt, dass das Design, das Schweizer Design, dass das Ding ist, ja, und da alle irgendwie von abgeguckt haben und die Uhren von Telefunken gebaut wurden, das dachte ich die ganze Zeit. Ja. Nee, weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall, Tenovis, vielen Dank für den Dings. Ja, Dennis, dann musst du dich nochmal korrigieren. Genau, und zwar, ich habe ganze Zeit synonym Zugführer mit Lokführer und Triebfahrzeugführer genannt. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied, weil der Zugführer ist was anderes als der Lokführer bzw. der Triebfahrzeugführer. Der Zugführer ist quasi ein Zug, also ist quasi, der darf auch technische Dinge am Zug machen. Das ist quasi beim Begleitpersonal angesiedelt. Das ist ein Unterschied. Das heißt, der Lokführer ist nicht der gleiche Zugführer. Das ist der Lokführer, ist der vorne sitzt? Genau. Kann auch der Zugführer sein? Kann in seltenen Umständen auch der Zugführer sein. Normalerweise ist der Zugführer aber der Chef des Begleitpersonals. Genau. Okay. Ja, haben wir das auch geklärt. Da kann man mal reinhören. Ich habe es jetzt schon halb reingeschrieben auch. Der Bahncast ist seit einiger Zeit unterwegs. Und ja, da gibt es halt auch eine Folge mit einem Zugführer. Und mit einem Zugbegleiter jeweils. Was wirklich interessant ist. Mal so zu hören, was die so auch alles machen und wie sie ihren Beruf sehen. Der Podcast Bahncast, es gibt glaube ich 5, 6 Folgen, soll halt ganz verschiedene Menschen, die mit der Bahn zu tun haben, jeweils letztlich in einem Interview da reinziehen. Das ist ganz schön. Also der Zugführer in Deutschland ist tatsächlich auch, heißt dann bei uns, bei der Bahn heißt er Zugchef. Quasi der Chef der Begleitpersonal, ist der Fahrbegleiter. Der Bahncast hat übrigens auch einen österreichischen Zugbegleiter im Gespräch. Sehr schön. So, und jetzt gibt es noch bei der Bahn noch ein bisschen Öko-Kram. Gibt es noch, Till Horstmann fragt nochmal, was man halt, also die Bahn hat jetzt dieses 100% Ökostrom, die Bahncards werden grün. Genau. Die schwarzen auch, also die 100er auch? Ja, die werden auch grün. Dann male ich die schwarz an, also wirklich echt, ach. McDonald's ist auch grün mittlerweile, ja, also das genau, das heißt, wenn du ein Ticket buchst mit Bahncard-Rabatt, dann wird quasi, kauft die Bahn dafür extra Ökostrom ein. Das heißt, der Mix wird dann erhöht. Aber heißt es nicht 100% Ökostrom, du fährst bei uns sowieso mit Ökostrom? Nein, also du hast die Bahn... So kommt das aber in der Werbung rüber. Ja, das ist natürlich Taschenspielertrick. Die Bahn hat natürlich einen Strommix. Der besteht aus Wasserkraft, Sonnenenergie, Ökostrom, bei 20-30%. Sowas in der Drehraum und dann ist noch ein bisschen Gas und dann natürlich Atomstrom. Also die Bahn hat ja für ein Atomkraftwerk quasi Output-Rechte. Also sie kann da alles abzapfen. Eins der Biblis sogar. Jetzt soll halt dadurch quasi ermutigt werden, guckt mal, dass die Bahn möchte halt bis 2050 100% haben. Das war jetzt so Marketing. Das ist natürlich echt interessant, weil das wirkt wirklich so in der Werbung, als sei es andersrum. Also hier, wir machen alles mit Ökostrom, kommt doch zu uns. Ja, nee, also die Bahn hat sehr viele Wasserkraftwerke. Neckarswestheim, Block 1, gehört der Bahn. Der hat eine extra Bahnstromturbine. Das heißt, ein Kernkraftwerk und thermetische Kernkraftwerke. Das heißt, du hast 42%, also ist 42% sind, okay, das sehe ich gerade falsch, erzeugt die Energie. Spielt auch keine Rolle. Spielt keine Rolle, aber ist nicht 100% Ökostrom bisher. Ja. Und der Nahverkehr ist recht gar nicht. Moment, da gibt es aber Ausnahmen. In Hamburg zum Beispiel sagt die S-Bahn, sie wäre 100% Ökostrom. Das klebt auf jeder S-Bahn drauf. Genau, das wie ist. Wie man sie das genau jetzt da abrechnen und herstellen? Nee, ist ganz einfach. Es wird einfach die S-Bahn in Hamburg ist ein eigenes Stromnetz. Das heißt, du hast den ganz einfachen Vorteil, dass du einfach, einfach 100% Ökostrom reinjagen kannst. Mhm. Das ist der Vorteil. Das heißt, du könntest auch die Berliner S-Bahn komplett 100% Ökostrom machen, ohne ja. mit dem Bahnstrom normalen in Berührung zu kommen. Vorher sollen sie erstmal fahren, bevor ja. man das angeht. Genau, der beste Ökoschutz ist nicht fahren. Ja. Ja, dann in dem Sinne ist die Berliner S-Bahn ja sehr grün. Ja. Ja, was haben wir hier noch so? Ach ja, Drohnen gegen Graffiti-Sprüher. Ja, das ist interessant, ich als Technik hier begeisterter finde das super. Wenn die Bahn damit machen soll, machen. Eurohawk doch zu was nutze. Genau. Das Lustigste aber, das Artikel, die Drohnen werden natürlich in verkehrsrot mit DB-Logo lackiert sein. Wenn die Bahn eins drauf gibt, dann ist das ihre Markenidentität. Da legt sie 100% Wert drauf und dann müssen auch die Drohnen in einem sauberen verkehrsrot lackiert sein mit DB-Logo. Mit der wunderschönen Bar-Sans von Spiekermann. Genau. Eine schöne Schriftart. Und dazu noch, werfe mal jetzt ganz viele Bahn-News noch rein. Ja. Trittin fordert zum Beispiel, dass die Bahn ab 30 Minuten Verspätung Kulanz zahlen soll schon. Das heißt, du hast bisher ab 60 Minuten 25%, ab 120 Minuten 50%. Und die Trittin möchte es quasi verschieben, ab 30 Minuten 25%, ab 60 Minuten 50%. Und was genau ist, was mit 120 Minuten, das ist jetzt nicht fest, aber 30 Minuten soll die Bahn schon zahlen. Juristisch übrigens sehr interessant. Ja. Das sind einfach Sonderregelungen übrigens, ne? Weil gäbe es diese Sonderregelungen, Kulanzregelungen, Entschädigungsregelungen. Ja, stopp, das ist keine Kulanz. Na, aber ne, Sonder, hier, wie heißt denn das? Es gibt die europäische Fahrgastrichtlinie, genau. Und da steht es drin, dass ja. die Bahn. Gäbe es diese Fahrgastrichtlinie nicht, hätte man in den allermeisten Fällen keinen Anspruch auf gar nichts. Kriegst du Schadenersatz? Durch irgendwie. Doch, klar hast du Schadenersatz. Aber hast du einen Schaden, wenn du zu spät kommst? Nein, in seltensten Fällen. Was hast du denn verloren? Zeit. Ja, Zeit. Aber kannst du Zeit irgendwie in Geld aufwiegen? Nö. Nein. Kann natürlich sein, dass du dann deinen Flug verpasst. Kann natürlich sein, dass du dann irgendwie aufs Taxi ausweichen musst. Das hat alles. Hat auch die Bahn bisher vor alles gezahlt. Ja, das ist auch nach geltendem ja. Recht, aber ja. dazu bräuchte sie Fahrgastrichtlinie nicht. Kann natürlich auch immer sein, dass du sonst irgendwas verpasst und so, oder dass du jetzt mal ein Hotel nehmen musst, aber das müsste sie halt auch so nach deutschem Recht schon so ersetzen. Aber im Normalfall, ich komme eine Stunde zu spät in XY an, weil ich jetzt meinen Urlaub beginne und ich fahre danach von da aus autonom weiter zu meiner Ferienwohnung, deren Schlüssel ich schon habe, da hast du halt Zeit verloren, da hast du keinen Anspruch auf gar nichts. Auch kein Schmerzensgeld, weil da müsstest du schon irgendwie so sehr zu spät gekommen sein, dass es dich irgendwie körperlich geschädigt hätte. Ja. Das ist auch eher selten. Deswegen hast du die europäischen Fahrgastbahnrechte. Also die gelten halt, du hast einfach europäische Mobilitätsrechte, das heißt, du hast auch im Fernverkehr, im Schiffsverkehr ähnliche Regelungen. Die ja. jeweils auf die anderen Medien, natürlich auch im Fernbusverkehr. Da stellen sich mir bei dieser Forderung zwei Fragen. Erstens, was würde das kosten? Also was würde das mehr kosten, wenn man das, also kann man ja bestimmt berechnen irgendwie. Ja. Und die zweite ist, warum gibt es das jetzt noch nicht? Also warum erst ab einer Stunde? Einer Stunde, deshalb hat man, ist ein willkürlicher Wert. Punkt. Okay. Also kann es auch einfach die halbe Stunde sein. Es können aber auch ja. 45 Minuten sein. Also man könnte jetzt argumentieren, man kann jetzt fahrplanpolitisch argumentieren. Und zwar, ist die eine Stunde deshalb in Ordnung, weil du eh meistens auf den meisten Linien hast einfach einen Stundentakt oder einen Zwei-Stunden-Takt. Punkt. So. Das heißt, wenn du aber in die Schweiz gehst, wo du auch gerne mal 30-Minuten-Takt hast, dann wird es wieder relevant. Aber das hast du in Deutschland in seltensten Fällen. Also das in Deutschland meistens sind halt Stundenverkehre. Mal hast du eine halbe Stunde mit auf Regionalbahnsebene. Das heißt, das könnte erst relevant werden, wenn wir einen Deutschlandtakt einführen, der entsprechend in 30, 15, 20 Minuten getaktet ist ordentlich. Dann könnte das relevant sein. Aber das ist hier mehr 30 Minuten, das ist, wie Trittin sagt, etwas mehr Symbolpolitik. Das soll nicht mehr dem Fahrgast mehr Geld geben, sondern einfach die Bahn einfach anstrengen, besser zu sein. Das ist also quasi... Und was würde die Bahn das kosten? Also mehr Kosten? Ich habe leider nicht Zahlen, wie viel die Bahn aktuell auszahlt an Entschädigungen, leider. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Was aber so ist, zum Beispiel, diese 60 Minuten sind nicht auch starr. Also das heißt, das Fahrgastcenter, das ist dann wieder Kulanz. Auch bei 58 Minuten oder bei 57 Minuten wird es stattgegeben. Welche Uhr zählt da eigentlich? Gerichte haben gesagt, du musst quasi fest angekommen, du musst ausgestiegen, du musst aus dem Bahnhof raus sein, du musst im Zweifel quasi Ankunftszeit zu Hause, Punkt. Das Problem ist halt, es gibt da viele das heißt, wenn du nochmal ein Stück Autobahn fahren musst und du kannst da wenigstens was rausholen, dann... Im Zweifel ja. Okay. Also, aber das ist halt sehr, sehr kryptisch und komisch, weil die Bahn zum Beispiel sagt, du hast ja Anspruch nur, wenn die Verspätung du hast quasi eine Fahrt. Und die Bahn sagt, eine Fahrt gleich ein Ticket. Das heißt, wenn du zwei Tickets hast, so zwei Fahrten. Und wenn da zwischen Verspätungen kommen, dann ist das nicht offiziell. Punkt. Ja. Das rechtlich fragwürdig. Das haben sich die europäischen Gesetzgeber anders gedacht. Die haben gesagt, das ist fahrkartenunabhängig. Das heißt, Fahrt ist von Einstieg bis Ausstieg. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt Bock habe, ich habe den Fall, ich musste halt, ich musste in der Regionalbahn Ticket lösen. Das heißt, da gab es nur einen Automaten, nicht am Bahnsteig. Und da kannst du nur Regionalbahnfahrkarten. Ja. Das heißt, ich musste erst in Spandau ein Fernverkehrsticket lösen. Das heißt, und für die Bahn sind jetzt quasi zwei Fahrten entstanden. Aber ich konnte halt selbst wenn ich im IC oder ICE den Aufschlag am Tisch zahle, ich habe das Ticket jetzt gelöst, immer hier so Nahverkehr bis Berlin, aber ich fahre dann ab Hannover doch im ICE und zahle den Aufschlag, dann gilt das für die Bahn als zweites Ticket? Ja, genau. Die Bahn redet sich da gerne raus in diesen Punkten. Das heißt, und ich hätte ja eigentlich ein Ticket haben können für diese Strecke. Ja. Neuruppin, Salzgitter. Aber der Automat erlaubt das halt nicht. Der Automat hat mir nur erlaubt, bis Berlin-Spandau zu buchen. Aha. Das heißt, ich konnte quasi ein Ticket lösen für die ganze Strecke. Das heißt, wenn ich Bock habe... Okay, aber da würde ich ja, das ist ja irgendwie juristisch gar keine Frage. Da ist ja irgendwie klar, wenn das nicht geht, dann ist das ja natürlich irgendwie... Es handelt sich tatsächlich um 5 Euro. Das heißt, hätte ich jetzt Bock und Zeit und Geld einfach zu klagen, würde ich das machen, einfach symbolisch. Aber der Schaden ist tatsächlich 5 Euro für mich. Dass mich quasi Bahn betrogen hat. Also wenn du rechtsschutzversichert wärst, dann würde ich es ja machen. Ja, wenn ich das würde ich sofort machen. Einfach um einfach ein Grundsatzurteil. Ja, aber das wird es nicht geben, weil da wird die Bahn nicht 5 Euro zahlen, damit sie das. Ne? Aber ich hoffe, dass da die europäische Fahrgastrichtlinie bald überarbeitet wird und das dann klargestellt wird, nochmal explizit. Was übrigens interessant ist, wenn man die letzten Verbindungen nimmt und dann nicht ankommt. Das ist fast schon eine Empfehlung, sowas zu nehmen, weil dann die Bahn einem helfen muss. Ja, dann muss Hotel, Taxi, das ist übrig. Genau. Hatte immer ein lustiges Erlebnis und bin in Stuttgart hängen geblieben, weil die da rumprotestiert haben wegen diesem auch sogar Bahnhof. Und wir wollten eigentlich nach Konstanz. Ja, aber stopp. Protest ist höhere Gewalt. Ja, das hat aber trotzdem funktioniert. Man muss halt freundlich fragen am Schalter. Ja. Das ist schon wirklich ein wichtiger Tipp immer. Also wenn man mal irgendwo nicht ankommt, ganz normal und freundlich fragen. Und die haben tatsächlich ein Taxi von Stuttgart nach Konstanz bezahlt für 4 Leute. Das war der Hammer. Und wir waren nicht viel später als geplant da. Wir wären sonst Regionalzug gefahren. Die wären total langsam gewesen. Und wir wurden bis nach Hause gebracht. Und nicht bis zum Bahnhof. Ja, passiert mir regelmäßig, wenn ich in Braunschweig lande und da weiter muss, dass ich auch regelmäßig nochmal Taxi fahren darf. Aber ich muss tatsächlich dann die Taxiunternehmer sind da schon so gestuhlt, dass ich da den Aufschlag vom Bahnhof nach Hause selber bezahlen muss. Ja, gut, normalerweise. Aber es ist schon eine Empfehlung, nochmal freundlich fragen, weil da ist auch noch was drin oft. Also, die Bahn ist knauserig in bestimmten Punkten, aber auch sehr oft sehr, sehr kulant. Die Frau hat das mal, da ist sie, da war irgendwas in Marienhafe kaputt, also Strecke Norden Richtung Emden. Und Marienhafe ist kurz zweigleisig. weil die Züge sich da treffen und dann ist wieder nur ein Gleis steht zur Verfügung. Und da war irgendwas an der Weiche kaputt. Und deshalb wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Und dann gab es so einen Schienenersatzverkehr, das dauerte aber ziemlich lange, bis der kam. Und dann sagte irgendein Taxifahrer, der da stand, am Bahnhof im Norden, zu meiner Freundin und ein paar anderen Gästen, hier, steigen Sie mal ein, ich fahre Sie, ich hole mir das dann von der Bahn wieder, das kenne ich schon. Hat es funktioniert? Der, weiß ich nicht, wissen die natürlich alle nicht. Der hat die einfach mitgenommen, hat die nach Emden oder Leer oder wo auch immer hinten gefahren, hat die da ausgeladen und ist dann wieder abgezischt. So wie ich das weiß, hat die Bahn, also bei mir war es immer so, dass dann der Taxiunternehmer reinging, an zum Schalter dann so einen Gutschein bekommen hat und das dann mitgenommen hat und das dann abgerechnet hat. Ich musste dann unterschreiben auf dem Gutschein der quasi das Taxiunternehmen diesen Gutschein dann bei der Bahn eingereicht hat. Nee, also der ist wohl zu denen angekommen und gesagt, hier übrigens, kommt doch mal zu mir rein, wenn der Bus nicht kommt, dann fahre ich euch hin, ich hole mal das Geld wieder. Scheinbar hat es funktioniert. Ja, aber es ist interessant. Sehr viele Regelungen sind auch vor Ort einfach, Punkt. Also da ist die Bahn halt auch so dezentral, dass das die Bahnhofsdirektionen auch selber einfach organisieren, sowas. Ja, ja. Das heißt, du hast in Braunschweig hast du Verträge einfach mit dem Hotel gegenüber und dann hast du woanders andere Hotels und das machen die einfach lokal alles viel. Ja. Ja gut, dann gibt es noch Sitzmuster. Ja, und zwar, wir kennen ja im ÖMPV, das Sitzmuster der einzelnen Sitze ist ja augenkrebsartig bis wirklich menschenrechtsverletzend. Ja. Und da gibt es eigentlich eine Seite, die das Ganze sammelt, das sind die Sitzmuster des Todes.com. Gucken, kotzen und weglaufen. Das ist quasi der... Das Horrorkabinett des öffentlichen Nahverkehrs. Nee, das Sequel zu dem Deutschen Fliesentischmuseum. Ja, so in etwa. Wobei ich heute in einem Bus saß, deren Sitzmuster tatsächlich nicht angenehm war. Wo bist du denn Bus gefahren? In das Gitter. Heute Morgen. Mhm. Mit einer LED-Tafel, die natürlich kein UTF-8 kann, deswegen alle Umlaute falsch angezeigt hat. Ja, macht Sitzmuster ist aber oft auch mit Absicht scheußlich, ne? Ja, natürlich. Graffiti kam und genau. So, und das Berliner Sitzmuster der Hölle ist sogar patentiert. Geschmacksmuster. Ja, ist aber kein Patent, das ist ein... Geschmacksmuster, ja. Ja, ne? Dann ist euch mal aufgefallen, dass das Berliner Fenstermuster des Todes mit dem Brandenburger Tor einen total perspektivisch kaputten Fehler hat? Ja, ja, das ist kaputt, ja, ja. Ja, nee. Wenn man das einmal gesehen hat, sieht man das immer und das ist ganz furchtbar schrecklich. Weil ja, das weiß so mich mal darauf hin. Ja. Wenn du drauf guckst, dann sieht es so aus, als wäre dieses Brandenburger Tor läuft jetzt zur Seite so aus. Also die sind halt, du guckst vorne drauf und siehst trotzdem die Säulen zur Seite rausgehen. Ja, eigentlich ist es so eine Fluchtpunktperspektive. Ja. Ja. Aber eine Säule ist anders. Ja. Okay. Das reicht als Info. Ist das Absicht? Nee, das ist einfach kaputt. Ich finde das ganz fürchterlich. Grafiker. Ich finde das ganz fürchterlich, weil wir haben ja auch, es ist ja nicht nur U-Bahn, sondern Teilverkehr ja auch als Hochbahn. Also die U1 eine lange Strecke, U2 auch ein bisschen und ein paar andere. Ein paar andere? Weiß ich gar nicht. Ja, hier auf dem Damm oben drauf. Was? Die U1, die U2? Das müssen wir überlegen. Egal, auf jeden Fall gibt es ein paar, die als Hochbahn verkehren. Und da ist immer ganz furchtbar, man kann einfach nicht richtig rausgucken. Ja, aber das hat auch wahrscheinlich auch wieder hier Graffiti-Schutz oder was? Und weshalb ist das? Weiß das jemand? Ja, was soll denn das für? Das schützt doch nicht für Graffiti. Puh, who the fuck knows? Deko? Ja, also erstmal finde ich es nicht besonders schön und zweitens kann man nicht anständig rausgucken aus dem Zug. Ja, aber du wirst Berlin auch nicht sehen. Punkt. Doch, ich möchte gerne das schauen, Elend wo ertragen. Ich möchte einfach gerne schauen, wo ich vorbeifahre. Ich finde das interessant. Ja, du. Nein, ich weiß es nicht. Um Touristen zu bewahren. Stell dir mal vor, du würdest ICE fahren und da hättest du einfach so Querbalken und Längsbalken und ständig in der ja, Presse. Ja, wie ein Bus mit Werbung. Ja, das fand ich auch schon immer grässlich. Aber das hier ist ja nicht, das ist ja nicht mal Werbung. So, da könnte ich ja noch verstehen, dass jetzt ja irgendein Betreiber irgendwie noch über Werbung ein paar Cent abgreifen will. Wobei spannend ist natürlich, dass die U-Bahn und S-Bahn tatsächlich komplett werbefrei sind, obwohl das Rollen des Na, aber das ist dann halt noch sinnloser. Also das finde ich zwar auch dumm, wenn da Werbung drauf ist und ich finde das irgendwie nervig und es kotzt mich an, aber ich kann das noch nachvollziehen und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Müsste man. Das hat ja nicht mal ästhetisch einen besonderen Wert. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, grässlich. Ja. Dennis, du suchst da gerade eine Wohnung, ne? Ja. Ja. Und was machst du jetzt? Ich gucke auch immer an der Nahverkehrsverbindung. Also, du musst es jetzt ein bisschen ausholen. Naja, also, es gibt jetzt ein nettes Tool, das Open Data Dinge kombiniert. Also, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat seine Daten in dieses Google Transit-Format veröffentlicht. Und es gibt jetzt eine Anwendung, wo du quasi auf der Karte von Punkt A nach B gucken kannst, also kurz einen Punkt A angeben kannst, gucken, wie weit kommst du innerhalb von 20, 30, 45, 60 oder 90 Minuten von diesem Punkt mit dem Nahverkehr, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Und du kannst natürlich auch als Daten noch quasi mit reinnehmen, also quasi aktuelle Wohnungsangebote. Von Immobilien-Scout 24, glaube genau, ich. Das heißt, du kannst dann gucken, diese Wohnung, wie weit kommst du innerhalb von 20 Minuten im Nahverkehr. Klassischer Anwendungsfall ist, ich Arbeit. Weiß, meine neue Arbeitsstätte ja. ist da und da und ich wäre gern mit dem Fahrrad oder mit auch mit dem Nahverkehr oder was auch immer innerhalb von 20 Minuten auf der Arbeit. Wie sieht's denn aus? Ja. Oder meine Lieblingskneipe ist da und da. Da wäre ich bitte gerne immer in 5 Minuten spätestens oder in 10. Und maximal in 20 Minuten wieder besoffen zurück, ja. Genau. Das bräuchte man aber auch für Supermärkte, Spätis, was weiß ich was, alles. Du kannst den Punkt irgendwo hinsetzen, ist egal. Ja, aber auch das, wie weit ist es von dem Punkt zu dem nächsten Späti? Ach so, ja, zum ja. Zum nächsten Supermarkt, zum nächsten, keine Ahnung. Ja, stimmt. Also, so spannend. So ausklappbar und dann noch hinzufügen, so einzelne Optionen. Dann kann man ausrechnen, was nach persönlichen Präferenzen die optimale Wohnung ist mit Entfernung zu, was immer man dann so bewertet. Ja, dann kann man sich das so, wäre schön. Dann kann man sich so persönliche Präferenzen geben, so mit irgendwelchen lustigen Werten, die man da einsetzt und dann kann man sich so tolle. Also diese ich wirf es nochmal ein, diese Aufkleber auf den U-Bahns tatsächlich gegen Kratzer, also gegen mutwillige Kratzer auf den Scheiben. Abschreckung. Abschreckung. Ja, also es soll es verhindern. Das sind aber auch Aufkleber, die man notfalls austauschen kann nochmal, ne? Ich glaube, also wenn jemand wirklich kratzt, dann kann man sie auch nochmal neu drauf. Aber kann man nicht das war schön, aber. Kann man nicht transparente Aufkleber nehmen? Gibt's auch. Ja. Die gibt's auch. Weiß nicht, warum man die nicht nimmt. Vielleicht ist es billiger, welche draufzukleben, die nicht transparent sind. Nö, Kunst. Im Zweifel hat man einfach Kunst kombiniert. Ja, aber wenn du sie bedruckst, kannst du vielleicht etwas billigere Folie nehmen, weil die Transparenten müssen natürlich wirklich kratzresistent sein, weil man kann ja drauf kratzen. Das heißt, das sind die richtig guten mit der teuren, dicken Folie, die auch nicht vollkommen resistent sind. Die musst du auch irgendwann tauschen. Deswegen, ne? Ja. Ist alles furchtbar. So, noch was Furchtbares. Was Furchtbares flutbedingt ist. Zurzeit ist ja aus Berlin rausfahren mit der Bahn und nach Berlin reinfahren ein bisschen komplizierter als sonst. Ich habe es kurz vorher noch geschafft am letzten Sonntag. Ja, ich bin heute Morgen gefahren. Ich bin ja irgendwie vor 10, 4, 3, 11, 12, also Samstag vor 2 Wochen. Irgendwann Anfang Juni war ich am Samstag in Göttingen. Und da ging es noch. Du bist heute gefahren, Dennis, du hast es voll erwischt. Ne? Ja, ich durfte mich durch das Reiseinformationssystem der Bahn kämpfen, wo Informationen reingetragen sind, die sich nicht den Fahrtwiderlauf widerspiegelten. Und ich habe tatsächlich den Weg gewählt. Ich bin einfach zum Bahnhof gefahren, bin einfach in den nächsten Zug eingestiegen. Ja. War die beste Methode. Also, wir fahren nächste Woche nach Ostfriesland. Deshalb gibt es auch wahrscheinlich erstmal 2-3 Wochen wieder Anycast-Pause, obwohl jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder öfter zu solchen Veranstaltungen kommt und schneller hintereinander die Wartezeit nicht so groß ist, deutlich gestiegen ist. Seitdem das hier mit der Technik funktioniert und das Bier ausgekippt wurde. Oder im Zweifel ziehe ich einfach hierher. Aber da ist irgendwie genug zu tun, deshalb kann es sein, dass es nicht funktioniert. Ich nehme vielleicht meine Technik mit, dann wird das noch gehen. Egal. Und haben uns das Ticket ganz normal gebucht, hier Berlin-Ostbahnhof nach Norden. Und dann haben wir erstmal geschaut und erstmal online eingeben, ja, wir hätten gerne das Kleinkindabteil. Das wäre super, weil das ist so schön. Und dann, wie es natürlich so ist, ist das nicht auf allen Teilstrecken, was bei uns 2 gewesen wären, beziehungsweise wenn wir den einen Intercity, es gibt einen Intercity, der durchfährt nach Norden, der fährt 2-mal am Tag von Berlin aus. Da war, bei beiden Zügen war aber auch schon das Kleinkindabteil, so es überhaupt eins gibt, besetzt. Deshalb haben wir andere Züge angeschaut und manchmal hatten wir auf einzelnen Teilstrecken von einem der beiden war dann noch ein Kleinkindabteil frei. So. Also haben wir gesagt, ja, das ist ja gar nicht schlecht, dann nehmen wir doch so eins, wo das Kleinkindabteil frei ist, so eine Abfahrtzeit. Wollten dann aber auch gerne unbedingt gerne eine Verbindung haben, wo wir dann ab Hannover mit dem Intercity nach Norden durchfahren können. Das macht zwar im Vergleich zum Regionalexpress nur so 30 Minuten aus, weil ein bisschen spart man nach Bremen, ganz wenig spart man noch von Bremen nach Oldenburg, aber danach ist die Strecke so scheiße und auch nur in eine Richtung befahrbar, also gleichzeitig in eine, also eingleisig halt, dass man da eh nicht, da darf man nicht schnell fahren und da muss man genau aufpassen, dass man die Züge, die einem entgegenkommen, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort trifft. Und das ist alles bescheuert. Aber man sitzt zumindest ein bisschen bequemer. So. Da haben wir uns eine Zeit rausgesucht und haben dann gesehen, ja, das nehmen wir. Da war dann nur auf einer Teilstrecke, hier eben von Berlin nach Hannover, ein Kleinkindabteil stand nur zur Verfügung, danach irgendwie nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, dann hier macht aber nichts, ne, Reservierung, das kann ich ja trotzdem noch, dann gebe ich euch Großraum. Und dann kam schon mal erst zum ersten User-Interface-Fail der Reservierungsbestellung. Man kann keine Präferenzen angeben. Ich kann nicht angeben online, wenn ich kein Kleinkindabteil kriege, möchte ich gerne ein Abteil haben, weil das möchten wir dann haben. Das ist uns dann einfach angenehmer mit Kind. Auch wenn das voll bedeutend ist. Weil dann auch nicht so viele Menschen gestört werden, wenn das Kind schreit. Wir hatten das Thema vorhin schon. Aber es gibt ja auch eine Service-Hotline, die wie 20 Cent pro Anruf kostet oder so. Da kann man das ja auch bestellen. Alles kein Problem. Also haben wir da angerufen. Die haben auch ein anderes, eine andere UI. Weiß der Geier warum. Die können das auf jeden Fall auswählen und auch auf Teilstrecken immer nach anderen Sachen suchen. Also nach Kleinkind, nach Abteil, nach Großraum und so. Und dann hat die gesagt, ja, alles kein Problem, das kriegen wir hin, das machen wir. Und dann wurde der Kauf abgeschlossen am Telefon und ein verschlüsseltes PDF an die E-Mail-Adresse meiner Freundin geschickt. Alles super, alles wunderbar. Dann wurde das irgendwie, also ein paar Stunden, nachdem wir das dann alles, dann hatten wir natürlich auch dann danach direkt unser Ticket gekauft, dann war irgendwie alles gut. Wir hatten noch zwei E-Coupons, die kommen später nochmal ins Spiel. Also hier dann nochmal 10 Euro gespart für die Fahrt, hatten auch noch eine Bahncard 50, also ist es wirklich gar nicht so teuer, nach Hause zu fahren. Und haben das dann gekauft und dann kam ein paar Stunden später, ach übrigens hier, Flut, alles furchtbar, die Brücken nicht mehr benutzbar. Wir wussten das schon, als wir nämlich nach Göttingen gefahren sind, da wurden wir über Hannover umgeleitet. Es gab diese Direktstrecke, also Braunschweig, Hildesheim, ne, Wolfsburg und so, da kommt man nicht lang, es wurde alles über Hannover umgeleitet. Aber jetzt auch hier, Brücke kaputt, wir müssen umleiten, das dauert, man hat nach Hannover zwischen 60 und 90 Minuten Verspätung, alles ganz grässlich. Aber wir sind auch ganz kulant, wir sind ja die Bahn, wir wissen ja, wir sind ja nett zu euch. Wenn ihr Fahrten bis zum, also von jetzt bis zum 23.06. oder was, von den Flutgebieten irgendwo hin oder in das Flutgebiet oder durch das Flutgebiet durch gekauft habt, dann könnt ihr die alle umtauschen und zwar auch noch, wenn es am Fahrtag ist, dann müsst ihr nicht diese 15 Euro Strafgebühr bezahlen, die es sonst kostet. Alles überhaupt kein Problem, alles völlig unbürokratisch. Kommt einfach mit den Tickets zum Schalter und wir machen das. Fand ich ja schon mal eine Ansage. Dann haben wir uns kurz ein paar Tage überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir gesagt, naja, dann fahren wir jetzt über Hamburg. Da fährt man, weiß nicht, 20 Minuten länger oder so. Und zwar im Wesentlichen, weil der Aufenthalt in Hamburg 50 Minuten knapp beträgt, den wir da haben. Gut, dann haben wir also gesagt, dann machen wir das. Naja, dann müssen wir jetzt eine neue Sitzplatzreservierung buchen. Also angerufen, ja, hallo, ich hätte gern hier die alte Reservierung storniert. Ja, können wir machen, das Geld kriegen Sie aber nicht wieder, weil Geld für Reservierung zurück, das kriegt man nicht, wenn man die storniert. Okay, naja, hilft ja nichts. Ja, dann müssen wir jetzt das nochmal reservieren. Dann ging das ganze Spiel mit, ja, wir wollen aber, wenn möglichst, ein Kleinkindabteil, wenn das nicht geht, dann bitte ein Abteil. Ja, aber da habe ich keine Plätze mehr frei. Ja, wie viele denn? Ja, maximal 2. Ja, ist egal, nehmen wir das Kind auf den Schoß. Okay. Es hat ein bisschen gedauert, weil das Kind kann eh, das ist so klein, das ist jetzt 6 Monate alt, das kann sowieso nicht auf dem eigenen Sitz sitzen. Das ist völlig oder in die Gepäckablage. Ja, das ginge vielleicht sogar noch. Dann hatten wir das dann irgendwann durch. Ja, das kostet dann 16 Euro. Wie 16 Euro? Ja, wissen Sie doch, Sie haben doch nicht nur einen Anschlusszug, sondern 2 und eine Reservierung geht ja immer nur für einen Anschlusszug und jetzt müssen Sie beide nicht 4 Euro pro Person, sondern 8 Euro pro Person bezahlen. Uff, ach, wie schrecklich. Naja, Gott, hilft ja nichts. Machen wir das. Und dann, ja, übrigens, wir müssen jetzt eine neue Fahrkarte noch haben. Wie ist denn das, wenn wir jetzt unser Online-Ticket dann umtauschen online, kriegen wir dann unsere E-Coupons zurück? Ja, da muss ich sie mal, da verbinde ich sie mal mit den Online-Ticket-Leuten. Also, weiter zu den Online-Ticket-Leuten. E-Coupons zurück, das geht nicht. Aber das sind noch Gutscheine und die haben wir doch. Ja, nee, die haben sie jetzt aufgebraucht. Die kriegt man dann nicht wieder raus. Also da können Sie, schreiben Sie das mal auch hier über das Not-Fluthilfe, sonst was Kontaktformular. Beschreiben Sie mal einfach Ihre Situation und geben Sie die Bestellnummer Ihrer alten Online-Tickets an. Das kann man ja nachverfolgen. Vielleicht kriegen Sie dann neue 10-Euro-Gutscheine. Aber zusagen will ich Ihnen das nicht. Ach Gott, naja, hilft ja nichts. Ja, und wie ist es jetzt mit den Tickets? Ja, können Sie online zurückgeben und dann neue buchen. Naja, Gott hilft. Also, waren wir jetzt stehen geblieben? Wir haben gedacht, wir hätten 8 Euro verloren. Ja. Ja, weil wir die alte Reservierung nicht umtauschen können. Ihr müsst 8 Euro mehr bezahlen. Genau, 8 Euro mehr bezahlen. Macht also 16. Ja. Plus nochmal 20 Euro. Wenn die E-Coupons wegfallen. Ja. E-Coupons wegfallen. Also hatten wir jetzt auf einmal schon mehr Kosten von 36 Euro. Richtig. Dachten wir. Und dachte ich so, Moment mal, das kann da alles nicht sein. Das ist doch völlig, völlig gaga. Die haben doch gesagt, hier alles ohne Probleme und auch, sie können doch auch Reservierungen tauschen. Habe ich doch gelesen. Und lese mir nochmal diese Bahnseite, extra Seite durch, die da zum Flut-Dings drauf ist. Ja, und tatsächlich auch Reservierungen geht. Also nochmal angerufen und sagt, ja, hier, aber online steht ja so und so. Ja, Moment. Ich glaube, Sie können da zum Schalter gehen, aber warten Sie mal kurz. Ich stelle sie mal an jemanden durch, der es weiß. Und hat er offensichtlich den Backsupport, ja, den kompetenten Kollegen gestellt und gesagt, ja, das geht, aber das können wir hier nicht machen. Da gehen sie aber mal zum Schalter oder zum Infopoint. Da machen die Kollegen das gerne, können sie zurückgeben, kriegen sie ihre 8 Euro und alles ist gut. Ja, super. Ja, und wie ist das jetzt mit dem, und dann haben wir hier noch und dann das Online-Ticket, also geht das denn wirklich nicht? Können wir nicht mit den E-Coupons, geht das denn nicht? Können wir nicht auch denen die Lage klar machen und die zahlen uns das auch vor Ort aus? Weil eigentlich muss man die ja online zurückgeben. Ja, nee, die Tickets können sie umschreiben lassen, sagte denn der kompetente Kollege. Ja, und wo geht das? Geht das denn online? Nee, gehen sie zum Schalter. Die machen das dann für sie, ist auch kostenfrei, ist alles kein Problem. Ja. So, das heißt... Und dann habe ich dir heute noch... Und dann ist mir dann hier... noch einen Tag später oder ein paar Stunden später eingefallen, Moment mal, da steht ja auf diesen Online-Tickets immer drauf von wir bis und dazwischen steht wir und da stehen ja immer so ganz viele Sternchen und Schrägstriche und sowas und da steht doch auch bestimmt haha drauf und gucke ich drauf, tatsächlich, man muss nicht über Hannover, man kann mit dem Ticket auch über Hamburg fahren, weil es ist doch der gleiche Preis. Ja. Genau. Das heißt, du musst... Ich muss es nicht mal mehr umschreiben lassen. Nein. So. Das heißt, aufgrund dieser Ich weiß gar nicht, was es ist, aber wenn da jemand gesessen hätte, ja, der irgendwie Ahnung von dem Ganzen gehabt, also ich musste mir jetzt sozusagen innerhalb von 3 Stunden mit Nachdenken sacken lassen, nochmal wieder drüber nachdenken, nochmal nachlesen, nochmal nachfragen, musste ich mir dieses Ganze hier erarbeiten, dass ich im Endeffekt, worauf es jetzt hinausläuft, 8 Euro mehr zahle, weil halt diese asoziale AGB-Änderung da vor 2-3 Jahren durchgegangen ist, dass man nicht mehr 2 Anschlusszüge hat für die Reservierung, sondern noch einen. Ja. Muss ich 8 Euro mehr, müssen wir insgesamt. Und ich würde sogar noch fast drauf wetten, wenn du nett an den Support schreibst, kriegst du auch so die 8 Euro da wieder. Das Ganze klingt fast wie deine Mischpult-Geschichte irgendwie. Ich muss da aufpassen zu folgen. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, ja. Klar, ja. Aber man merkt halt, wenn da die erste Person am Telefon gleich kompetent gewesen wäre, ja, die sagen, ja, hier, passen Sie mal auf, Herr Bruno, alles ganz, passen Sie mal auf. Hätte einfach, also die Person am Telefon hätte fragen müssen, sagen Sie mal Ihre Buchungsnummer. So. Weil die steht auf dem Ticket drauf. Aha, ich sehe, das Ticket geht nach Hamburg, müssen nichts mehr machen, passt schon. Dings, Punkt, Reservierung. Ja. Aber das Problem ist, da arbeiten viele Firmen, da Subunternehmen von der Bahn, ja, das grässlich. Ist alles. Das ist grässlicher Scheiß. Am Ende kriegen die 2,50 Euro, ja, die Bahn da pro Stunde und Nase spart, weil sie irgendeinen komischen Contractor da hier beschäftigen. Am Ende gehen die doch wieder zulasten des Kunden. Die einfachste Lösung ist immer in solchen Fällen, geht zum fucking Schalter. Da sitzt eine Person gegenüber, der ist einfach erklärend, die oft auch alles versteht. Die können oft sehr viel kulant regeln, gucken, was sich organisieren lässt. Der Schalter ist euer Freund. Weil da sitzen wirklich noch Bahner. Also da sitzen Leute, die von der Bahn Ahnung haben im Zweifel. Ja, wir müssen ja eh hin, um uns die 8 Euro für die Reservierung wiederzuholen, die wir zurückgeben. Und dann können sie ja auch mal nett nachfragen, naja, und jetzt mussten wir ja wegen Flut dann diese 8 Euro extra bezahlen. Können wir nicht zumindest Verzehrgutscheine haben? Sowas, ja, kann man ja mal probieren. Richtig, ja. Genau. So, ja, viel. Die Bahn kann nett sein, wenn man sie an der richtigen Stelle fragt. Ja, also das war, also da denke ich mir wieder, das ist so eine Situation, wenn jetzt jemand keine Lust, keine Zeit oder nicht das Vermögen gehabt hätte, sich da irgendwie mit zu beschäftigen, über, das war wie ich über Stunden und mehrere Male, die man das Ganze durchgedacht hat und was passiert da eigentlich und Reflexion und keine Ahnung was, die haben dann verkackt. Ja. So, das war, und man kann es auch andersrum ausdrücken, das war einfach nur Glück. Ja. Dass ich das irgendwie, dass wir das hier halbwegs gecheckt haben. Ja, ja. So es gibt auch schöne Bugs bei dieser ganzen Bahnsache, das vielleicht nochmal so was Lustiges reinzubringen. Wenn man als Bank hat 100 Besitzer im Zug sich noch einen Sitzplatz reserviert, was man ja darf. Darf man ja machen, ne? Kann man anrufen, Sitzplatz reservieren gegen Geld. Ja. Dann sagt dann die Frau, ja, das super, klappt alles, wir haben für Sie einen Platz gefunden, Nummer 17, 18, da Wagen, können Sie hingehen. Ja, okay, gut. Wir schicken noch eine SMS. Ja, okay, gut. Kriegst eine SMS und der steht dann drin, ja, wir haben Ihre Karten für Sie reserviert, Sie können sie im Automaten abholen. Wie heißt das? Tickets? Ja, weiß nicht, E-Tix oder irgendwas. E-Tix, ja, ja. Ja, so. Ah, ja. Aha, okay, gut. Was habe ich jetzt in der Hand? Nix. Na gut, dann geht mal so zu Platz 17, 18 hin, der ist natürlich auch nicht reserviert. Und sagt dann, guten Tag, ich habe diesen Platz reserviert. Was auch meistens sogar klappt. Ja, weil die Leute sind obrigkeitshörig. Den musst du genau. Einfach nur einen Befehl mitteilen. Kommandant hat gesagt, dass du sich erschließen sollst. Ah, bumm, das ist Deutschland. Heißt aber auch, man kann sich so einfach leicht einen Platz besorgen. Ist aber auch einfach total bescheuert, dass die einem keine SMS schicken, wo wenigstens die Nummer drin steht. Nur so als kurze Geschichte. Wenn du die Dinger am Automaten nicht abholst, wird es aber trotzdem abgebucht, oder? Natürlich. Ja, okay. Klar. Ja. Mhm. Ja, aber das ist, wenn man sowas tut, das wäre asozial. Also Menschen von Sitzscheuchen, die... Nein, das asozial ist, also es gibt zwei Arten vom Sitzplatzscheuchen. Punkt 1 sind die in Bahnbonusleute, also Bahnbonusleute, die Menschen, die keinen Bahnbonus haben, aus dem Bahnbonusbereich scheuchen. Das ist, die haben das Recht zwar darauf, aber ich finde das komisch. Ich würde das nie machen. Das zweite ist Wegplatzscheuchen sind Bahnmitarbeiter, also so im Anzug und Polizisten vom Sitzplatzscheuchen. Das mache ich gerne. Weil die dürfen zwar mit der Bahn fahren, aber haben kein Anrecht auf einen Sitzplatz. Dazu bin ich noch nie gekommen. Ja. Weil das Bahnkomfort, Leute vertreiben, mache ich auf langen Strecken und zwar sozialverträglich. Ich gucke halt immer, welche Person vermutlich keine Bahnkomfortkarte hat. Die sie so aber meistens so. Nee, das kann man schon sehen. Das gibt halt immer so junge Menschen, Schüler irgendwie. Die können auch gerne mal stehen, finde ich. Und die kann man dann ansprechen. Das geht dann auch. Also man sieht, dass halt die ältere Oma, selbst wenn die keine Karte hat, die würde ich jetzt nicht ansprechen, weil die soll auch ruhig sitzen. Aber so ein Kind, was da einfach nur sitzt, egal. Ne? Also mache ich auch nur auf längeren Strecken. Also nie beim Pendeln. Wenn ich jetzt aber mal so 3 Stunden fahre, dann finde ich schon, dann möchte ich auch sitzen. Ja, also ich bin tatsächlich gehört auch zu den jungen Menschen, die auch zum Beispiel einfach in der Tür sitzen können, im IC. Deswegen ist das mir auch meistens auch egal. Aktuell bin ich eh kein Bahnbonuskunde, weil ich aktuell scheitere ich an 80 Bonuspunkten. Ich komme nicht an diese Grenze gerade dran. Und ständig verfallen andere Punkte und ich komme nicht an die 2000er-Grenze. Aber wenn du die hast, dann gilt das erstmal von dir, ne? Ja. Aber ich muss da erstmal hinkommen. Heißt das nicht Bahnkomfort übrigens? Bahnkomfortpunkte. Ja, Bonuspunkte sind die anderen, die übrigens nicht verfallen bei der Bahncard 100. Ja. Die verfallen aber auch erst nach Jahren bei normalen Bahncards. Und das ist ganz lustig. Ich habe mir vor kurzem mit Bahnbonuspunkten eine Freifahrt gekauft und habe die beim Service Center eingereicht, war 60 Minuten Verspätung und habe Bahnbonuspunkte als Entschädigung wieder bekommen. Was? Okay. Ja, ich habe 348 Punkte, da steht drin, hier, alles kein Problem. Sie haben das mit Bahnbonus bezahlt haben es geändert. Wir haben auf Ihr Punktekonto 300 überwiesen. Punkt. Ja, weil das ist ein geldwerter Vorteil, das Ding, diese Bahnbonuspunkte. Ja, klar. Und es ist halt aber Kohle. Schon, ja, gut. Sollen wir auch gleich sein. Wir haben ja noch mehr Mobilität im Programm. Und zwar wollte ich mal ein bisschen über Carsharing reden. Mhm. Und zwar gar nicht so sehr darüber, woher das jetzt kommt und wer das und wie die Geschichte des Carsharings ist, sondern einfach nur darüber, was es irgendwie so gibt und was ich mal benutzt habe. Denn ich bin jetzt ich habe mich endlich dazu durchringen können, einem dieser Vereine beizutreten und auch so ein Auto für manchmal zu haben. Also Carsharing, ich weiß nicht, ob man das Konzept noch erklären muss, es gibt einen Pool an Autos, die man nutzen kann. Man muss aber nicht. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Tarifmodelle, die ganz viele verschiedene Unternehmen haben. Da gibt es Unternehmen, da zahlt man monatlich eine Gebühr und dann zahlt man noch für Minuten oder Kilometer, die man fährt, oder beides. oder für Stunden. Und dann gibt es die, die nehmen keine monatliche Gebühr und dann kann man pro Minute und pro Kilometer oder pro Stunde und pro Kilometer bezahlen. Und dann gibt es noch die, die keine monatliche Gebühr nehmen, aber wenn man eine monatliche Gebühr nimmt, wird der Minutenpreis günstiger. Also da gibt es dann halt irgendwie alles, was man sich so vorstellen kann an möglichen Tarifmodellen. Auch die Bahn ist mit dabei. Die Bahn ist auch mit dabei, mit Flinkster. Da weiß ich aber gar nicht, das Tarifmodell kenne ich gar nicht ganz genau. Ah, es ist so bahntypisch, so ganz kompliziert. Aus Gründen. Ja, so nicht eigentlich, finde ich. Ich nutze das ab und zu. Was, wie geht denn das? Erklär also mal. Das, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Normalkunden ist, aber also jetzt bei der Bahnkartunde ist es wieder eingebaut, man kann da einfach so rein. Und dann gibt's halt so... Naja, du als Bahncard-100-Kunde hast die Anmeldegebühr gespart. Achso, genau, Anmeldegebühr gespart. Ansonsten ist es halt ein Zeittarif plus Kilometer. Also man zahlt dann irgendwie für die Stunde. Ich hatte heute einen Wagen für eine Stunde 7,50 Euro für so einen kleinen und dann nochmal pro Kilometer, weiß ich jetzt nicht genau, 10, 20 Cent. Mhm. Ne? Also ist jetzt nicht super billig, aber ist okay, geht. Und ja. Die haben halt den ganzen Carsharing sonst was verbunden mit hinten dran. Das heißt auch viele Fremdfahrzeuge. In Göttingen ist es eben das grüne Auto, die man eben auch mitnutzen kann. Und das klappt auch über die App ganz, ganz okay. Das ist nicht super, super, super schick. Kannst du, aber kurz auf, kannst passt. Du diese grünen Autos in Göttingen mit der RFID-Karte in deiner Bahn 100 öffnen? kommt drauf an. Das muss man jetzt mal wirklich so sagen, kommt drauf an, so Juristendeutsch, kommt es drauf an, ob du eine Bahncard mit Kreditkartenfunktion hast. Ach, die hat keinen RFID-Chip oder was? Doch, aber einen anderen. Ah. Und da es sehr wenige Bahncard 100 Nutzer gibt, die eine Bahncard Kreditkartennutzer gibt, ist nur umgestellt die Station Bahnhof und ich glaube neuerdings Universität, weil diese neuen Geräte, die das aufmachen, den Tresor sehr teuer sind. Ich habe mit dem Besitzer mal gesprochen, ja. Was sehr, sehr ärgerlich ist, denn vor ein paar Jahren konnte ich alle Stationen benutzen. Jetzt geht das auch, aber nur, wenn man anruft und dann die geheime Karte verwendet, die an jeder Tresor untergebracht ist, was ich jetzt nicht sage wo, dann darf man auch an den Schlüssel. Es ist also sehr viel Schmerz. Aber grünes aber Auto ist ja nochmal ein Sonderfall. Beim grünen Auto ist ja nochmal ein Sonderfall in Göttingen, dass die Kästen haben, die man aufmacht und da sind dann die Schlüssel für die Fahrzeuge drin, die man sich da rausnimmt. Es gibt ja auch andere. Ja, aber andere haben halt auch Sensoren im Auto, die das Auto genau. aufmachen. Macht auf, da muss und natürlich dann liegt der Chip aufpassen. Dann liegt der Schlüssel im Handschuhfach. Ja, aber cool. Vereinfacht aber gesagt, es gibt zwei Systeme. Normale Bahncard, Kreditkartenbahn. Ja, ja, klar. Nee, ist schon. Und das ist eigentlich richtig scheiße. Und ich verstehe auch, dass die Anbieter das irgendwie kacke finden, dass sie dann schon wieder irgendwie umschrüsten sollen, nur weil da so ein paar Idioten kommen, die noch eine Kreditkarte da drin haben. So. Ja, aber wieso ist da nicht derselbe Chip drin? Keine Ahnung, weil... Ach, Gründe. Weil, ja. Weil die Kreditkarten offensichtlich einen anderen Standard haben. Eine Kreditkartenbahncard ist eine ganz andere Karte als eine Bahncard. Das Lustige ist, dass eigentlich die Kreditkartennummer und die Bahncardnummer eigentlich identisch sein könnte, weil es derselbe Standard ist. Macht aber nicht. Ja, aber ist so nicht. Und auf der Kreditkartenkarte steht vorne nicht groß die Bahncardnummer drauf, sondern die Kreditkartennummer. Die Bahncardnummer steht hinten sehr, sehr, sehr, sehr, sehr klein drauf. Ja. Ja. Traurig. Ja, ja, Mann, auf hohem Niveau. Ich kann mich jetzt zweifach bei Flinkster umsonst anmelden. Einmal, weil ich eine Bahncard 50 habe. Ja. Kann ich ja auch die Anmeldegebühren sparen von 50 Euro. Und ich bin jetzt Kunde geworden nach Mitbewerbervergleich bei Citroën Multicity. Das ist noch was Besonderes. Die haben so Kleinwagen. Viersitzer sind das. Also die sind auch so schmal, dass hinten nur zwei Sitze nebeneinander sein können. Und das sind Elektroautos. Und also ich habe mir einfach angeguckt, was hier in Berlin so rumfährt. Das sind ja so allerlei Dienste, die es hier gibt. Und ein anderes durchaus interessantes Modell gibt es auch noch von Hertz. Das ist so ein bisschen an Flinkster dann angelehnt von der Tarifstruktur her. Auch dann mit festen Stationen. Wobei Flinkster da ein bisschen ausschert, weil auch Multicity dann in diesem Flinkster-Verbund wie auch immer mit drin ist. Und wenn man Flinkster-Kunde ist, kann man auch Multicity nutzen. Wie da aber jetzt genau dann die einzelnen Tarife sind, das weiß ich so aus dem Kopf nicht. Multicity ist ganz interessant. Die haben, also man zahlt nichts, man hat keine monatliche Grundgebühr. Man zahlt nur pro Minute. Man zahlt pro Minute 28 Cent. Ist egal, wie weit man damit fährt, scheißegal, man kann sie irgendwo innerhalb des S-Bahn-Rings wieder abstellen. Wenn die Dinger unter 50% geladen sind, Akku geladen, also die fahren so 150 Kilometer pro Akkuladung circa, je nachdem natürlich, wie gut der Akku noch ist. Und wenn die unter 50% sind, die Akkus, und man bringt das an so eine Ladesäule, die kann man dann auch auf der App nachgucken, aber es ist auch in jedem Citroën C0 heißen die genau, weil das, ja, ganz klein halt, ist auch ein Navi drin, da kann man auch sagen, bring mich zur nächsten Ladesäule, die leer ist. Und wenn man die dann anstöpselt, dann kriegt man 10 Minuten gut geschrieben. Ach, weil man so nett war, einfach mal aufzuladen. Genau. Und wenn man sowieso auf dem Weg nach Hause ist und das Spiel kann, also bei mir ist zum Beispiel hier auch einer um die, in hier. Hier vorne, Heinrich-Heine-Straße. Nee, das ist was anderes. Da kann man die nicht abstellen. Doch, da, no, ich bin da gerade vorbeigegangen, das ist eine Ladesäule, steht da. Ja, ja, aber die ist nicht von Citroën. Also der kannst du Citroën nicht mit dran. Ah, okay. Das ist wieder was anderes. Da sind Autos, unsere Genossenschaft hat auch Elektro-Carsharing-Autos. Ja. Die sind auch im Flinkster-Verbund. Aber die Säule ist für die. Die Säule ist hier auf der anderen Seite, alte Jakobstraße. Da sind, egal. Also für mich würde das durchaus Sinn machen, wenn ich weiß, aha, das Auto, was ich gerade fahre, ich will jetzt nach Hause fahren, hat irgendwie 43% und das, was 100 Meter weiter steht, hat weiß ich, 90 oder so. Dann kann ich kurz gucken, ist denn die Ladesäule hier frei? Ja, dann nehme ich das mit weniger, weil dann bringe ich das sowieso zur Ladesäule und dann kriege ich dann ein paar Minuten geschrieben. Und so mit dem Tankvorgang, in Anführungsstrichen, man muss dann hinten einfach einen Stöpsel rausnehmen, den an die ans Auto stecken, die andere Seite an die Ladestation, dann wartet man ein paar Sekunden, dann macht es ein blaues Licht an und dann kannst du den Kofferraum zumachen, dich abmelden. Also das dauert vielleicht 3 Minuten, man hat so 7 netto gewonnen, schätze ich mal. Ja, aber kurze Frage, ist das gesichert irgendwie oder kannst du da an dem Kabel rütteln? Das Kabel kannst du, glaube ich, rausreißen einfach, also aus der Ladesäule und aus dem Auto, aber du kannst es nicht mitnehmen. Ah. Weil das Kabel mit einem Stahlseil am Auto gesichert ist hinten. Und das ist aber so dünn, dass das noch durch den Kofferraum passt. Ach, die Gummidichtung. Ja, ja. Genau. Okay. Ich muss sagen, ich bin echt neidisch, weil ich bin total gibberig, endlich mal Elektroauto zu fahren und habe das auch noch nicht geschafft. Ja. Mir wurde ja heute versprochen, dass ich morgen mitfahren darf. Ja, Dennis bringe ich morgen zum Bahnhof. Beim nächsten Mal, falls ich mal irgendwann wieder in der Gegend bin, dann will ich auch. Ja, machen wir. Dennis also vor allem selber fahren. Wenn das mal bei Flinks da drin ist, ist ja schön. Man zahlt für die Anmeldung bei Multicity 10 Euro, bekommt dafür aber 30 Minuten gut geschrieben, gratis. Wenn es bei Flinks da drin ist, dann müsste es ja auch so gehen, ne? Ist das eine kurze Frage? Ist die Citroën auch im Flinkster-Verbund drin oder nicht? Ja. Hattest du gerade gesagt, ja. Ja, ist, glaube ich, im Flinkster-Verbund drin. Also, weil, wenn du bei Multicity-Kunde bist, kannst du auch auf Flinkster zugreifen. Ich glaube, es ist auch andersrum. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine, es wäre. Multicity heißt das Ding. Multicity, genau. Okay. Wo kann man jetzt nochmal? Genau, ach ja, zu der Tarifstruktur von Multicity. Die fand ich nämlich besonders interessant. Man zahlt, also man bekommt halt ein paar 30 Freiminuten, also wenn das dann ausrechnet, 30 mal 28 Cent, kriegt man irgendwie 8 Euro an, also die eigentliche Anmeldegebühr netto ist sozusagen im schlechtesten Tarif, den man zahlen kann, irgendwie 1,80 Euro oder so. Das ist schon mal gar nicht schlecht, den Rest hat man halt in Minuten drauf, die man abfahren kann. Und es gibt bei Multicity auch noch Prepaid-Minuten. Es gibt noch so einen Tarif für Vielfahrer, da weiß ich gar nicht genau, was es ist, da zahlt man dann auch monatlich was, aber es gibt auch Prepaid-Minuten. Man kann also 3 Pakete kaufen, das größte Paket ist für 100 Euro kauft man sich dann 500 Minuten, also ist man da bei einem Minutenpreis von 20 Cent und kann die dann halt irgendwann abfahren. Ich wusste aber nicht genau, wie lange. Ich habe bei DriveNow auch geschaut. Die haben auch sowas, so Minutenpakete, die man sich kaufen kann, aber das ist dann eher so angelehnt an Mobilfunk, weil da hat man dann einen Monat Zeit, diese 100 Minuten zum Beispiel abzufahren. Okay. Und das fand ich irgendwie ein bisschen unsexy. Car2Go hätte ich eigentlich nehmen wollen. Die haben auch so einen Tarif, wo man minutenweise zahlt. Die sind aber ein bisschen teurer sogar noch als Multicity und haben halt nur 2 Sitzer. Mhm. Es sollen wohl auch diese For-Force kommen, aber meines Wissens gibt es die noch nicht. Car2Go ist ja smart. Genau, smart, genau. Und dann sollen die For-Force kommen, also mit 4 Sitzen. Und das ist halt für uns unpraktikabel. Also man kann nicht alleine fahren, aber wenn Frau und Kind mitkommen, dann brauchen wir halt 3 Sitze. So. Und dann fällt smart. Frage, kannst du bei den einzelnen Anbietern nicht einfach so anmelden oder wie sieht es dann mit den Anmeldegebühren aus? Aber lohnt sich das dann einfach, sich einfach überall mal anzumelden und dann flexibel zu gucken, wo man möchte? Bei Car2Go sind es, glaube ich, wie auch bei DriveNow 30 Euro. Mhm. Man bekommt meines Wissens auch bei beiden keine Freiminuten dafür. Okay. Also man meldet, das ist wie ich eine Anmeldegebühr, die zahlt man, da sieht man nichts von wieder. Das ist auch noch ein Punkt, warum ich Multicity irgendwie so interessant finde. Und man einfach achten irgendwie auf Aktionsangebote und gucken, vielleicht kann man sich kostenlos anmelden. Genau, das gibt's auch. Ja. Das gibt's auch ab und zu mal. Die stehen auch manchmal mit Ständen irgendwo rum, dann sagen die auch kostenlos anmelden. Anmeldung. In Citroën Autohäusern kann man das machen, aber auch bei allen BVG Ticketverkaufsstellen. Das heißt, du hast doch hier gerade, du hast doch hier vorne einen Citroën-Händler gehabt, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Weiß ich nicht. Wir sind aber mal auf jeden Fall vorbeispaziert, das kann sein. Ja, und vor allem hast du aber auf der anderen Seite einfach eine BVG-Geschäftsstelle. Ja, wir waren eh. Aber du hast gerade den doppelten am Alexanderplatz und dann sind wir da unten eben hingegangen und haben uns da angemeldet. Das Car2Go, das ist doch auch von Daimler, oder? Das ist eigentlich ganz interessant, dass das die ganzen Autohersteller jetzt auch jeweils in die Städte gehen. In Hannover ist das ja Quicker, die so irgendwie ein bisschen teuer und doof sind und nicht so richtig erfolgreich sind. Aber ich finde das hochspannend auch, dass irgendwie jetzt auch die Großstädte, vor allem Hamburg und Berlin, da so eine Multitude an Carsharing-Anbieter runterrasselt und die ganze Stadt ist vollgestellt mit irgendwelchen. Also ich finde das eigentlich schön, weil da tut sich gerade so viel. Wird sich wahrscheinlich auch irgendwie Spreu von Weizen trennen, aber bin so ein bisschen neidisch, dass es das hier nur so ganz bisschen gibt und wir das eigentlich viel mehr haben. Nee, gut. Das setzt sich natürlich jetzt in der Stadt irgendwie durch, aber der Durchbruch für das System gibt es dann erst, wenn es dann auf dem Land funktioniert. Aber lass mal eins am anderen. Also kommt halt. Lass uns mal erstmal über die Dinger geben, die so gibt. Also ich habe dann eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, wie ist denn das mit den Freiminuten? Ja, die können sie immer abfahren, kam dann die E-Mail zurück. So ist es egal. Also nicht mal wirklich irgendwie 5 Jahre. Ja, das stimmt wohl auch nicht ganz, weil online, wenn ich mich dann online einlogge, dann steht irgendwie, sie haben jetzt 30 Freiminuten. Halt von der ersten Anmeldung, die verfallen irgendwie 2015, also in 2 Jahren. Also okay, selbst wenn es 2 Jahre wären, wäre alles in Ordnung. Ja, also bei mir ist halt irgendwie relativ klar, ich werde mir wahrscheinlich einfach mal irgendwie so für 100 Euro diese 500 Minuten shoppen und die dann mal in Ruhe abfahren. Also was heißt 5 Minuten? Was ist das? Was ist das für eine Autofahrt? Also was ist denn durchschnittliche Autofahrt? Wie lange dauert die? Ja, weiß nicht, wo willst du denn hin? Wenn wir zum Bahnhof fahren, bis wir da geparkt haben, also parken darfst du auf öffentlichen Parkplätzen, auch die mit Parkgebühren sind, nicht auf die, wo eine Parkscheibe verlangt wird und auch nicht auf private Parkplätze von Supermärkten oder so. Aber ich weiß, also ich würde dann mit dir um die Ecke fahren ins Gewerbegebiet, da weiß ich nämlich, dass da immer Parkplätze frei sind, gegenüber vom Baumarkt. Da stelle ich mich dann hin und dann verpisse ich mich. Oh. Und das sind 15 Minuten ziemlich genau. Okay. Und das, obwohl da im Moment, also zumindest als wir gefahren sind, eine Ampel kaputt war und da Polizisten standen und den Verkehr. Also da muss man jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich, da habe ich auch gedacht. Was ist denn ein Einsatzzweck denn erfahren? Das mal, um so um die Kuh aufzuzeigen. Um Dinge von A nach B zu transportieren. Also jetzt haben wir es gemacht, weil wir hier im Baumarkt irgendwie Pflanzen kaufen wollten. Wasserkisten und Getränke. Ja. Ja, das ist bei mir jetzt nicht so das Ding, weil irgendwie Kaiser und Ikea-Möbel. Ist Ikea-Möbel. Halt, weil der Kaiser ist halt direkt um die Ecke. Ja, Ikea-Möbel geht halt mit den kleinen Autos wieder nicht. Aber ja, so. Carsharing an sich ja schon. Ja, genau. Aber so bei diesem, mein Anwendungsfall für Multicity ist halt so kleinere Sachen, die zu viel sind zum Schleppen, weil es auch zu weit ist. Bei mir ist Kaisers halt um die Ecke. Das ist halt kein Problem, eine Wasserkiste herzubringen. So, das ist nicht das Ding. Aber zum Beispiel, wenn ich zu Ikea will und einen kleinen Einkauf bringen will, nach Hause bringen will, so Tüten von unten, irgendwie Gläser, keine Ahnung, was man so kauft. Ist S-Bahn unbequem. Genau, und ist in der S-Bahn einfach scheiße. Ikea, aber das Problem ist halt immer außerhalb des S-Bahn-Rings. Das heißt, man müsste dann ein bisschen reinlatschen und sich von da irgendwo ein Auto holen, dann hinfahren und dann wieder zurück. Du darfst die außerhalb des S-Bahn-Rings abstellen, aber da kannst du dann hier die Miete nicht beenden. Ah, okay. So. Und jetzt stellt man sich hier vor, naja, was ist denn jetzt hier? 500 Minuten, das sind ja 10 Stunden. Ja. Jetzt nehme ich das einen Tag mit und dann zahle ich mehr? Nein, man ist immer gedeckelt auf 39 Euro. So. Und jetzt wird es ein bisschen eigenartig im ganzen System, was ich auch noch nicht so hundertprozentig durchstiegen habe. Weil ich mir zwar 500 Minuten kaufe für die 100 Euro, dann werden diese Minuten aber wieder in Euro umgerechnet. Ah. Und zwar zum 28-Cent-Tarif. Das heißt, du hast quasi 500 Minuten. Genau. Die kosten 28 Cent in dem System. Genau. Das heißt, und wenn du pro Tag über 39 Euro kommst, ist geblockt. Genau, dann ist halt gedeckelt, 39 Euro mehr geht pro Tag und Miete. Das heißt, wie viele Minuten sind das pro Tag? Pro Tag und Miete nicht. Das kannst du ja ausrechnen. Ja. Hier 39 durch, was habe ich gesagt? 28 Cent. 28 Cent sagtest du. 28 Cent. Ja, grob mal 3, oder? Bisschen mehr. Ja, so ungefähr. Das heißt, wie viele Minuten? 28 plus. Ja, so irgendwie, genau. 3. Taschenrechner! Ja, okay. Ach so, du hast das nicht. Also, 39 geteilt durch 0,28. Das ist ja ein Drama hier. Das sind 139 Minuten. Das heißt, ab der 140. Minute quasi pro Tag. Ja, da ist dann, wenn du wieder 140 Minuten voll hast, ist egal. Ja. Dann beende bloß nicht die Miete, sondern schließ immer von außen ab. Ja. Also für die Miete hältst du halt deine Chipkarte, die du kriegst, vors Gerät. Und ansonsten schließt du einfach mit dem Zündschlüssel außen ab, dann lass es halt rumstehen, dann fahr halt den Rest des Tages auch nochmal drum, weil die 39 Euro sind eh voll. Ah, okay. Und einen Tag durch die Gegend fahren für 39 Euro, das ist schon in Ordnung. Einfach dafür, dass du das Ding einfach mitnehmen kannst, weil es am Rand steht, das geht das auch. Das ist kurze Frage, darfst du das auch außerhalb von Berlin fahren? Das heißt, du fährst morgens zur Dacia nach Brandenburg und abends zurück quasi für 39 Euro. Ja, aufpassen, dass du dann aber auch mit dem Batterieinhalt zurückkommst, weil wenn du liegen bleibst, dann wird es natürlich teuer. Okay. Frage am Rande, wie sind die Wagen eigentlich versichert? Hast du das mal angeguckt? Ja. Also. Da gibt es auch, kommt immer ganz auf den Anbieter an, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Man hat immer eine Selbstbeteiligung drin. Bei DriveNow kann man, glaube ich, sogar ein bisschen mehr bezahlen monatlich, damit die Selbstbeteiligung niedriger ist. Die ist da aber auch ziemlich hoch. Die ist, glaube ich, bei 750 oder 800 Euro sogar. Und bei Multicity ist die, glaube ich, bei 500 Euro. Aber du kannst vielleicht halt so extra buchen und die reduzieren, so Dinger. Nee, bei Multicity geht das nicht. Also bei Car2Go, weiß ich nicht, aber bei DriveNow von BMW. Bei ThinkStar, glaube ich, geht das auch. Das habe ich da irgendwie. Geht's auf jeden Fall. Okay. Ja, also. Ich glaube, ist das klar, warum das passiert, dass es dann nachher wieder in Euro umgerechnet wird? Weil, also, ich zahle 100 Euro, kriege 500 Minuten. Du kriegst quasi einfach auf den Minutenpreis einen Rabatt durch, dass du sofort Mengenkauf machst. Ja, genau, das ist klar. Aber im online steht halt wieder ein Eurobetrag und nicht die Minuten. Okay. Und dieser Eurobetrag steht da, weil von diesem Betrag, der ja nur virtuell ist, weil du so viel ja gar nicht eingezahlt hast, geht dann nämlich pro Minute, die du fährst, immer 28 Cent ab. Ja. Bis du halt die 140. Minute gerissen hast, dann sind es halt 39 Euro. Will sagen, du hast nicht 100 Euro, sondern 100, was sind das? 140 Euro. Ja. Angezahlt rein theoretisch. Wird angezeigt auf dem Konto. Damit die halt da wieder zu diesem 28-Cent-Tarif abziehen können, obwohl das für dich dann nur ein 20-Cent-Tarif ist. Also, dass du nur 20 Cent zahlst, ist im Prinzip quasi, du kriegst einfach 40 Euro einfach Rabatt. Ja, aber die werden online angezeigt, weil sonst natürlich kommst du natürlich in Probleme mit diesen 39 Euro, weil die ja nicht sagen, das ist eine Minutengrenze, ab dann zahlst du nicht mehr, als du bis dahin gezahlt hast und so. Ja, das ist dann ein bisschen komplizierter, irgendwie durchzusteigen, aber... Das ist jetzt ganz spannend in der Stadt, aber wirklich geil wird es sich erst... wenn es so richtig integriert in deine Mobilitätskette ist. Also quasi... Wollen wir nochmal kurz über Elektroautos reden? Okay, ja. Ja, gerne, weil ich habe jetzt das dritte Mal den Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich bräuchte ein Schaubild. Ja, bitte? Nee, wegen was die... Also deine Erzählungen leiten mich dazu, dass ich immer denke, jetzt hätte ich gerne Zeichnung. Deswegen Elektroauto ist vielleicht einfacher. Ja, also man kann sich das nochmal durchlesen. Es ist wenn man es, wie es halt bei den meisten Sachen ist, wenn man es halt mal durchstiegen hat, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Aber es ist halt auf den ersten Moment erschlagen an die ganzen vielen. Es klingt schon ein bisschen wie Handytarif und das ist auch kein wirklicher Spaß. So, alles irgendwie auf den ersten Blick irgendwie ganz cool, dann auch irgendwie ähnlich. Und wobei ich. Einfache Regelung, du hast in jedem Fall einfach über den Tisch gezogen. Wobei. Ganz einfach. Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich bei Handytarifen eigentlich so gut wie nie nachvollziehen kann, warum die was machen. Und hier kann ich schon einige Entscheidungen, die sie getroffen haben, durchaus nachvollziehen. Das gibt mir bei Handytarifen allerdings so. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Elektroautos finde ich ziemlich toll, dass es die jetzt so gibt einfach plötzlich. Na, stopp. Nein, die gab es schon seit 130 Jahren. Ja, aber sie sind jetzt so, man kann sie leihen, sie stehen in den Städten und es gibt auch gewisse Infrastruktur, dass man damit auch nicht liegen bleibt und es scheint zu funktionieren. Also, kannst du dir eigentlich so wenn du sich so ein, das wäre ja natürlich geil, wenn du dich einloggst in dein Auto oder das Auto das einloggst und dann automatisch der passende Motorsound, den du in dein Profil eingestellt hast, geladen wird auf das Auto. Ja, sowas gibt's in den Dingern nicht. Also, das wäre natürlich episch, dass du so mit so einer Harley Davidson und dann siehst du dann so. Das ist eine interessante Frage. Machen die Geräusche nach außen? Da gab es eine lange Diskussion, ob Elektroautos gefährlich sind, weil sie so still sind und Menschen totfahren. Ja. Also machen die Geräusche? Nein, die machen keine Geräusche. So eine Sirene. Wii, wii, wii. Zumindest, um das mal zu sagen, machen sie keine Motorengeräusche. Na, also du hast einfach das Elektro... Motor summen. Ja, genau. Und den, das ist aber auch und nur, den, das den aber, Reifensound halt. Das ist aber auch nur ein Summen. Also das ist wirklich so. Und dann ist auch mehr hört man dann nicht ja. so. Das aber, sehr, sehr cool ist aber das Geräusch. Das hat schon was von so ein bisschen von so einer S-Bahn, die ja auch elektrisch angetrieben ist. Das klingt ein bisschen, so kann man das vor von einem Turbolader. Also wenn man so einen Turbodiesel sitzt zum Beispiel, dann fiebt das ja auch mal so leise und so ähnlich klingt das. Aber wenn man anrollt, wenn man anfährt, das ist echt. Die Beschleunigung völlig, ist komplett anders. Völlig bizarr, damit loszufahren, weil das macht einfach erst kein Geräusch. Aber wenn du dann halt irgendwie so 30 fährst, dann hast du halt schon so ein Fahrtgeräusch, dass du da merkst du auch keinen Unterschied mehr. Also wenn du so ein modernen, es hat der Reifenabtrieb dann oder das Reifen. Ja, aber wenn du so ja. wenn du so einen modernen Ottomotor fährst oder modernen Dieselmotor, die sind ja auch relativ leise. Wenn du halt nicht gerade schnell fährst, so und bei 30 oder 40, 50 km/h, da macht das gar nicht so viel aus. Also da, das fühlt sich immer noch an wie Autofahren. Aber es ist schon ein bisschen anders. Und gerade das Anfahren ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Okay. Hatten wir echt drüber gesprochen, Renke, dass sie einfach lautere Reifen bauen sollen als Sicherheitsmaßnahme? Ja, genau. Weil das finde ich eigentlich ganz schön, weil Reifengeräusche sind auch nicht so unangenehm. Die sind halt relativ tief und also, Ich stand letztens an der Straße, wo nicht so viel Verkehr war und da ist so ein Elektroauto lang gefahren und ich habe das trotzdem von Weitem gehört. Also ich habe gehört, da kommt ein Auto und habe danach erst gemerkt, oh, das ist ja so ein Citroën-Dingsbums-Elektrofahrzeug. Also man hört die auch schon. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern vielleicht alte Leute oder so Motorengeräusche besser wahrnehmen aufgrund der Frequenzen und so. Da müsste vielleicht mal irgendwie so ein Hals-Nasen-Ohrenarzt befragt werden, aber prinzipiell hört man die Teile schon. Okay. Was ist jetzt mit dem Fahrverhalten? Weil ein Elektromotor ist ja anders als ein Verbrennungsmotor. Mit der Beschleunigung und so. Ja, du hast halt immer konstant die gleiche Beschleunigung. Ja. Das verändert sich nicht. Der Drehmoment ist auch, fand ich, relativ hoch. Die ziehen ganz schön gut. Sind das Automatikautos? Ja. Also gibt es da eine Gangschaltung? Okay, nee, gut. Gibt keine. Ich habe auch nicht. Geht Gangschaltung überhaupt mit Elektro? Ich habe auch nicht vernommen, dass da irgendwo Gänge geschaltet würden. Nee, aber das wäre ja denkbar. Nee, also, ja, klar, nein, der kennt Stufen, glaube ich, der Elektromotor. Also du kannst halt. Ja, das ist ja eine gehupfige Sprung. Das geht ja um die Übersetzung, ja, die geändert werden muss. Aber ich habe das auch nicht akustisch nicht vernommen. Das kann sein, dass ich auch nur nicht schnell genug gefahren bin. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch nur 50 damit gefahren. Ja. Okay. Also wie schnell schaffen Sie es eigentlich im Zweifel? Das steht hier irgendwo online, glaube ich. So sackschnell sind die nicht, aber 100 schaffen sie wohl auf jeden Fall. Also quasi, das heißt, auf die Stadtautobahn kannst du immer noch drauf fahren mit dem. Ja, locker. Ja. Locker. Also, genau, ich sehe nochmal Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Das heißt, selbst wenn man das Ding mal selber zu Moos fährt. Das heißt, 500 Euro gedeckelt. Okay. 500 Euro und dann hat man es auch. So. Was man natürlich wissen muss, ist, die Teile, da werden halt Reparaturen relativ schnell teuer. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie nur einen Kratzer geholt hast oder eine kleine Delle oder so, dann ist es natürlich nicht so schlimm, aber wenn du halt irgendwas an der Elektrik kaputt geht, dann wird es halt teuer. Gibt es eigentlich eine Versicherung gegen Selbstbeteiligung? Also man sagt, ich bezahle pro Monat irgendwie 20 Euro und diese Versicherung versichert mich gegen alle potenziellen Selbstbeteiligungen, die ich so zu zahlen habe. Also bei Multicity jetzt direkt nicht. Nee, also nicht bei Multicity. Nee, aber Drive macht das ja auch. Nee, er meint eine Meta-Versicherung. Ja, ich verstehe schon. Ja. Aber das ist ja auch nichts anderes als eine Versicherung. Durch das Mehrzahlen ist es ja nichts anderes als eine weitere Versicherung, die du abschließt. Klar, aber ich meine, das ist halt dann doch. Das weiß ich nicht, aber das, da kann man ja auch wahrscheinlich, wenn man so ein Versicherungsbüro um die Ecke hat, mal hingehen, weil die können ja auch selber Kalkulationen für sowas aufstellen. Also da, das ist ja kein Hexenwerk. Also man kann ja auch maßgeschneiderte Versicherungen für irgendwas kaufen. Okay. Also ich kenne es halt vom Urlaub, da gibt es halt einen Anbieter, den ich sehr mag, das hatten wir ja schon mal in anderen Podcasts, KDLMA, die halt obendrauf immer nochmal, weil sie eigentlich Mietwagenbroker sind, die eine Versicherung gegen den Selbstbehalt geben. Das heißt, du zahlst irgendwie pro Tag nochmal 2-3 Euro mehr. Also für so einen Urlaub irgendwie so ein 20er. Und habe es dann eigentlich davon komplett befreit, dass irgendwas passieren kann. Also egal, was du hinterher an ein Problem hast, auch Reifenschäden und Glasschäden, das geben die halt später wieder. Ne? Du hast halt die Versicherung erst beim Anbieter selber, zahlst dann schon auch vielleicht Geld, aber KDLMA springt dann mit einer eigenen Meta-Versicherung ein, was ich sehr geil finde. Ist jetzt nicht Carsharing, aber so die Richtung. Ja. Wie viele Elektroautos gibt es denn? Also wie viele Autos kannst du im Zweifel zugreifen eigentlich in Berlin? Aktuell, zum Beispiel mit Multicity. Mit Multicity, warte mal, das sind glaube ich jetzt 300. Also kurze Frage, von hier aus, wie weit musst du zur nächsten Station gehen? Na, es gibt ja keine Station. Die stehen ja über irgendwo. Ja, okay, okay, ja. Also, keine Station. es gibt hier nochmal das extra mit den Stationen, weil es halt Ladestationen gibt. Okay, ja. Da, die ist halt dabei, ja, das wird jetzt natürlich den Hörern wenig sagen, aber. Ja, wie viele Minuten Fußmarsch, Fußminute? 4, 5? 3, 4, 5, okay. So, ja, ja, genau. Und das ist auch, verhält sich ähnlich irgendwie in diesem Punkt in der Stadt, innerhalb des S-Bahn-Rings, maximal irgendwie so zwischen 5 und 10 Minuten zum Auto zu kommen. Zum Auto jetzt? Ja. Also zum Auto, das kommt ganz drauf an. Okay, ja. Also das ist ja mal so, mal so. Also gerade, das Lustige ist ja auch, an den Stationen stehen ja nicht immer Autos. Ja. Also hier merkt man das gerade, wenn man morgens fahren will, um 7 oder so, erwischt man meistens noch eins. Aber wenn man so um 8 oder 9 fahren will, dann nicht. Weil es hier anscheinend Pendler gibt, die diese Autos nutzen. Ah. Die sind dann immer weg. So. Das ist jetzt meine Vermutung. Aber kannst mal, statt einfach Pech haben, dass du einfach in keinen sinnvollen Umkreis ein Auto bekommst. Andererseits, in der Adalbertstraße, da stehen immer 4, 5, 6 von den Dingern. Und zwar nicht nur da hinten, also nicht zum Kotti, sondern die Richtung weiter zum Ostbahnhof. Da stehen immer relativ viele rum. Weiß der Geier warum. Kann auch sein, dass da viele arbeiten oder da wohnen oder so. Da stehen aber echt immer viele. Also zur Not laufe ich vielleicht 10 Minuten dann. Okay. Und spannend, ich denke auch, jetzt, wenn die Wagen dann selbst sich wieder verteilen in die richtige Richtung. Oh ja. Ja, auch darüber gesprochen. Ja, das wäre natürlich Google Car. Mäßig. Ja, so ein bisschen selbst fahren, die müssen ja auch nicht schnell fahren und können es ja so Zeitfunden und über Straßen, die nicht so stark befahren sind, ne? Dass sie einfach so ein bisschen sich wieder verteilen. Na, oder was eben auch einen Wagen reservieren kann. Oder es gibt ja in Brave New World, gibt es ja. Nee, war es nicht Brave New World. Es war ein anderes Buch, tut mir leid. Ich weiß nicht, aber es gibt ein Buch, das ist so dystopieartig und da gibt es auch so ein Schienen-Carsharing-Ding. Das finde ich ganz episch. Aber jetzt schreibt ab. Okay, aber jetzt. Noch ein kurzer Einschub. Also, es gibt jetzt bei Multicity hat hier 300 Citroën C0 und bis 2014 wird das sukzessive auf 500 erhöht. Okay. Aber 300 von dem, also ich war immer jetzt, wenn wir unterwegs waren, irgendwo langgelatscht sind, also letztens waren wir zum Beispiel, wo waren wir denn noch? In Moabit waren wir noch, bei Hilkes Bruder und letztens waren wir noch, ach genau, das war hier, haha, als wir noch Eis essen waren, bei Hoki Poki. Da, den Finger noch in die Wunde. Genau, einmal noch den Finger in die Wunde, da wo Cornelis dann nicht mehr war, da standen auch überall Autos rum. Also ich gucke dann eigentlich immer in die App, wo steht hier das nächste Auto und das geht eigentlich immer super. Und letztens waren wir noch mal beim Arzt, in der Nähe vom Alexanderplatz, da gab es auch. Das heißt, die ganzen Hipster nehmen sich die Autos, um zum Eisessen zu fahren. Ja, ich habe, also es gibt halt überall irgendwie Autos. Das heißt, 300 scheint schon eine Zahl zu sein, mit der man gut arbeiten kann. Und wenn das ist schon krass. Also vor allem ist es ja nur ein Anbieter. Ne? Wie viel gibt es jetzt? 5, 6, 7 große. Die haben alle ihre 300 bis 500 Autos. Ja. Das ist schon echt nicht ohne. Okay, cool. Ja. Und einzige Voraussetzung ist quasi ein Führerschein. Ja, und ein bestimmtes Alter. Okay. Das ist also auch Altersdiskriminierung. Mhm. Ja, nicht so ganz. Und zwar. Wo liegt denn das? Und das kommt auch wieder auf den Anbieter an. Und zwar ist es keine Altersdiskriminierung, weil die nicht sagen, du musst so und so alt sein, sondern du musst den Führerschein mindestens so und so lange haben. Ah, okay, Erfahrung. Genau. Okay. Und weil du ihn ja irgendwie frühestens mit 17, beziehungsweise, das ist ja auch nur begleitendes Fahren, das ist ja nicht der richtige Führerschein, also erst mit 18 kriegst. Das heißt, vor 21 im Zweifel oder vor 20 geht nicht. Je nachdem, ein Jahr, zwei Jahre, was die dann verlangen. Jetzt muss ich mal kurz Registrierung. Wie war das denn nochmal? Aber okay, so eine Beschränkung gibt es dann. Ja, okay. Ja, es ist auch alles, leider, die haben so eine FAQ-Liste mit 7000 Fragen. Und man findet. Okay. Ja, aber dann weiß man halt, dass es da eine Beschränkung gibt im Zweifel. Das heißt, ich kann im Zweifel erst Carsharing wenn ich jetzt meinen Führerschein mache, in. X Jahre. Ja, das kommt auf den ich habe also bei irgendeinem Anbieter, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, war das auch so, dass man immer mit Führerschein das Ding haben konnte. Ja. Aber sobald man den Führerschein 3 Jahre hatte, zahlt man weniger. Weil das ist ja auch effektiv einfach Statistik und Kalkulation, ne? Und Versicherung vermutlich, so Rabatte. Ja, genau. Und, das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, dann zahlt man halt weniger. Das waren keine Riesenunterschiede, aber sowas gibt's halt. Ja, okay. Also anmelden. Warte mal, wo ist denn das? Du musst ja beim Führerschein stehen. Führerschein, da. Gültiger Ausweis und Führerschein. Aber steht es natürlich nicht. Müsste man irgendwie in die AGB mal reingucken, wann das genau war. Kann auch sein, dass es bei Multicity völlig egal ist und du einfach immer, okay, immer mitfahren kannst. Aber du darfst mit deiner Karte darfst du nur fahren. Das darfst du quasi nicht an deine Freunde weitergeben. Genau, das stimmt. Ja. Also das kommt aber auch wieder ganz auf den Anbieter an. Ah, okay. Ich glaube, bei Herz war das so, dass auch jemand anders fahren kann. Aber natürlich auf deine Verantwortung, ja klar. Nee, auf eigene Verantwortung dann immer. Das ist immer so. Okay. Das kann man nicht abgeben. Also, wenn du damit einen Unfall baust und jemanden schädigst, dann kann der dich immer verklagen. Das ist egal, ob der Vertrag bindet ja nur. Ja. Ne? So, verstehst schon, was ich meine. Ja. Ja. Nee, ich finde jetzt in der Tat kein Alter. Das ist sehr interessant. Also, dann wird das vielleicht. Der Anbieter wird nicht sein, okay. Ja, also, ne, und dann halt so das Standardkram. Man muss halt irgendwie seinen Führerschein mitführen immer und so. Also seine Fahrerlaubnis. Ja. Lustig ist auch, dass man bei allen möglichen Anbietern so ein Ding draufgeklebt kriegt auf seinen Führerschein. Ja, und wenn man da mehrere hat, ist es irgendwie total zugetackert. Also bei Car2Go ist es, glaube ich, so, da kriegt man einen Aufkleber drauf. Bei Quicker auch in Hannover, ja. Bei Quicker auch anscheinend. Also DriveNow weiß ich es nicht genau. Multicity aber kriegt man eine eigene Karte. Okay. Ah. Das ist einerseits natürlich schöner, weil man nicht diese ganzen Aufkleber auf dem Führerschein drauf hat. Andererseits ist so ein Portemonnaie aber auch irgendwann voll. Vor allem aber kannst du durch so einen Führerschein ständig agieren, das ist ein bisschen komisch, immer rein, raus, dass dann nicht irgendwann mal fops geht. Nee, aber im Normalfall reicht es ja, wenn du das Portemonnaie dran hältst. Ah, okay. Die sind eigentlich das so, reicht, finde ich, okay. Ja, normalerweise müsste das reichen. Ist natürlich die Frage, ob das dann irgendwie nochmal zu Problemen führt, wenn du halt obwohl, weiß ich gar nicht, die sind ja eigentlich nur passiv, oder? Die sind passiv, ja. Ja, dann machst du auch keinen, dann ist ja egal. Ja, okay. Und wenn die Sendeleistung von dem Ding da in dem Auto stark genug ist, dann kannst du Portemonnaie ranhalten. Okay. Oder so dich mit dem Bein einfach so über die Motorhaube schwingen. Wie Schimanski war das, oder? Schimanski? Was? Wer hat sich doch immer übers Auto geschwungen beim Tatort? Ach so, ich meine nicht springen, sondern ich meine so lassiv, sexy. Ach so, nee, einfach mal. Das Bein über die Motorhaube. So, legen. Nee, mal übers Auto rüber und dabei darüber das Lesegerät und dann rüber und dann aufmachen. Das sollte funktionieren. Oh, guck mal, Helge ist da. Guten Abend, Helge. So. Hallo, Helge. Gibt's denn zu dem Thema noch was zu sagen? Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie. Einzig irgendwie die große Vision, dass das alles integriert ist. Also aufs Land, da können wir nochmal drauf zurückkommen. Genau. Das ist natürlich richtig. Wobei ich nicht glaube, dass auf dem Land dieses Ding funktionieren mit hier, du kannst damit jetzt losfahren, stell das mal irgendwo innerhalb unseres Geschäftsgebietes ab. Vielleicht braucht es da wirklich dieses Selbstfahrending und ich weiß nicht, ob das wirklich noch so weit weg ist. Problem ist sicherlich die Zulassung. Stopp. Das Problem ist nicht die Technik. Die Dinger gibt es schon, es funktioniert auch. Es ist tatsächlich ein. Das Gefühl ist auch zusätzlich, das ist ein Sicherheitsgefühl. Es gibt selbstfahrende U-Bahnen in Nürnberg, überall auf der Welt. Und trotzdem sitzt da vorne immer noch einer drin. Es ist einfach dieses Gefühl. Auch in Nürnberg? In Nürnberg, glaube ich, mittlerweile haben sie ihn abgeschafft. Aber am Anfang saß immer noch einer drin, der, wo immer gesagt, der könnte im Zweifel eingreifen. Das ist so, die Menschen. Vielleicht ist es eine Gewöhnungssache, aber viele, das ist im Auto, gerade im Straßenverkehr gibt es dann viele, die dann einfach sehr schreckhaft sind, wenn das sehr oder sehr viel Angst davor haben, wenn dann Autos selbst fahren sind. Weil ein Auto wiegt halt einfach mal eine Tonne und schnell beschleunigt, dann hast du halt einfach kannst du mal Menschen über den Haufen fahren. Aber die Frage ist halt, ob die automatischen Wagen letztlich nicht weniger Fehler machen. Ja, aber klar, das Problem ist natürlich, die Autos machen im Zweifel keine Fehler, aber der Straßenverkehr ist im Zweifel unberechenbar. Da passiert einfach mal, dass ein Kind von der Seite rüberlatscht. Es ist halt kompliziert alles und das ist sehr viel mit Sicherheitsgefühl. Ich glaube, was da, was einem da dann besonders stört oder was mich auch dran stören würde, sind Sachen, wo ein Software- oder Hardware-Fehler auftritt. Und der Computer dann Fehler macht, die ein Mensch nie gemacht hätte. Ja. Das fällt einem natürlich auf. Andersrum macht der Mensch viele, viele Fehler, die der Computer nie gemacht hätte. Das fällt aber nicht so sehr ins Gewicht, weil man da auch eine verzerrte Wahrnehmung der Dinge hat. Aber und wenn so natürlich viel Technik wie in Autos drin ist, ist die Frage, ob nicht mittlerweile auch viele Fehler gemacht werden, mittelfristig zumindest, die der Mensch tatsächlich machen würde. Also ja, nee, ja. Klar. Also das die Kategorie gibt es ja. Es läuft irgendwie zusammen oder darf schon hin. Die Frage ist, wie schnell. Ja, also die Kategorie gibt es ja, unbestritten, aber wenn jetzt sozusagen irgendwie die Software nicht richtig funktioniert und da die Kamera denkt, die Ampel ist grün, in Wirklichkeit ist sie gelb oder rot oder was und fährt halt drüber und es passiert ein Unfall, das wäre halt einem Menschen höchstwahrscheinlich nicht passiert. Ja. Ja, deswegen meine ich ja, das wäre vielleicht dann ein Einstieg, dass man die Wagen langsam fahren lässt auf Nebenstrecken oder sowas und nachts vielleicht, dass man sich dann so ein bisschen annähert, ne? Wo man also einfach nicht so das Vertrauensproblem hat, weil eh nichts los ist. Insgesamt glaube ich aber, braucht es das gar nicht. Insgesamt muss man einfach anfangen, feste Stationen einzubauen, ja. Aber auf dem Land wird das da gehen? Ne, du musst halt feste Stationen und halt brauchst halt Leute, die dann die Autos im Zweifel nochmal verteilen. Na, es kann ja, also was es ja einfach geben kann, ist Stationen, die sozusagen Richtungen bedienen. Ja. Also ich nehme jetzt mal Aurich, weil das ist so schön ostfriesisch und ich kenne das. So, dann machen wir jetzt mal drei Richtungen, ja. Oder, also wo fährt dann der durchschnittliche Auricher hin? Oder sagen wir mal vier Richtungen. Ja. So. Wir machen eine Richtung Westerholt-Dornum, eine Richtung Wittmund, eine Richtung Leer, eine Richtung Emden. So, dann machst du vier Stationen. Dann kannst du mit diesem Auto halt in diese andere Stadt fahren und kannst es da an die Stelle Richtung Aurich stellen. Mhm. Also sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also quasi, okay. das Linienruf-Taxi noch ein Tick personalisierter. Ja. Genau, sodass meine Mutter zum Beispiel mit dem Fahrrad nach Westerholt oder so, also irgendwo hinfahren würde, was halt so auf der Route Aurich-Dornum liegt zum Beispiel. Und dann kann sie da in die Station einsteigen und nach Aurich fahren und das da abstellen, wo man das Auto dann in Richtung Dornum benutzen kann. Kurze Frage, realisiert man sowas dann mit Autos oder nicht eher sowas wie vielleicht schienengebundenen Fahrzeugen, Kabinen? Nee, ich würde das mit Autos machen, weil die Infrastruktur ist schon da und dann machst du es natürlich auch nicht so, die Autos dürfen nur da hinfahren, die Autos dürfen überall hinfahren, aber dann machst du es halt mit so einer Incentive-Steuerung, dass wenn du halt woanders hinfährst, wird's halt doof und teuer. Mhm. Mhm, interessant, ja. Also so, das muss man natürlich ausprobieren. Also man kann natürlich allerlei Berechnungen da anstellen, aber letztlich wird man sowas ausprobieren müssen. Und vielleicht muss es auch einfach Menschen auf dem Land geben, die nichts anderes tun, als Autos an Stationen zurückzufahren. Autoscooter-Rangierer 2.0. Gibt's ja für Mietwagenunternehmen Sixt und Europcar, die haben ja auch Fahrer, die Autos durch die Gegend fahren, weil jetzt der 7er BMW will jetzt in Berlin gemietet werden, das steht hier noch in München rum. Vielleicht muss es dann sowas geben, ist auch dann einfach ein neues... Okay. Ne? Aber das ist so... Aber dafür würden dann eventuell zu Hause mehr Autos wegfallen. Wenn man das so ein Konzept würde man auf dem Land einfach nicht dem Land überstülpen, sondern müsste es für jede Region einzeln gucken, Analysen gucken, was, wie, wo geht. Ja. Okay. Das ist schon echt nicht unkompliziert. Gerade weil du auf dem Land ja auch wirklich, da musst du halt mal 5 bis 10 Kilometer fahren, um halt anständig einkaufen zu können. Und dann brauchst du auch ein größeres Auto, weil du ja auch normalerweise nicht jeden Tag einkaufen gehst, besonders wenn du auch noch irgendwie in deinem Dorf arbeitest und nicht irgendwie irgendwo in der näheren Stadt, wo man halt mal auf dem Heimweg oder Heimweg irgendwie einkaufen gehen kann, sondern dann kaufst du halt irgendwie für die Woche ein oder kaufst irgendwie 2-3 Mal die Woche ein. Der berühmte Samstagseinkauf, So, und wobei, da wird es halt noch komplizierter. Ist die Frage, ob man, da denke ich schon wieder, tut mir leid, aber denke ich halt schon wieder in Konzepten, dass man das nicht komplett auf das Carsharing beschränkt, sondern wie kann man ländliche Regionen nicht komplett abhängen, zum Beispiel mit Lieferdiensten zum Einkaufen, sowas, tralala, so Dinger. Aber gut, ich glaube, das ist dann für Leute dann so, da müssen sich, glaube ich, Wissenschaftler oder... Aber das gibt's ja jetzt schon, also bei uns auf dem Dorf ja immer noch. Also da fahren auch viele, einmal die Woche kommt dann hier dieser und jener Wagen und verkauft halt. Das gab's ja auch früher noch vermehrt. Ja. Ist ein bisschen weniger geworden, gibt's aber halt teilweise noch. Das Problem ist halt einfach, dass dann zahlst du halt keine Supermarkt, sondern zahlst du halt Kioskpreise. Ja, okay. Natürlich nicht ganz so krass, aber so um den Dreh. Ja. Ist halt immer ein bisschen teurer. Und ja, auf dem Land bist du einfach darauf angewiesen, ja, dass du irgendwie mobil bist mit irgendeinem Gerät. Und also vielleicht ist sich dann die Lösung tatsächlich so, dass wir in 30, 40 Jahren in der Stadt das eigene Auto überwunden haben und Carsharing haben und dafür auf dem Land das eigene Auto, aber dafür Elektro und damit irgendwie so den perfekten Ausgleich gefunden haben. Vielleicht sowas. Der Witz ist ja, auf dem Land brauchst du ja nicht mal Elektro. Das spielt ja keine Rolle. Du meinst, da kann man trotzdem nochmal mit Benzin fahren? Ja, weil die Umweltverschmutzung, die dadurch entsteht, ist auf dem Land ja wesentlich geringer als okay, in der Stadt. Okay. So in der Stadt rennen halt alle irgendwie, da gibt es ja immer diese Vergleichsbilder von Stadt- und Landmenschen, ja, ja, wo dann die Lungen von Nichtrauchern am Ende ihres Lebens gezeigt werden. So, der auf dem Land, der ist ja halt, die sieht halt schön grau-rosig lungig aus und so ein paar kleine schwarze Flecken. Und der Stadtmensch ist irgendwie schon halb braun, als hätte er irgendwie sein halbes Leben lang Kette geraucht. Ja, okay. Weil die Luft hier halt einfach scheiße ist. Ja. Okay, das heißt, ja. Hm. Und deshalb sozusagen aus Umweltgründen, Naturschutzgründen bräuchte man das, glaube ich, auf dem Land gar nicht mehr. So fährt ja auch nicht so viel. Ja. Ich glaube, der interessante Aspekt ist vor allem diese Besitzverteilung, ne? Dass man sich einfach diese großen Maschinenautos einfach teilt, damit sie besser ausgelastet sind und insgesamt weniger davon gebraucht werden, weniger Platz und ja. Ja, auf wahrscheinlich dann bessere, überschaubarere Kosten. Das heißt, ja, also deswegen finde ich ja Carsharing so interessant, weil bisher sind Autos und öffentlicher Nahverkehr konkurrierend. Und durch Carsharing werden sie ergänzend. Ja. Ja. Und das ist halt das Geile. Und wenn sie irgendwann, dass du irgendwann nur noch quasi deine Plastikkarte hast und jedes Mal, wenn du ein Verkehrsmittel oder ein Carsharing benutzt und alles auf automatisch abgerechnet wird, die passenden Tarife gebucht werden und alles, dass es so optimal ist, dass du dir um deine Mobilität, also um wie du dir deine Mobilität bestreitest, keine Gedanken werden machen musst, das ist für mich Zukunft. Ja. Und das wäre eine geile Zukunft. Wir lesen ja immer alle 3 Minuten Chat, ja, und Helge hat gerade doch hier, Helge ist übrigens dein schöner Eckenmann, der zweite. Genau, ja, die andere Ecke von schönen Ecken. Und der hat noch eingeworfen E-Bikes, Fahrradfahren. Ja, okay, ja, stimmt. Das ist das haben wir jetzt mal komplett mal übersprungen. Klar, aber, gehört da auch zu, ja, aber also du musst ja auf dem Land nicht mit einem Automobil sein, weil du irgendwo hin willst. Ja. Klar willst du auch irgendwie Freunde, Verwandte, sonst was besuchen oder zum Arzt. Aber vielfach brauchst du halt einfach Raum um dich und Tragkapazitäten, um das beladen zu können, weil du Einkäufe oder sonst was nach Hause fahren willst. Das ist dann doch nicht mehr so einfach. Aber E-Bikes, klar, auch. Also da gibt es ja auch von der Deutschen Bahn. Ja, die haben bei der Deutschen Bahn leider so ein bisschen, die haben jetzt eine Systemumstellung gemacht. Du hattest bisher, zumindest in großen Städten so, stell das Fahrrad halt an einer Kreuzung ab. Das war die Bedingung. Jetzt hast du Stationen mittlerweile eingeführt. Ja. Aber das finde ich gar nicht schlimm. In Hamburg haben wir das mal gemacht, einen Tag lang. In Hamburg ist das sogar so, das ist dann noch teilweise, da arbeitet die Bahn mit der Stadt Hamburg zusammen. Da fährt man, glaube ich, die ersten 10, ich weiß gar nicht. Nee, die erste halbe Stunde. Erste halbe Stunde fährt man umsonst. Man kann dann auch wechseln und wieder umsonst. So. Genau. Das ist cool. Und die Stationen stehen halt so im Stadtkern so 10 bis 15 Fahrerminuten auseinander. Das heißt, man fährt einfach immer zur nächsten Station, stöpselt das an, holt sich ein neues Rad und fährt weiter und dann kann man auch umsonst über den Tag. Aber ansonsten sind die Preise auch ganz moderat. Das heißt, wenn du irgendwie den ganzen Tag mit dem Rad durch die Gegend fährst, hast du, glaube ich, weiß ich gar nicht, 12, 16, 18 Euro, irgendwie sowas. 12, glaube ich, irgendwie, ja, untere 10, okay, Grenze. Hm. Ja. Aber es ist in Hamburg nur deswegen auch so toll, weil die Stadt dann mit reingeht und auch ein bisschen Geld auf den Tisch legt. Ne? Ja. Also ja, ja, es ist der Call a Bike, nur anders, ja, gelabelt, ist auch das gleiche System und du bist auch mit deinem Kundenkonto quasi transparent mit dabei. Aber es ist halt in Hamburg wesentlich attraktiver, wesentlich günstiger und wesentlich mehr genutzt als, ja, in anderen Städten. Aber trotzdem Hamburg heißt das. Trotzdem 12, genau, also so 15, 16 Euro für einen Tag Fahrrad fahren. In der Stadt, wo du kein Fahrrad hast sonst. Ja, okay, ja, okay. Und du musst dich um nichts kümmern, weil du gehst einfach zu diesem Scheißding hin. Ja, okay, okay, cool. Aber quasi im Alltag würde ich es mir nochmal überlegen, zweimal. Weil das ist dann ein bisschen happig, der Preis. Aber dann, für den Alltagseinsatz. Ich weiß nicht, ob es da nicht noch andere Tarife gäbe, ja, oder geben sollte. Es ist halt wirklich für Tagestouren oder für, ja, okay, für Touristen, okay, oder für, ja, genau, ich hab, dann mal irgendwie, ja, abends was machen oder sowas, aber nicht täglich immer. Genau, das deswegen habe ich gesehen, dass dieses Call-a-Bike hat sich ja von so einem hier Alltag, stell dein Fahrrad ab, gerade da, wo du es brauchst, parallel zu so einem Stationssystem, so mehr touristisch orientiert. Aber solange die Stationen, ja, einigermaßen nah beieinander stehen, ja, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich nicht weiß wie nicht, in Göttingen, wo es genau eine gibt. Das, ja, Das ist ein bisschen noch nicht genutzt. Das ist einfach, das ist, naja. Ja. Schlimm. Also hier in Berlin geht es eigentlich so einigermaßen. Ich weiß nicht, wie die Tarife sind von Colorbuy, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da wieder auch so, wenn du bei Multicity bist, weil die im Flinkster-Verbund sind, ist Call a Bike auch wieder günstiger. Ja. Ich glaube, Call a Bike an sich ist sehr, sehr teuer. Ich habe das in Göttingen einmal gemacht, irgendwie aus irgendwelchen Gründen mal eine Stunde rumgefahren, zur Uni und zurück. Ich habe, glaube ich, 7 € bezahlt oder sowas. Okay. Das ist also wesentlich teurer als die Stadtrat. Ich habe gesagt, diese Call a Bike-Fahrer haben ja auch noch Technik an Bord. Beeinflusst das irgendwie das Fahrverhalten? Ist das schwieriger, Fahrrad? Das ist ein bisschen schwerer, das Fahrrad, ja. Das merkst du. Geht aber. Das, ja, das okay. Ist ein bisschen zu klein, aber ansonsten. Genau, ist ein bisschen halt zu klein. Du kannst über 1,80 ist Bahn nicht. Ne? Ja, genau, die Welt ist halt für Menschen bis 1,80. Wow. Ja. Also du kannst den Sattel ziemlich weit rausziehen, aber man sitzt halt dementsprechend gebückt auf dem Fahrrad, aber damit kannst du durch die Gegend fahren. Es hat ein bisschen breitere, dickere Bereifung und das Rad ist halt an sich ein bisschen schwer, aber. Robuster, klar. Okay. Ja, aber ansonsten, also Stadtrat Hamburg, das kann man wirklich empfehlen. Wenn man mal so ein paar Tage in Hamburg ist, dann man zahlt, glaube ich, wenn man sich vom Stadtrat Hamburg anmeldet, 5 € Anmeldegebühr, aber die kann man dann auch verfahren. Also die gehen quasi 1:1 auf dein Konto über. Ja. Die kannst du abfahren. Das ist echt, echt super. Also ich weiß jetzt auch schon, ich werde irgendwie in den nächsten 1-2 Monaten mal nach Hamburg fahren, Leute besuchen, dann ist jetzt irgendwie schon klar, dass ich da mit dem Fahrrad unterwegs sein werde. Okay. Es gibt leider, wenn man Bahncard-Nutzer ist, ein paar Bahncard-typische Kaputtheiten. Ich hatte jetzt wieder Probleme. Ich habe jedes zweite Mal Probleme, weil ich das nicht so oft benutze. Ich musste meine Kreditkarte neu verlinken mit dem Konto, obwohl die Kreditkarte ja auch von der Bahn ist. Und das Neuverlinken bestand darin, dass ich angerufen habe und denen die Nummer gesagt habe, die sie aber eigentlich schon kannten. Und denen gesagt habe, ich hätte ganz gern diese Kreditkarte wieder auf diesem Call-a-Bike-Stadtrat-Konto. Das ist ja, aber ich glaube, definitiv auch automatisch gehen wird. Ja, aber das sind ja unterschiedlich. Firmen, Datenschutz, Datenweitergabe. Da kann ich doch nichts für. Ich habe eine Karte von einer Firma. Eine Karte. Ja, aber das ist ja alles kompliziert. Ja, Datenschutz ist es. Ja, genau. Da war ich unwillig am Telefon dann. Ja. Aber die Zukunft wird spannend. Ja. So, weil das geschieht jetzt. Das ist toll. Wir haben wieder die magischen 2,5 Stunden erreicht. Hindenburg wird mal wieder ein wenig zickig. ich werde einfach mal noch ein Programm ausschalten, das ich gerade nicht benötige, in der Hoffnung, dass dann nicht so viel Gezicke hier rum ist. Wir gucken mal, noch mehr kaputt im Zweifel. Kannst du wenigstens jetzt eine Kapitelmarke setzen? Ja. Müssen wir auch ankündigen hier. Ja, warte mal. Jetzt bist du ja alle stehen geblieben. Dann rede ich einfach jetzt. Ja, warte mal. Soll ich warten? Ah nee, jetzt müsst ihr es gleich fressen. Warte mal. So. Das ist jetzt. Halt ein Programm für Reporter, die sprechen nicht so lang. Und jetzt habe ich die Kapitelmarke gesetzt. Mhm. Dass das Programm in der Zwischenzeit abgestürzt ist und wir das halbwegs neu gestartet haben, hat ja keiner mitbekommen. Zensus 2011. Ja. Und zwar. Ich habe teilgenommen. Wurdest du verpflichtet? Ich habe so einen Bogen bekommen. Dann waren wir doch verpflichtet. Okay. Hast du deine Religion angegeben? Ja. Aber ich habe die nächste Frage auch ausgefüllt. Die wäre gewesen? Na, das war ganz lustig. Da gab es 2 Möglichkeiten. Und zwar einmal, haben sie eine Religionszugehörigkeit? Ja. Und dann gab es halt ja, folgende, oder nein. Ja. Wenn man nein angekreuzt hat, sollte man noch auf die Frage antworten, glauben sie denn an Gott? Ernsthaft? Die haben das abgefragt? Ja, das haben sie abgefragt. Oh. Aber wenn man ja angekreuzt hat, ich habe eine Religionszugehörigkeit. Dann haben sie automatisch angenommen, dass du an Gott glaubst. Genau, die Frage wurde nicht gestellt. Daraufhin habe ich natürlich den Pfeil, dass ich die Frage übergehen soll, durchgestrichen und nein angekreuzt. Es wurde garantiert nicht mit ausgewertet, aber ich dachte, das ist jetzt zumindest mein kleiner... Aber da stellt mich die Frage, glauben sie an Gott? Ja, aber welcher Gott? Mir fällt, steht auch das fliegende Spaghetti-Monster dazu? Aber, also, ne? Ich bin ja Pastafari. So. Zensus 2011. Und zwar ist ja in der EU verpflichtend, dass alle 10 Jahre das Volk durchgezählt werden muss. Hat einfach Gründe, dass die statistische Fortschreibung, wie es so heißt. Aber es wurde ja gar nicht gezählt. Genau, das ist das Besondere am Zensus 2011. Es wurde nicht gezählt, sondern es wurde aggregiert und kontrolliert. Also die Fragebögen waren ja nicht Zählung, sondern Stichprobenkontrolle. Ja. Obwohl man eine ziemlich große Stichprobe genommen hat. Ja, aber das macht man, glaube ich, jetzt einfach, um Unsicherheiten auszuwiegen. Das war jetzt 2011. Ich glaube, der Zensus 2021 wird ein bisschen anders und wahrscheinlich viel geräuschloser ablaufen. Aber es gab, der letzte Zensus liegt ja, war 84? 83? Das war, genau, das war noch die richtige Volkszählung, da kommt auch das Volkszählungsurteil her. 82, Grundrecht Volkszählung, auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist also ein hitziges Thema und seitdem gab es die, wurden die Zahlen einfach fortgeschrieben, statistisch. Man hat geguckt, ah, hier, da, Fortgänge. Und man hat immer angenommen, dass wir in Deutschland viel zu viele Leute sind. Das ist wie so ein Akku, der nicht trainiert wird. Ja, genau. Rein, raus, und du weißt nicht, was. Ne? Und jetzt kam der Zensus 2011, wo man dann halt nochmal Daten aktualisiert hat. Was kam raus? Ich fasse das nur zusammen, wir haben weniger Leute als angenommen, das ist die große Info. Und da gibt es so ein paar interessante Facts, die ich mal rausgesucht habe. Also wir sind nur knapp 80 Millionen anstatt der angenommenen 81, genau. Quietsch. Richtig. Hauptsächlich Hintergrund ist einfach, dass viel weniger Ausländer in Deutschland leben als angenommen. Einfacher Grund, weil die sehr viele Ausländerinnen beim Wegzug aus Deutschland sich einfach nicht abgemeldet haben. Und die Daten in Ostdeutschland waren viel, viel genauer, weil bis 91 gab es ein zentrales Einwohnermelderegister in der DDR. Deswegen waren die Ostzahlen noch einen Tick genauer als im Westen. Obwohl die im Westen jetzt zumindest vernetzt sind. Ja. Das ist nicht einheitliches Register, aber zumindest deshalb muss man sich auch nicht mehr abmelden, wenn man innerhalb Deutschlands umzieht. Das wird dann direkt gemeldet. Aber es gibt natürlich kein zentrales Register, weil Datenschutz. Und vor allem, das hat auch mehr Nazi-Adolf-Hitler-Gründe, historische, gewachsene Gründe, wieso es kein zentrales Melderegister gibt. Ja. Als gute Gründe. Aber es sind halt die ganzen Probleme, das kommen jetzt mit Zensus 2011, die Ergebnisse 2 Jahre danach ist schon krass, aber wahrscheinlich notwendig. Und es gibt die interessante Zahl, zwar wurden auch die Wohnungen gezählt, der Wohnungsbestand, und zwar 438.536 Wohnungen in Deutschland haben kein WC. Kein eigenes WC. Kein eigenes WC, ja. Das ist also wahrscheinlich die halbe Treppe immer noch, oder? Ja, irgendwo auf dem Flur. Auf der Stiege, ja. Krass. Ich hatte ja die Theorie einfach gemischt, dass Menschen in Deutschland, die nicht aufs Klo müssen, um dann aus der 23er Anycast die Klopapierstudie rauszuholen. Ja. Dass 4% in Deutschland kaufen ja kein Klopapier. Deswegen habe ich die Theorie, stelle ich jetzt die Theorie auf, es gibt in Deutschland Menschen, die müssen nicht auf Klo. Die wohnen in diesen Wohnungen und brauchen auch kein Klopapier und quasi, die arbeiten autark. Kennst du die Studie, Cornelis? Nein, ich wollte nur einwerfen, dass ich Personen kenne, die sich nie Klopapier kaufen, aber klauen. Naja. Wie klauen? Ah, okay, ja, nee, ja. Wenn du in irgendwo ist so geblieben. Wenn du tagtäglich in öffentlichen Gebäuden abhängst, dann kann man das. Genau, das aber das ist natürlich dann. Aber da kriegst du noch kratziges Papier. Ja, ich wollte gerade sagen, da wirst du natürlich auch direkt beim nächsten Schiss wirst du direkt für deinen Diebstahl bestraft, damit, dass du dich mit so komischen Plastikpapier abwischen darfst. Na gut. Nee, es gab 2005 eine Studie, das Toilettenpapierverhalten der Deutschen. Und das hatten wir in der Folge 23 bearbeitet. Und da war eine Zahl, dass 4% der Deutschen überraschenderweise kein Klopapier kaufen. Und wir haben dann spekuliert. Also ging es jetzt um die Frage, was wollen sie denn haben? Dreilagig, vierlagig, keine Ahnung was. Knüller oder Falter. Ja. Und 4% haben wir gesagt, ich kaufe kein Klopapier. Und ja, und da. Wie hoch war da eigentlich der Standardfehler? Bei der Klopapierstudie? Ja. Der Standard nicht. Ach, schade. Aber selbst wenn es 2% sind. Ja. Da sind immer noch 2% der Deutschen, die kein Klopapier kaufen. Ja, im Zweifel. Krass. Ja. Aber sie haben nicht nach den Gründen gefragt, ja? Nee, leider nicht. Mich hätte gerne mal interessiert. Wahrscheinlich, ich habe eine Zeitung abonniert, so die Gründe halt. Arbeite im öffentlichen Dienst. Ja. Aber super, also deswegen, es ist meine Theorie, es gibt Menschen, die arbeiten, haben einen autarken Körper, der quasi, so wie die ISS quasi Urin und alles, was anfällt, wieder recycelt. Das ist meine Theorie. Es gibt wir haben den Übermenschen gefunden in Deutschland. Du meinst die Pissetrinker. Ja, Eigenurintherapie. Genau, ja. Na, aber Eigenurin und Eigendung meinetwegen ja auch. Man kann das ja auch in gewissem Maße bestimmt so. Ja, aber wie oft geht das denn? Nein, selbst wenn du das alles selbst isst, ja, oder halt unter deine Blumen streust. Aber das kommt ja halt auch raus und hinterlässt halt Spuren am Ausgang. Ich habe auch gerade gemerkt, dass wir da Denkfehler haben, ja. Ja. Ja, aber Wasser im Zweifel, oder? Aber okay, ja. Ach, vielleicht gibt es ja auch Spültoiletten, wo man dann, es gibt doch die da total eklig in der Vorstellung. Die Franzosen haben ja auch kein Klopapier. Genau, die da irgendwas so hinstrullen und dann ist es halt auch sauer. Oder die Japaner, die haben auch Wasserstrahle. Ja, genau, sowas vielleicht, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das gar nicht die Untersäule, die Oberschicht. Naja. Ich könnte niemals das Papier überwinden, glaube ich. Das fände so, ich fände das unangenehm. Aber egal. Es gibt doch bald Muscheln. Ultramoderne Absauganlage. Muscheln, die drei Muscheln. Die drei Muscheln. Oh ja. Lief letztens so im Fernsehen, ich habe mich gefreut. Film. Aber es hat ja auch nicht nur lustige Folgen, sondern auch ernste. Durchaus politische Folgen, sagen wir mal so. Meine Hermann-Göring-Stadt, meine Geburtsstadt, meine Stadt Salzgitter ist keine Großstadt mehr. Jetzt fragt ihr euch natürlich, das war mal eine Großstadt. Ja, weil es gibt so Stadtkategorien, die sind international festgelegt worden. Und ab 100.000 Einwohnern ist eine Stadt eine Großstadt. Salzgitter war so immer so mit 1000, 2000 Einwohnern, wo ich immer gesagt habe, ja, ich wette 100 pro, das Einwohnermeldeamt fake die Zahlen. 100 pro. Das war mein Gefühl. Das war politisch gewollt, dass das die Großstadtstatus erhalten war. Wisst ihr an diesem Punkt, weil das hatten wir auch bei Schöne Ecken schon ein paar Mal, was zum Henker eigentlich der Vorteil vom Großstadtstatus ist? Ich meine, das können wir jetzt klären. Ja, genau. Das würde ich. Das klären wir. Und zwar, der erste Vorteil ist, es gibt einen kommunalen Finanzausgleich und der orientiert sich halt auch an sowas. Das heißt, es geht um Geld. Es geht um eine Stadt, auch teilweise um Geld, aber auch um einen Länderfinanzausgleich. Zum Beispiel Berlin wird durch seine wenigen Einwohner einfach mal ein paar Milliarden weniger und muss auch zurückzahlen teilweise. Eine Folge ist zum Beispiel, dass der Stadtrat kleiner wird und der Bürgermeister weniger Lohn bekommt ab der nächsten Wahl. Mhm. Bei der Nicht-Großstadt, ja. Genau. Also das kommt aber jetzt nicht nur auf Großstadt an, sondern das ist generell festgelegt in der niedersächsischen Gemeindeordnung, war doch nur ein halbes Bier, wie viel Sitze der Stadt oder Gemeinderat pro Einwohner hat. Also da gibt es so Einwohnergrenzen, so bis 1000, über 1000, 1000 bis 5000, glaube ich, 5000 bis 10.000 und so weiter, staffelt sich das dann durch. Und eine Grenze ist dann halt wieder ab 100.000. Genau. Da ist dann auch der Bürgermeister, der verdient dann halt jetzt nicht mehr was war das? Oh ja, er verdient halt 500 Euro weniger effektiv. Das ist halt der Preis. Ja. Das heißt, in Niedersachsen das stimmt der Hauptgrund für die ganze Fäkerei, diese 500 Euro im Monat. Nee, es ist es geht tatsächlich um Kohle im Länder- und Kommunalfinanzausgleich, die an Bevölkerungszahlen gekoppelt sind. Na gut. Deswegen. Und natürlich, Niedersachsen hat quasi zwei Städte ihren Großstadtstatus verloren. Die andere, wo man das nicht glaubt, ist Hildesheim. Auch die hatte über 100.000 Einwohner. Ja, das hat mich in der Tat gewundert, dass die wirklich über 100.000 Einwohner. Also bei Salzgitter konnte ich mir das immer noch vorstellen, weil das ja halt so riesengroß ist von der Fläche. Ja. Aber Hildesheim, das fand ich echt. Und jetzt habe ich natürlich offiziell gefordert, auf Twitter den IC-System halt Hildesheim abzuschaffen. Wie ist es eigentlich mit Göttingen? Ist es da bekannt? Göttingen hat 120.000. Ist auch gefallen, hatte ich gesehen. Von 123 auf 121 oder sowas. Also Sorgen machen muss man sich noch nicht. Also ist solide Großstadt hier. Auch rausgefallen ist übrigens Cottbus, wo wir eine schöne Folge gemacht haben. Ach, Cottbus ist ja keine Großstadt mehr, okay. Die haben sich aber auch wirklich sehr, sehr bemüht. Die haben ja 40.000 Menschen verloren seit 91. Krass. Und haben dann einfach eingemeindet wie blöde, ich glaube 17 Gemeinden daran gedockt und waren trotzdem bei, 2009 waren sie bei 100.069. Das klingt halt auch nicht sehr solide. Ja, und es klingt auch gefaked. Ja. Die sind auf jeden Fall auch raus. Berlin hat auch ein riesiges Problem. Ja. Weil nämlich richtig viel, also ich habe 170.000 Menschen weniger oder sowas waren das. Ja. Also eine ganz schöne Menge bei 3,5 Millionen. Und das sorgt auch dafür, dass es weniger Geld geben wird. Vor allem Berlin wahrscheinlich was zurückzahlen sogar. Und Berlin muss sogar zurückzahlen. Ja. Und da geht es irgendwie um 1 Milliarde oder sowas. Ja. Ne? Also schon richtig Geld. Ich meine, Berlin hat es ja, das weiß man ja. Wir bauen ja jetzt einen Stadtschluss. Ja, genau. Ja. Und dann, das ist nochmal eine Sendung für sich, glaube ich, warum Berlin eigentlich so pleite ist, wie es ist. Ja, wir hatten ja heute noch rausgesucht das T-Shirt von, wie heißt es? Katz und Gold. Katz und Gold, genau. Siebte Uni, dritter Zoo und fünfte Opa, dritter Zoo, siebte Uni für Berlin. Genau, Initiative. Ja. Das möchte ich wieder aufleben. So. Ja. Und noch ein Hinweis irgendwie auf den Artikel bei den Nachdenkseiten klassischer. Wir nehmen mal kurz die Neoliberalen auseinander, die gerade in Panik geraten. Ah, wir werden sterben aus, tralala. Deutschland stirbt nicht aus. Wir hatten, also nur weil wir jetzt plötzlich eine Million weniger haben, oder was ist eine Million oder 700.000, schieß mich durch. Die sind ja nicht plötzlich weg mit dem Stichtag, sondern die waren einfach nie da. Das heißt, Deutschland ist nicht geschrumpft. Effektiv jetzt dadurch, sondern wir sind einfach, die Zahlen sind einfach nur genauer. So. Ja. Den Artikel möchte ich noch empfehlen. Es gibt noch ein schönes Stück. Ich weiß es leider, es ist mir leider nicht möglich herauszufinden, ob das das richtige Video ist, das ich hier gefunden habe. Von Volker Pispers, da geht es auch darum, dass die Deutschen, erzählt man so ein bisschen, greift es so ein bisschen auf, die Deutschen sterben aus. Und da sagt er dann auch so, ne? Ist ja klar. Das ist ja schlimm, wenn die Deutschen aussterben, weil die Afrikaner haben auch schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, machen wir auch nicht mehr. Ja, das, aber auch ganz nett. Das Geilste ist die einzige Lösung, um jetzt hier dem entgegenzukommen: mehr Ausländer. Holt mehr Ausländer nach Deutschland. Also, das ist die einzige nicht, Lösung. Ich verstehe gar nicht. Also, ist das nicht auch völlig in Ordnung, wenn wir statt 80 Millionen irgendwann nur noch 60 Millionen sind? Ist das auch Wurst? Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, es könnte, ja, den Sozialkassen könnte das im Zweifel helfen. Kommt ein bisschen auf die Altersteilung drauf an. Ja, also wir verlieren, wo und wir ist halt die Frage, ob ja, wir wirklich. Das kommt aber nicht nur auf die Altersstruktur drauf an, das kommt auch immer drauf an, wie viele Leute in der Arbeit sind tatsächlich. Ja, die andere Frage ist einfach, ist dieses Land, das Land ist für 80 Millionen ausgebaut, wenn es ein bisschen vielleicht überdimensioniert? Ja, gut, klar. Na, wir könnten halt irgendwie Bayern abgeben und so. Nee, aber es ist ja schon absehbar, dass einzelne Landstriche irgendwann, dass da keine Menschen mehr wohnen werden oder noch sehr, sehr wenige. Also das passiert ja von sich aus so schon. Und das wäre dann einfach nur ein bisschen. Die Einwohnerdichte erhöht. Muss man sich halt einfach auch ein bisschen dran gewöhnen, dass es mehr oder weniger ein normaler Prozess ist. Also teilweise kann man eben was dran machen, wie jetzt eben auch diese Stadtrückbaugeschichte. Ja. Und vielleicht wird man teilweise einfach auch, so hart das ist, einfach auch Orte zumachen, weil es zu teuer wird. Ja, also ich sehe das ja, das Gitter wird ein Stadtteil, ist in Vorbereitung einfach dicht gemacht. Und zwar geht es um den Stadtteil Wartenstedt. Ja. Da liegt das Stahlwerk und das sind auch Wohnungshäuser. Da hat die Stadt gesagt, das lohnt sich hier alles nicht. Das ist alles verseucht im Zweifel. Wir geben euch Geld, zieht weg, ist nicht viel Geld sogar, aber irgendwas ist Geld. Wir machen hier den Stadtteil einfach dicht. Den eliminieren wir einfach. Und ich könnte mir Salzgitter gut vorstellen, dass Salzgitter eine Stadt ist, die in den nächsten 30 Jahren aufhören könnte zu existieren, weil sie einfach wieder in ihre Dörfer aufgesplittert wird, die dann einfach an die Nachbarstädte verteilt werden. Weil Salzgitter ist einfach eine riesige Fläche. Irgendwie bei den flächenmäßig größten Städten, irgendwie unter den Top 20. Irgendjemand hat mal vor Jahren den Mythos in die Welt gebracht, das wäre die flächengrößte Stadt in Deutschland, das ist natürlich Berlin. Berlin! Ja. Selbst mit der Einwohnerdichte gibt es viel mehr Städte, die gewonnen haben. Aber Salzgitter, ja, Salzgitter ist so eine Stadt, die ich mir vorstellen könnte, die einfach dann einfach aufgeteilt wird zwischen den Siegermächten. Zwischen den einzelnen Nachbarn. Ich war noch niemals in Salzgitter. Naja. Da willst du auch nie hin. Durchgefahren. Ja. An den 30 Ausfahrten. Durchgefahren. War ich da schon mal am Bahnhof? Kann das sein? Lebenstedt? Oder Ringelheim? Bin ich da umgestiegen? Kann das sein? Wohin umgestiegen? Ich bin irgendwann mal von Göttingen nach Braunschweig gefahren. Ja, dann bist du nicht in Salzgitter umgestiegen. Von Göttingen nach Braunschweig fährst du, von Göttingen fährst du nach Kreinsen und dann in Seesen. Ah, in Seesen, okay. Ja bin ich hin. Es kann sein, dass du in Ringelheim umgestiegen bist, nach Goslar zu kommen. Als wir hergezogen sind, sind wir über die Autobahn gefahren, auch durch Salzgitter. Salzgitter, da kann man in der Autobahn von der Autobahn ab direkt aufs Land fahren, also direkt auf so einen Acker. Ja, klar. Das ist ganz oft da. Das ist die Nord-Süd-Straße. Also da gibt's nicht mal so Begrenzungen, sondern es ist halt wie ich auch gleich ebenerdig. Ja. Da stehen auch keine Bäume oder so, sondern kann man einfach so das ist die Nord-Süd-Straße. Auf den Acker fahren. Und das ist halt Autobahn, das ist irgendwie sehr komisch. Naja. Salzgitter, ja. Ja, dann war das auch schon wieder genug. Genau. Und jetzt fangen wir an, langsam zu trauern. Ja. So ein wenig. Wir trauern nicht nur, weil jetzt kommt schon der letzte. Möchtest du das aussprechen über Teil der Sendung? Ja, kann ich gerne machen. Jetzt kommt schon der letzte Teil der Sendung. Ja. Wir trauern natürlich, obwohl der noch ziemlich lang wird. Aber wir trauern auch und vor allem um das Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz. Ja, das Gesetz wird aufgehoben. Ja, das war das oder wurde aufgehoben. Längste sogar. Deutsche Wort, wie viel waren es? 63? Ja. 63 Buchstaben lang. Genau. Ist aufgehoben, das Gesetz. 63. Vom Mecklenburg-Vorpommerischen, also MECPOM hat das aufgehoben. Und zwar, weil eine neue EU, wie war das noch? Nö, also das Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz entstand halt BSE, in der BSE-Seuche. Und man sagt jetzt einfach, dass diese BSE-Tests in diesem Rahmen des Gesetzes sind, einfach nicht mehr notwendig sind. Ach so, ah, okay. Ich dachte, das wäre, nee, da war das noch was anderes. Ja, und auf Vorschlag der EU natürlich, und das alles so ein bisschen, aber klar, das ist entstanden in der BSE-Krise und das ist jetzt einfach über, oder man sagt, dass es jetzt überflüssig ist. Es gibt auch vor allem, muss man nochmal dazu sagen, das ist natürlich ein sehr langer, komplizierter Name, aber deshalb gibt es ja für Gesetze auch immer Abkürzungen. Das war hier das RKREÜAÜG. Ja. Ne? Der Klassiker des Juristen. Hat er in jedem Schrank stehen. Da freut man sich vor allen Dingen, wenn das in der Klausur drankommt. Ja. Und schreibt so, ja, Paragraph 23 RKREÜAÜG. Ja, das macht Spaß. Ich frage mich ja auch, haben nicht Behörden auch möglicherweise einen gewissen Humor? Also meint ihr das wirklich komplett super, ober, mega ernst? Nee. Das ist doch wie bei Volker. Natürlich gibt es da dieses Gesetz, das gemacht werden muss, weil da irgendwie gerade dieses BSE-Kram ist. Aber dann, ja. Da hat sich jemand einfach einen Spaß erlaubt. Und den hat er sich, das war auch im Landtag, als das Ding beschlossen wurde, war Jux und Dollerei. Okay, gut. Dann bin ich irgendwie noch ein bisschen beruhigt. Ja. Das ist so ein bisschen, bei Volker Pispers gibt es ja die berühmte, den Bunker, der sich Begriffe ausdenkt, aber in der Schweiz war es auch so mit dem Zollbeamten, der seinem ersten Arbeitstag eine parlamentarische Anfrage bearbeitet hat und sie ganz ehrlich mit diesem, was war es, Gewürzfleisch? Der Schweizer Gewürzfleisch. Ich weiß es nicht. Naja, der hat eine parlamentarische Anfrage, fein säuberlich, instellar, mit Gewürzfleisch und wirklich. Und dann liest er halt der Finanzminister von der Schweiz vor und hat einen Lachkrampf einfach, weil seine Antwort ist halt, ach stimmt, ja, ja, ja. Und das ist halt, vielleicht ist es passiert und es war, jemand hat es ernst gemeint und es ist ihm einfach nicht aufgefallen, die Ironie bei dem Ding. Und ich glaube, so ist das halt auch so bei diesem Gesetz halt. Und das hat einfach den Politikern dann aufgefallen, so. Das ist sehr, sehr lang. Ist um das dann Wort. Noch eine lustige Sache reinzubringen, es gibt eine Definition des Reichsgerichts von 1880, was denn eine Eisenbahn sei. Ja, lest vor. Die, also man streitet sich heute ein bisschen drüber, ob das Reichsgericht das wirklich ernst gemeint hat oder auch so mit zwinkerndem Auge. Es gab dann noch später in einem Artikel in irgendeiner juristischen Wochenzeitung oder Monatszeitung gab es dann von einem unerkannt bleiben wollenden Rechtsanwalt, der dann den Aufsatz oder so einen Kurzaufsatz geschrieben hat, was ist ein Reichsgericht? ja, vielleicht finde ich das auch noch, das ist auch immer ganz, ganz, ganz witzig. Ich gebe schon mal. Und was steht jetzt? Was ist eine Eisenbahn? Ja, okay. Also, was ist eine Eisenbahn? Ein Unternehmen gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Strecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte dem Transport großer Gewichtsmassen bzw. die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften wie Dampf, Elektrizität, tierischer, menschlicher Muskeltätigkeit bei geneigter Ebene der Bahn, auch schon der eigenen Schwere, der Transportgefäße und deren Ladung und so weiter, bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen nur in bezweckender Weise nützliche oder auch Menschenleben vernichtende und die menschliche Gesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen fähig ist. Ja, das allgemeine Eisenbahngesetz sagt, Eisenbahnen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben. Punkt. Begriffsbestimmung. Eisenbahn geht auch kürzer. Bahnen, die auf Eisen fahren. Genau. Und dann gibt es noch diesen was ist ein Reichsgericht? Und das ist jetzt von, wie heißt der nochmal? Ach, Ludwig Reiners, offenbar ist er dann später doch geoutet worden. Ein Reichsgericht ist eine Einrichtung, welche dem allgemeinen Verständnis entgegenkommen sollende, aber bisweilen durch sich nicht ganz vermeiden lassende, nicht ganz unbedeutende bzw. verhältnismäßig gewaltiger Fehler im Satzbau auf der schiefen Ebene des durch verschnörkelte und ineinander geschachtelte Perioden ungenießbar gemachten Kanzleistils herabrollende Definition, welche eine das menschliche Sprachgefühl verletzende Wirkung zu erzeugen fähig ist, liefert. Ja, also auch Juristen haben Humor. Um das mal festzuhalten. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ja, das Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz wurde aufgehoben. Ja. So. Kommen wir noch zum anderen Punkt. Und zwar feiert die SPD 150 Jahre. Tralla, viel Barup, wir sind ja so geil. Auch die SPD hat ihre braunen Flecke. Und zwar, wie es so ist, nach 45 haben es die Nazis, also die alten Nazis, auch irgendwie in die neue Demokratie geschafft und auch bei der SPD. Und da gibt es einen Artikel beim Cicero, das ist vom Institut für Demokratieforschung in Göttingen. Die haben geblockt beim Cicero und sagen, hier, liebe SPD, ihr habt auch eure Problemchen gehabt. Seid mal so freundlich und klärt das auch mal auf. Und in demselben Kontext möchte ich noch reinwerfen, dass der neue Sprecher von Steinbrück, der von der Bild kommt, der heißt Kleines, mit Nachnamen einfach mal einen rassistischen Witz auf Facebook gepostet hat. So, das ist der Kontext. Ja, aber das war doch, war das nicht so, dass er das dann später irgendwie... Er hat sein Facebook-Profil gelöscht. Ach genau, sowas. Ja. Ja. Idiot. Ja, die Uni Leipzig, wir hatten das schon mal kurz, führt das generische Femininum ein. Also heißt es Herr Professorin in Zukunft und Herr Seminarleiterin und... Ach, das ist eine schöne Spannlüge. Wieso? Das ist total falsch. Wieso? Die haben einfach nur das generische Femininum innerhalb ihrer Grundordnung festgelegt. Das heißt, da steht einfach nur drin, naja, hier liebe Leser, in dieser Grundordnung schreiben wir fast das generische Femininum, alle Männer sind mitgemeint. Punkt. Und nur Spiegel Online hat daraus gedreht, dass jetzt plötzlich auch alle, dass der Professor plötzlich Professorin angeredet werden muss. Das ist eine dreiste Spiegel Online-Lüge, hat das Bildblock aufgeklärt und alle haben mal Spiegel Online abgeschrieben. Es geht tatsächlich nur um die Grundordnung, wo einfach drin steht hier, wir haben keinen Bock auf Schrägstriche oder Bindestriche, wir schreiben einfach generisches Femininum und könnt uns mal. Ja. Das bezieht sich tatsächlich nur auf die Grundordnung. Und die Deppen, die größten Deppen in dieser Nummer waren nicht nur Spiegel Online, sondern die juristische Fakultät, die dann so eine komische Erklärung rausgegeben haben. Ja, kein Student wird sich Studentin und kein Professor muss sich Professorin anreden lassen. Die Juristen waren es, die dann die dämlichste Reaktion gepostet haben. Hast du den Link noch zum... Bildblog? Ja. Den suche ich jetzt gerade raus und zu den Juristen, den spreche ich auch noch dazu. Die haben, der Blogpost heißt ganz episch, mein lieber Frau Gesangsverein. Beim Bildblog. Ja, also... Also insgesamt finde ich die Idee aber ein bisschen schon doch durchaus sympathisch. Ja, vor allem die Informatik und das Informatikinstitut in Karlsruhe macht das auch in ihrer Grundordnung, Potsdam macht es auch. So. Vor allem ist es lustig zu beobachten, wer dann immer anfängt rumzuschreien. Ne? Aber andersrum, wenn das generische Maskulinum verwendet wird, ist ja alles in Ordnung. Ist schon so ein bisschen lächerlich. Genau. Wir sind ja große Weltraumforschung-Fans, oder? Ja. Ja, ja. Wir schießen eine TARDIS in Orbit. Kickstarter-Projekt, das ist das Geilste, so Crowdfunding von verrückten Ideen. Eine TARDIS, kurze Erklärung, ist ja aus Doctor Who, das Time and a Relative Dimension in Space, Schiff vom Doktor. Und das ist so eine blaue Polizeikiste. Guckt nach. Jetzt soll eine echte in den Orbit geschossen werden. Und zwar in den erdnahen Orbit. Also quasi da, wo die Satelliten kreisen. Das Ding soll dann um die Erde kreisen. Für immer. Oder so lange, wie es da oben dann bleibt. Wird aber wieder abstürzen, genau. Weil genau. Irgendwann. Macht es dabei irgendwas? Nee, es kreist. Nee, es ist einfach nur existent und hat drauf eine Platte oben. Das heißt, falls mal irgendwann abgefangen werden sollte. Wie groß ist denn das Teil überhaupt? Das soll... Muss eine bestimmte Größe haben, sonst stürzt es vorher ab, oder es brennt halt durch. Das Ding ist. Das Ding ist schon gebaut und ist. Ist ungefähr. ja, ungefähr so groß wie eine Festplatte. Also so ein kleines Ding halt. Ah, okay. Das halt, du hast halt Transportkosten, das ist halt das Teure. Du musst halt das Ding halt hochbringen. Die nutzen so ein, es, du kannst halt so es gibt regelmäßige Satellitenhochflüge, wo du mieten kannst, Platz, und du dann abgeschossen wirst. Oder, also es werden regelmäßig Satelliten in so Massentransporten hochgebracht und dann kannst du das mitschicken halt. Und das kostet halt irgendwie nur 39.000 Dollar. Das Interessante ist auch, 33.000 Dollar. Wenn du die Nutzlast kaufst, ja, dann wird es auch nochmal für alle, die da drin sind, dann billiger, genau. Weil die Summe, ja, die Betreibergesellschaft da braucht, um das hochzuschießen, bleibt halt gleich, die Kosten. Und deshalb wird dann die Nutzlast immer günstiger. Deshalb sind so Satelliten, die besonders, wenn man meine Raumzeit hört, dann hört man das irgendwie so halb raus. Das sind Satelliten, die komisch gebaut sind, immer sehr teuer. Und zwar nicht, weil die so aufwendig gebaut werden, das spielt gar nicht die große Rolle, sondern weil es so furchtbar teuer ist, die ins All zu schießen, weil dann die nur mit wenig anderen Satelliten und Sachen hochgeschossen werden können. So. Und das ist jetzt auch Crowdfunding. Und deshalb muss man auch immer aufpassen, die nicht falsch zu bauen, weil natürlich auch immer ein bestimmtes, weil es natürlich auch immer das Gewicht auf jeder Seite der Rakete ungefähr gleich sein muss, sodass du nicht sodass du halt ein bisschen aufpassen musst, wie die Gewichtsverteilung deines Satelliten ist. So, das Ding hat es aber auch schon geschafft. Das ist gecrowdfundet, 45.000 Dollar mittlerweile. Ja, man kann immer noch weiter, ne? Ja, genau. Ja, da gibt es dann T-Shirts und Poster und was weiß ich. Ja, kommen wir nochmal zur Kacke. Ja. Und zwar, wenn man den öffentlichen Personennahverkehr am meisten, also wenn man ihn hasst, was macht man am sinnvollsten? Sabotieren hört sich doch gut an, oder? Ja. Tja, zwar nicht mit Absicht, aber da hat sich jemand, ein Fahrer der Dixi-Klos oder so, dieser mobilen Schissentsorgung, wollte nach dem Stadtfest die Dinger entleeren. Hat so einen Tank ausgepumpt und wollte halt in die Kanalisation pumpen. Naja, er hat den falschen Gulli entdeckt und hat einfach in den Technikschacht der U-Bahn-Station darunter und hat einfach mal 2000 Liter Abwasser mit allem, was da drin mitschwimmt, einfach mal in die U-Bahn-Station reingepumpt. Das hat einen großen Alarm der Feuerwehr ausgelöst, weil das muss einfach sauber gemacht werden. Das hat gestunken, absonderlich. Nicht nur Schwarzfahrer bescheißen. Ja. Oh, wir haben einen Sendungstitel. Wo wir schon in Frankfurt sind, ja, ne? Banken und so. Ein Bankangestellter ist, hat so einen Sekundenschlaf gehabt auf der Tastatur, das ist alles schon ein bisschen länger her, und hat 222.222.220,22 € überwiesen, obwohl der Rentner, der die Überweisung angewiesen hat, eigentlich nur 62,40 € überweisen wollte. Und das Lustige ist jetzt, Überweisungen werden halt immer eingetragen und dann geht noch Vier-Augen-Prinzip immer noch jemand Zweites drüber und guckt, ob das alles in Ordnung ist. Da gab es dann jetzt eine Dame, die war an dem Tag damit dafür eingeteilt, die Überweisung zu kontrollieren, und die hat die Überweisung mit durchgehen lassen, also hat das nicht weiter aufgeprüft. Und der Frau ist gekündigt worden von der Bank, fristlos, und die hat eine Kündigungsschutzklage angestrengt. Ja. Und die Kündigung ist rechtswidrig, weil außerordentliche Kündigung gezielt bei sowas nicht, weil das ein relativ kleines Vergehen ist, gut wieder rückgängig machbar, bla bla, nicht, alles nicht so schlimm. Und da hätte es eine ordentliche Kündigung sein müssen. Und da muss man aber erstmal, weil es ein Fehlverhalten war, ist natürlich klar, ja, aber da muss man zumindest erstmal vorher abmahnen, deshalb war die Kündigung unverhältnismäßig, ja, und sie muss wieder eingestellt werden. Und so ist das dann rausgekommen, dass hier irgendein Bankangestellter kurz eingenickt sein muss und dann mal 222 Millionen Euro vom Konto des Rentners B wegüberwiesen hat. Ja, aber wie geht auch das? Lustig, wie der ist dann eingepennt, hat wahrscheinlich dann einfach Return. Nee, ich meine, geht das dann blockiert das System einfach nicht? Weil so einen großen Dispo hat doch niemand. Ich weiß es nicht. Das ist ja alles rein virtuell letztlich. Also ja. Ich meine, Dispo ist doch auch nur eine gewisse Regel. Ja, aber ist da kein Schutzsystem? Ich merke das bei uns in der Uni auch immer. Da gibt es halt den SAP. Und alles, was daran passiert, ist auch nur eine Abstraktion. Und dieses Konto ist auch nur eine Abstraktion. Ja, natürlich, aber gibt es da kein Schutzsystem, dass man merkt, okay, das Konto hat aber nicht mehr als 220. Aber sagen wir mal, dein Konto keine ist Ahnung, auch, aber. Sagen wir mal, dein Konto ist auch nur einen Tag 222 Millionen Euro. Musst du die Zinsen eigentlich zahlen? Im Minus, für? Ja. Und dann zahlst du so ein... so ein Dispo-Zinssatz? Ja, den Dispo-Zinssatz, der macht bei 12% liegen oder was, aber den überschreitest du ja, weil ich nehme nicht an, dass dein Dispo größer ist als 200.000 Euro. Das ist nicht normal. Das heißt, du zahlst diesen Überziehungszins von, was weiß ich, 17-18%, wo die da mittlerweile schon angekommen sind. Dann kannst du immer ausrechnen. Das heißt, 17% nehmen wir mal, das sind halt irgendwie 34, ein bisschen mehr, weil es 222 Millionen sagen, also 35 Millionen machen wir mal, obwohl das noch wahrscheinlich 40 Millionen werden pro Jahr, und dann rechnen wir durch 365. Das sind schon ein paar 10.000 Euro, die da zusammenkommen. Krass. Pro Tag. Uiuiuiui. Ja. Ja. Naja, aber ist ja alles gut gegangen. Fast für dieselbe Summe ja. Kriegt man eigentlich den griechischen Rundfunk. Der kostet, naja, kostet keine 220 Millionen, aber 300 Millionen Euro. Kostet der griechische Rundfunk ERT. Naja, und das ist selbst der griechischen Regierung wieder zu viel. Und sie hat in einer Nacht- und Nebelaktion den Sender abgeschaltet. Und zwar per Ministerialdekret, also quasi ohne Gesetz. Und zwar einfach am Nachmittag angekündigt, im Fernsehen live sogar, das ist eine Ankündigung für Pressekonferenz, hat einfach gesagt, ja, das ist ein korrupter Scheißladen, den machen wir jetzt heute Abend dicht, um 23 Uhr Ortszeit, schalten wir ab. Und dann sitzen da Mitarbeiter, die erfahren das auch von ihrem eigenen, also live über den Sender, dass sie jetzt auf der Straße stehen. Es geht es handelt sich um fast 2600 Mitarbeiter, das ist schon mal krass. Das ist, und vor allem der Hintergrund in dieser Aktion ist, dass die Troika, EU-Troika aus IWF, EU und was ist da noch mit drin in der Troika? Vor allem, also die Banditen halt, die glauben, dass man durch Sparen Staaten sanieren kann. EU-Kommission, EZB und Weltbank ist es, ja. Glaube ich, ne? Mhm. Nee, IWF. IWF? Ja. Ja, mag auch sein. Stimmt. Die haben Griechenland auch verlangt, dass sie die bis zu einer bestimmten Frist 4.000 Staatsmitarbeiterinnen entlassen. Und das hat man einfach damit gemacht, dass man einfach den Staatsfunk. Was heißt Staatsfunk? Der ERT finanziert sich größtenteils durch einen Rundfunkbeitrag im Jahr von 50 Euro und noch ein paar Zuschüsse vom Staat. Aber das ist jetzt wirklich auf der Last lag der jetzt nicht, aber es ging einfach um einen symbolischen, hier, wir entlassen mal 2600 Mitarbeiter. Ja, weil man die aber nicht so einfach entlassen kann, hat man den Sender halt zugemacht, ja. Und macht jetzt einen neuen. Richtig. Das ist, die Mitarbeiter, nicht, also der Sender, wo das letzte Mal wirklich abgeschaltet, während der Nazi. Als die Nazis in Griechenland waren. Das nicht, nicht mal während der Militärdiktatur wurde der Sender abgeschaltet. Ja, das ist auch rechtlich alles ein bisschen fishy, weil sowas sind eigentlich immer so Umgehungshandlungen, bei denen relativ klar ist, worauf das abzielt. Und dann müsste denen eigentlich irgendwie noch sowas ähnliches wie Kündigungsschutzrecht trotzdem zustehen. Jedenfalls, der Sender wird jetzt seit Montag, ist das so eigentlich schon, besetzt. Und zwar... haben die Polizei im Auftrag der Regierung haben diese Frequenzen einfach, die haben einfach auf die Antennen gegangen und haben die abgeschaltet um 21 Uhr deutscher Zeit. Aber die Mitarbeiter lassen sich unterkriegen, haben quasi den ERT besetzt und senden quasi jetzt als Piratensender im Internet weiter. Und zwar auch mit Unterstützung der EBU, also quasi dem Verband oder der Vereinigung der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa. Wo es Unterstützung gibt von den Spaniern, die Frequenzen beispielsweise, die EU selber hat einen Satellitenwagen hingeschickt, das heißt, es gibt da, und dann gab es dann zusätzlich noch in Griechenland einen 24. Streik von privaten Medien, von Zeit, es erschien keine Zeitung, es war, die Medienlandschaft hat gesagt, nein, so geht das nicht. Und seit einer Woche kämpfen quasi ERT-Mitarbeiterinnen und vor allem Techniker um fast jede Frequenz, weil das ist eine Maus und Katsch, jetzt habe ich die Metapher vergessen. Katz und Maus Spiel, danke. Weil die ERT, quasi die illegale ERT macht immer neue Frequenzen auf, um irgendwie zu senden, und die Regierung schaltet die wieder ab. Das wäre der Durchbruch für Podcasting auch. Naja, die senden, also ohne das Internet könnten die nicht einfach weitersenden. Das ist also Das heißt, ein öffentlich-rechtlicher Sender macht als Piratensender weiter. Als besetzter Piratensender weiter. Das ist schon, das ist eine krasse Entwicklung in Europa, die ich mir nicht in Europa vorgestellt hätte. Ja, und im ganzen Kontext zwischen Ungarn, Mediengesetzgebung, das wirkt alles sehr, sehr, sehr komisch. Das Schlimme ist, also vielleicht nicht mal, die EU-Kommission hat nicht mal klare Worte rausgebracht, sondern die haben so, finden wir nicht ganz toll, aber wollen wir uns nicht einmischen. Selbst die EU, die normalerweise politisch so, mischen wir uns nicht mal ein, hat wirklich ein ganz klares Statement gesagt, hier, so geht das nicht, Freunde. Und das ist alles sehr... Ja, ESC in Aserbaidschan hingegen geht dann doch. Ja, genau. Ja, wenigstens da sind sie jetzt standhaft und mal schauen, wie es entwickelt. Also die Griechen sagen, in ein paar Wochen statt halt die Ersatz, also die der Nachfolger. Und das wird mal kritisch. Vor allem einfach, dass man einfach ein Land, einfach dieses, das duale System quasi zwischen privaten und öffentlichen ist ja in Europa sehr, sehr etabliert. Das gehört quasi zur europäischen Demokratie dazu. Dass das einfach mal über Nacht abgeschaltet wird, dass es überhaupt geht. Finde ich grausam und ich finde, das ist auch alles gar nicht, ist auch irgendwie alles gar nicht mehr ernst zu nehmen. So, wenn man sich das mal ganz abstrakt anguckt, so die ganzen Demokratien und die wie das in Europa gehandhabt wird, ist doch alles völlig lächerlich. Das hat man spätestens da gesehen, als Papandreou gesagt hat, so Leute, wir machen jetzt hier eine Volksabstimmung. Ja. Und dann da so ein paar lustige Staubsaugervertreter der Troika auf dem Flur standen und dann die Volksabstimmung abgesagt wurde, da hat man auch irgendwie schon gemerkt, das funktioniert irgendwie alles nicht so, wie es funktionieren sollte. Also das ist, ja. Ja, das ist quasi das Heimatland der Demokratie, das da gerade wieder scheitert. Alles im Namen der hegemonialen Wirtschaftswissenschaften, also der hegemonialen Richtung, der Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaften. Ja. Sehr interessant. Genau. Und die CSU ist ja, reitet da gerne mit und so und ist für scharfzüngige Rhetorik weltbekannt. Wir haben ja die rot-grünen Wahlprogramme, sagt der CSU. Jetzt habe ich den Namen natürlich nicht offen. Das ist natürlich immer praktisch. Das ist auch egal. Ist vollkommen egal. Es sind CSU-Fuzzi, ein alter Sack. Landtagsabgeordneter Klaus Dieter Breitschwert sagt, die rot-grünen Wahlprogramme sind wie Hitlers Mein Kampf. Die haben alle unterschätzt, aber haben darauf hingewiesen, welche Katastrophe droht. Ja, ja, die Steuererhöhung, die Bürger würden sich gar nicht klar machen, was sie da alles zu zahlen hätten. Ne? Und wie Hitlers Mein Kampf, ich glaube, das Zitat war dann, keiner hat's gelesen und am Ende waren alle erschüttert, was drin steht. Genau. Und er will es auch nicht zurücknehmen, er will sich auch nicht entschuldigen. Nö. Er findet das richtig so. Ja. Vor allem sagt er, ja, aber das habe ich in einem privaten Veranstaltung gesagt, da brauche ich nichts zurückzunehmen. Aha. Ein Arschloch für den Herrn. Und bei der Gelegenheit natürlich die bayerische Landesregierung hat ja meinen Kampf in der kommentierten Fassung angekündigt. Ja. Und die CDU macht quasi dann, übernimmt es quasi für meinen Kampf 2.0 und haben auch eine kommentierte Fassung rausgebracht direkt. Und jetzt gibt es eine kommentierte Fassung von meinen Kampf 2.0 oder wie wir sie nennen, rot-grüne Wahlprogramme. So ein Ding, wo in schönsten CDU-Sprech Vorsicht vor rot-grün. So, Steuererhöhung, das gefährdet Deutschland. So, Mehrwertsteuererhöhung. Schöne Grüße an die Merkel-Steuer. So Dinge halt. Ja, dann zum Schluss sei nochmal darauf hingewiesen, wenn man sich sportlich ertüchtigen möchte, das ist ja gar nicht, also ist ja nicht das Schlechteste, ja, so ein bisschen Bewegung tut auch gut. Ich weiß gar nicht, heißt es jetzt Neckarsulm oder Neckarsulm? Wo Lidl seinen Hauptsitz hat. Neckarsulm. Das ist das Ulm vom Neckar, deswegen das Neckarsulm. Okay. Oder? Alles klar. Okay. Neckarsulm, da gibt es auch einen Sportverein, der hat auch eine Sparte Fußball, also wer Fußball spielt, kann da gerne mitmachen. Das ist die Neckarsulmer Sportunion, also und zu erreichen, die haben auch eine Webseite unter nsu-fußball.de. Gut. Hübsch, ja. Ja, das war es dann eigentlich jetzt schon für heute. Mehr haben wir nicht zu sagen. Ja, lange Sendung. Es sei denn, Cornelis hat noch irgendwas? Nö, nö, ich bin hier auch so langsam. Gut. Bett fertig, könnte man sagen. Ja, dann du musst heute noch arbeiten, oder? Musst du heute nicht arbeiten? Fest in Urlaub. Ich muss morgen noch einmal arbeiten und dann ist Urlaub und ein bisschen entspannen so im Norden. Im Norden, wo geht's hin? Mit Sommer und ich fliege nach Tallinn. Ah ja, schön. Und dann nehme ich die Fähre nach Helsinki, weil mit Helsinki direkt ansteuern habe ich so meine Probleme, das kann ich irgendwann mal anders erzählen, das klappt dann aber nicht. Tallinn ist schön und Helsinki bestimmt noch schöner. Tallinn, das ist da, wo es das Internet lebt. Und, ja, wo die Skype gemacht haben, was wir hier benutzen. Und wo man kostenfrei, aber nicht als Tourist, kostenfrei Straßenbahn fahren kann. Und ich bin gespannt, wie das dann eigentlich ist, wenn man dann als Tourist Straßenbahn fahren will. Weil letztes Mal, als ich da war, gab es absolut keine Automaten oder Verkaufsstellen. Weil man ja nicht bezahlen muss als Tallinese. Also, mal keine Ahnung, wie das laufen wird. Vielleicht kriege ich es raus. Ja, dann vielen Dank, Cornelis. Ne? Ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal gerne wieder zu den Bahnfragen. Mhm. Vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten, worauf ist noch hinzuweisen? Auf die bekannten Kanäle. Genau, Twitter kann man uns folgen unter @anycast, sowie auch bei app.net. Dem Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst. Genau, der. Und bei Facebook natürlich facebook.com/anycast.podcast. Und sonst fällt mir gerade nichts mehr ein. Wir sind einfach nur noch müde. Ja. Das ist heiß, es ist warm, es ist stickig. Ja, und die Software ist nur einmal abgeschmiert. Nur einmal! Das ist doch alles super. Das ist doch, ne, kann doch nur noch besser werden. Gut, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen einen wunderschönen Abend, Rest, Wochenende, Tag. Macht's gut. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis dann. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.